Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In Guten der Abend. Tat. In der Tat. Hallo. Live vom Bundesparteitag der Weltraumaffen. Einen wunderschönen Tag zum am 13.06., dem Tag des Hundes. Oh Gott. Auf den Hund gekommen. Auf den Hund gekommen. Ja, Who Hot let the Dog, ein dogs Hot Dog-Tag out? quasi. Ein Hot Ja, wenn Dog-Tag. das hier unser Bundesparteitag ist, dann brauchen wir aber bitte keine Rednerliste, wo als nächstes dann eine Frau sprechen muss, weil sonst wird das ein kurzer Stream Das ist ja unser Bundesparteitag, nicht der hier. grüne Bundesparteitag. Da wäre ich stille die ganze Zeit. Ja, wenn es nach denen geht, dann Nee, ist das doch halt gesetzt, ne? ich habe versucht, Caroline Emke zu kriegen, aber aus irgendeinem Grund war mir zu unbedeutend. Die wollte Wolltest du hier dich nicht nicht mehr sprechen. erklären bei uns? Nee. Ich hätte ja mal ein Forum, ich hätte dir eine Bühne geboten und ein, wie heißt es, Podium oder Eine ne, was sagen wir, Plattform. Plattform, genau. Um ihre kruden Theorien hier darzubieten. Wie das immer so schön heißt oder so schlecht. Ja, ist ja schon ein bisschen so, ne? Diese Judenvergleiche verbieten sich im Prinzip. Nur die Frauen nehmen sich erstmal wieder raus oder so, ne? Habe ich Ja, wir haben gedacht. das auch gleich noch. Also ich wollte das dann auch nochmal abspielen, alles, was ihr da so gesagt hat. Also können wir Ja, da nochmal das drüber ist schön. reden. Aber erst Okay. geht es um die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja. Ja, genau. Also diese Geschichte hier, ich wollte jetzt eigentlich nichts von vorspielen. Das ist einfach nur, ja, also ich habe es verfolgt, diese Debatte. Das war Epidemische totaler, Notlüge. totaler Quatsch. Also ich habe keine Ahnung. Und die Leute, die da geredet haben, haben, glaube ich, auch keine Ahnung. Es ist jetzt einfach entschlossen, entschieden, dass das nochmal bis September weitergeht. Wo sie dann Ja. nochmal irgendwie ein Sonderplenum machen oder so, weil vor der Bundestagswahl, um dann nochmal zu entscheiden, ob sie das dann nochmal weiter fortsetzen wollen, bis in die nächste Legislaturperiode hinein. Also. Was ist denn da der Hintergrund? Liegt das, wie Science Files meint, daran, dass die Impfzulassungen sonst verfallen? Oder die meinen ja, das wäre eine vorläufige Impfzulassung und dass dann eben, wenn man die Notlage aufhebt, sofort auch diese Zulassungen wegfallen. Könnte natürlich ein Grund sein, ne? Also Ach, wenn also wenn das ein diese Grund epidemische wäre. Lage von nationaler Tragweite nicht mehr besteht, dann fällt so ziemlich alles mit den ganzen Corona-Sachen weg. Alle Notfallzulassungen natürlich auch, weil die alle nur darunter laufen. Allerdings Aber hören Moment auch mal, die aber das. ganzen Subventions- und Hilfsprogramme auch auf. Ja, Aber das. die Ja. Subventions- und Hilfsprogramme gibt es doch nicht erst seit der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, weil, also, oder? Die epidemische Ja, die ganzen Notlüge, Corona-Hilfen, ja, doch. okay. okay, naja, jedenfalls hat sich da keiner jetzt so richtig drauf bezogen. Diese ganzen Ja, Gespräche da hier, werden komische Sachen aus dem Hut gezaubert, die auch ein die bisschen nicht mehr ganzen so Sachen gingen nur zählen und von so. wegen, ja, es ist, die Gefahr ist aber noch nicht vorbei, die Gefahr ist nicht vorbei, bla bla bla. So, Ja, müssen ja das so war, reden, dann auch mindestens, ne, klar. das waren die Argumente, die ich da gehört habe. Also, Und es ist auch genau so gekommen, wie wir auch befürchtet haben. Da steht dann irgendwas von bedroht im Gesetz und jetzt wird das damit auch begründet, dass es eben irgendwie angeblich was droht oder so. Und das ist natürlich ein bisschen bedroht, kann man sich irgendwie immer fühlen, ne? wir erinnern uns an Leute, die sich durch die Anwesenheit von Männern, Weißen, Heterosexuellen oder sonst was bedroht sehen und Safe Spaces brauchen. Also ich habe auf Twitter ein bisschen mit jemandem gesprochen hier, auch einem, ich glaube, es ist auch ein regelmäßiger Zuschauer, oder zumindest so außenrum in unserem Kosmos, der sagte halt, es ist halt wichtig, dass bei einem erneuten Ausbruch halt die notwendigen Instrumente sozusagen bereit liegen und man die nicht erst wieder irgendwie aus dem Schrank holen und erlauben muss. Ja, also es gibt verschiedene Ansichten dazu. Ich bin auch eher der Meinung, man hätte hier ganz klar sagen müssen, okay, wir haben im Moment keine Notlage, wir können jetzt mal zumindest halt diese Ermächtigungsdinge zurückstellen und vielleicht hätte man ja eine andere Formulierung finden können für den Rest ohne Ja, aber diese das kann aber nicht, Sonderrechte. das kann ja aber auch nicht alles dasselbe sein, weil die epidemische Lage, die wurde ja als allererstes festgestellt, die anderen Sachen kamen später. Und wo sie ja hier auch noch darauf hingewiesen haben in den Reden, ist, dass die Bundesnotbremse, also das letzte Ding, was sie entschlossen hatten, die läuft am, ich glaube, Ende diesen oder Ende nächsten Monats aus. Ja, gut, ist ja sowieso kaum noch ein Kreis irgendwie über 50, also. Ja, also diese Sachen scheinen schon irgendwie getrennt voneinander zu sein, ne? Also so weiß ich jetzt nicht, ob sich das alles jetzt so unbedingt bedingt, diese ganzen Geschichten. Und was die Länder machen, ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Frage. Ja, also da müsste man jetzt jemanden haben, der sich da komplett mit auskennt mit diesen ganzen Dingen. Und das haben sie leider hier in dieser Debatte komplett darauf verzichtet. Das war wieder alles nur so ein Bäh, ihr seid blöd und in Wahrheit ist die Gefahr noch nicht vorbei. Und deswegen verlängern wir das jetzt wieder. Und die Stimmung der Leute war eigentlich auch relativ gut, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil also ich würde das eher als absoluten, also so langsam mal als Fehlschlag dann wirklich sehen, ne? Wenn man jetzt mal ins europäische Ausland auch schaut und so, wie es da jetzt gelaufen ist und in welchen Phasen die sich da jetzt befinden. Und hier bei uns wird immer noch rumgemeckert, das habe ich heute auch wieder bei Twitter gesehen, über Leute, die wie der Kubicki und ja nicht nur der, sondern sogar die Lamprecht soll jetzt irgendwie schon gesagt haben, dass die Maskenpflicht jetzt eigentlich auch mal fallen könnte im Einzelhandel und so, weil einfach die Zahlen ja jetzt nicht mehr so besonders hoch sind, dass das Ja, eigentlich aber nicht da mehr kommt da gerechtfertigt gleich ist. der Klabauterbach um die Ecke und sagt, nein, nein, ich sehe eine vierte Welle mit Raketenantrieb vor mir, die schaltet den Turbo ein. Das ist halt immer so, es hat sich inzwischen halt, haben sich Glaubensgemeinschaften eher herausgebildet als irgendwie informierte Gruppen oder so. Und diese Hochnäsigkeit von manchen Leuten und diese, ich habe einen Freund, der hat mit Freunden telefoniert. Und die haben ihn dann nach dem Impfen gefragt, sagt, nee, er hat sich nicht impfen lassen und er hat es im Moment auch nicht vor, weil er halt da skeptisch ist gegenüber dem ungeprüften Serum. Und ja, die hat dann einfach aufgelegt. Zack, über 20 Jahre Freundschaft, Klick, Hörer aufgelegt. Weil der gesagt hat, er will sich nicht impfen lassen. Also da frage ich mich halt wirklich, was geht in den Leuten, was geht in den Köpfen der Leute vor? Ich kann es nicht verstehen. Ja, zumindest merkt man daran, dass die Gesellschaft sich jetzt auch nicht so viel weiterentwickelt hat in den letzten 200 Jahren oder so. Also die Leute sind auch immer noch einfach verführbar und verwirrbar und so weiter. Ja. Ja, vor allem aber, dass so eine Front aufgemacht wird. Also, ich oute mich jetzt ja auch mal als Skeptiker. Ich bin auch der Meinung, ich würde gerne abwarten, bevor ich mich impfen lasse, bis die Testphase so irgendwie gelaufen Also würde ich ist. mal sagen, selbst wenn jetzt da Spalter dabei sind, die auch bewusst spalten, solche Aktionen haben die vielleicht auch nicht im Sinn gehabt, dass einfach irgendwie einer auflegt oder so. Aber das weiß man eben nicht genau. Ja, viele Menschen mit vielen individuellen Eigenarten, die sie dann so ausleben in solchen Momenten. Ne? Ja, aber ich denke halt auch, dass es diese komische Art ist, wie die Diskussion geführt wird. Dass jeder gleich halt wieder, du bist ein Schwurbler, du bist ein Leugner, Covidiot, bla bla bla, anstatt halt sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das ist deine Ansicht, das ist meine Ansicht und jetzt müssen wir irgendwie sehen, wenn jetzt der Geimpfte Angst vor den Ungeimpften hat, muss man dann halt irgendwie Wege finden, wie man weiteren Kontakt hält oder Ja, aber ich halt denke zu da auch an sagen, den ja, vorher. Schulkindern teilweise, ne, dass die jetzt irgendwie geimpft und getestet werden und trotzdem Masken tragen müssen und so weiter. Also, wie geht es noch oder so? Ne? Da frage ich mich, ob das wirklich noch in irgendeiner Weise Sinn hat, was die Leute, was da gemacht wird. Es spielt scheinbar viel Angst eine Rolle, ne? Ja, klar. Also bei der Politik, aber auch bei den Leuten dann, die jetzt betroffen sind oder Als Hagen Rether damals was noch gut meinen. war, hat er immer Ja. gesagt, das Spiel geht nur mit voller Buchse. Und das ist immer noch wahr. Ne? Angst regiert. Ja, gut, dann halt bis September weiter. Was soll's? Ja. Hilft Aber es ja ist eh wichtig, dass nichts. in den Gesetzen da stehen, in einigen stehen jedenfalls in den neueren, stehen auch Ablaufdaten. Die sind, glaube ich, am 30. Juni, dann laufen die trotzdem aus. Also es wäre schon nicht schlecht, das mal im Einzelnen zu wissen, ja. In Dänemark soll es zum Beispiel so sein, dass da auch alles aufgehoben ist. Dänemark ist so ein Naziland. Ist so ein Naziland. Habe ich heute gerade jemanden gesehen, der meinte, man sollte wie gegen Ungarn und Polen jetzt auch gegen Ja. Dänemark vorgehen, Nee, ich weil wollte nur sagen, hier. dass da alles aufgehoben ist, aber trotzdem weiter geimpft wird. Also die Impfstoffe da nicht unzulässig sind plötzlich oder so. Vielleicht ist das auch nur eine Finte oder ich weiß nicht. Hat ihr jetzt die Science-Files auch? Könnte natürlich auch sein. Weiß man nicht genau. Oh, ich sehe gleich nochmal das Bundestagssymbol oben in der La Ich bin mal gespannt, ob das im Wahlkampf nochmal eine Rolle spielt, das Ja, Thema ich Corona, weiß nicht, ob ob die uns einer sich da. was verspricht oder so. Also wenn ich ein Politiker wäre, würde ich mich nicht an das Thema wagen. Ne? Ach ja, irgendwas ja, werden Sie schon dazu sagen müssen, aber ja, was soll man Naja, der Laschet wird natürlich loben, was wie vorausschauend die Kanzlerin war und so. Und die SPD wird sagen, aber der Spahn. Die Grünen werden sagen, boah, die Regierung. Das, ich meine, ist klar, aber es wird halt nicht, ich Ja, und glaube nicht, selber dass haben sie jemand sich das. enthalten bei jedem Kram, damit sie jetzt sich schön hinstellen können und Ja, jetzt haben sagen, sie mitgestimmt, ne? Bei aber für die den Notlage haben Loben. die Grünen mitgestimmt. Ne? Ja. Warum auch immer. Naja, dann, weil sie sich ja schon in der Regierung sehen und sie genau wissen, dass ihnen das dann auch in die Hände fällt. Ach so, ja. Ach ja, die wollen ja eine Regierung. Naja, die Gefahr ist nicht vorbei, Mama. Ich weiß Nur weil die nicht, jetzt ich mal ein Tief weiß haben, die Gefahr ist nicht vorbei. Ja, kriegen sie vielleicht ein, zwei Minister weniger. So. Naja, Ja, ich sehe wir das auch sprechen so. darüber. Außerdem, ja, weißt du nicht, wie gut sich die Leute überhaupt noch erinnern können. Also da ist ja jetzt schon Schadensbegrenzungsmodus, läuft ja schon Ja. auf Hochtouren. Ne? Also ich würde da so moralisch, wie ja viele Leute da schon unterwegs sind und so heilig, wie diese Position von den Grünen ja schon lange ist. Also eigentlich sind sie ja schon ein paar Mal irgendwie aufgestiegen im Schatten von Fukushima damals. Danach sind sie ja dann auch erstmal wieder runtergesegelt, wieder auf den Boden angekommen. Und jetzt dann mit Greta und dem Kram sind sie jetzt wieder hochgekommen, ne? Und ich glaube aber jetzt ist die Masse dann wirklich erreicht an Leuten, die halt meinen, dass der Krempel jetzt durchgezogen werden muss. Da haben sie jetzt ausreichend Menschen, die da aus meistens vollkommen irrationalen Gründen halt der Meinung sind, dass man jetzt diese Partei zum Retten der Welt irgendwie wählen müsste. Und alles, was die sich irgendwie da so vorstellen, ne? So als wäre das nicht bisher immer schlecht geendet, Wer eigentlich. hat da einen Hund im Sondern. Hintergrund am Welthundetag? Ich glaube, bei mir. Ja, und Ja, ich weiß es nicht. Ich dieses. habe den Eindruck, dass die Baerbock so viel Stimmen kostet, dass das richtig bitter werden könnte. Und Nee, ich ich glaube meine, nicht. wer outet sich denn freiwillig, dass er dich gewählt hat? Ich glaube, dass das wieder hochgehen wird in Ja, nächster ich glaube auch. Zeit. Ja, aber traditionell ist Leider. es ja auch so, dass sie mal in Umfragen gut aussehen und bei Wahlen dann eher ein bisschen weniger bekommen halt, ne? Ja, im Osten. Allgemein, dachte ich. Aber Ach, bis zur Wahl ist noch so viel Zeit, da kann noch so Das viel stimmt, ja. passieren. Ja, aber vergessen weiß ich nicht genau. Ne, so schnell, das kann man so schnell nicht vergessen, glaube ich. Doch, doch, in Deutschland schon. Da wird zwar immer den anderen vorgeworfen, irgendwelchen Amerikanern und so, sie wären so dumm, aber selber ist Naja. man komplett nur auf dem moralischen Trip und lässt sich jede Scheiße erzählen irgendwie und rennt da hinterher. Stichwort Gendersprache und diesen ganzen Kram. Ja, Stichwort Frauenquote, ja. Da ist Ja, ja auch, Stichwort ich meine, das ist auch ein bisschen Frauenquote, angefragt, da genau. war ja auch viel Unsinn bei. Ja, Aber das war gut. hier wieder eine übliche Debatte eigentlich dazu. Also auch den Ja. Kram brauchen wir uns eigentlich überhaupt nicht angucken, weil Ja, die Leute, es war die. halt in der ganzen Woche, es waren an sich nur die zwei Sachen. Corona irgendwie ein bisschen interessant. Und ja, Frauenquote, es ist eine kleine Frauenquote beschlossen worden. Ja, also für Unternehmen, die eine Staatsbeteiligung haben oder also den Ja. Staat als Mehrheitsbeteiligten haben. Da gibt es halt eine Mindestfrauenquote von 30 beziehungsweise von 30% für Frauen und Männer, beide Richtungen wenigstens ist es so ausformuliert. Und ja, was soll man sonst noch dazu sagen, ne? Es wird halt immer weiter ausgebaut. Ja, Ja, sind die immer Erst solche einer, dann zwei, dann drei, dann Verschwörungsideologien? vier und dann irgendwann 50%, ne? Ich würde mich ja schon dafür interessieren, wie oft dieser Allgemeinplatz gefallen ist. Wir haben ihnen so lange Zeit gegeben, das freiwillig zu machen, aber Das zum jetzt müssen Beispiel, ganz wir mit genau. Zwang. Es geht nicht an, dass ihr zwingt uns dazu, euch zu zwingen. Genau, so wie Und es dass gemischte Demokraten Teams besser tun. funktionieren würden, zum Beispiel, obwohl ja die Gender Ihnen jetzt erst eigentlich was anderes gesagt haben. Ja. Und so, das ist auch immer so ein Punkt. Das sind so Ja, die üblichen die Sachen. ganz viele von diesen Standard, Und ja, eigentlich eigentlich die eine falschen Dame hier Sachen, ne? von der CDU, die Frau Dr. Launert, die hatten wir auch schon ein paar Mal, die hat auch schon auf jeden Fall auch schon mal was Vernünftiges gesagt. Bei dieser Debatte war sie ganz furchtbar. Die hat sich dann nur dran festgebissen an dem, was die Hada Kühnel von der AfD irgendwie meinte, mit von wegen Quotenfrauen, Nein, doch. werden dann nur als Oh. Quotenfrauen gesehen und so. Und die meinte dann so total. wirr aus meiner Sicht irgendwie. Ja, nee, dann nur von Quotenfrauen zu reden und so weiter und so fort, das ist ja ganz furchtbar und tralala. Und Oh, Ulle Pulle war auch ja, da. natürlich, ja. Ulle Pulle vor Präsident. Blö. Ja, und die Frau Schön, die kennen wir ja auch schon Ja. seit Ja, langer und die Tante Zeit. von der FDP kennen wir doch auch. Ja, die kennen wir Das ist auch, doch ja. die Fränkische, Die hat aber auch nicht so viel anders geredet. die alles geworden ist, was sie wollte und trotzdem irgendwie Ja. unterdrückt ist. Ja, so ist das. Oder Ja, andere die Leute sie AfD-Frau hat, glaube ich, unterdrückt. nochmal Kulturmarxismus erwähnt. Nee, das war, Ja. glaube ich, nicht so. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur dran Geht da erinnern, dass nicht. sie irgendwie gemeint hat, halt, Ich meine, es dann kam werden die da nur als vor, Quotenfrauen gesehen oder so. Aber vielleicht erinnere ich aber. mich da auch falsch. Aber ich glaube, das war da jetzt nicht. Ja, und wie gesagt, von den anderen, das kennt man ja tatsächlich, ne? So eine Achtel Wilhelms oder wie heißt da die Ja, spricht ja tatsächlich immer den gleichen das Sermon. Übliche, Ne? Ja, strukturell. wie schön, dass wir schon beim zweiten Ding nicht gucken mussten. ja, a backlash against gender ideology is starting in universities. Also da hatten wir ja auch öfters so einen Artikel, das ist halt, es ist wieder ein Report an einer Studie in England diesmal quasi rausgegeben worden von ein paar Professoren und da kommen halt die üblichen Sachen dabei raus. Ja, Leute, die die Gender Ideology nicht unterstützt haben, also die Ansicht, dass Gender Identity biologische Merkmale ja quasi sticht. Ja, die haben keinen Platz mehr in akademischen Institutionen, auch bei fachfremden Bereichen. Und eine Kultur der Angst wird beschrieben und ja, an sich nichts wirklich besonders Neues. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es dann einen großen Protest durchgeben wird. Nur es gibt halt mal wieder einen Protest von ein paar Professoren in England diesmal, dass man unter solchen Bedingungen einfach keine ordentliche wissenschaftliche Arbeit mehr leisten kann. Und ja, viel Erfolg, dann nochmal eine Diskussion anzustoßen, aber Ich habe den Eindruck, das korreliert ein bisschen mit der, wie soll man sagen, mit der Stärke der Veränderungen der Sprache. Also bei Englisch müsste man jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel verändern. In Deutsch müsste man mehr verändern und in Frankreich, oder in Französisch müsste man dann noch mehr verändern. Und die sind auch Ja, die hier ersten, geht es ja jetzt nicht die dann nur. aufbegoren haben oder wie das heißt. Und haben es ja verboten auch, ne, die Franzosen. Aber ich denke, es geht ja nicht nur ums Gendern hier, es geht ja um Gender Ideology insgesamt. Also es geht um den ganzen Unsinn, der unter dem Terminus zu finden ist, denke ich. Guter Also auch Punkt. Deplatforming, Ja. Intersectionalism, der ganze Mist. Ja. Ja, aber es geht halt hauptsächlich um die Freiheit der Forschung an Universitäten. In England gab es da auch eine weitere weitergehende Diskussion. Da wurde auch ein Gesetz geschaffen, um sowas wie Academic Freedom of Speech überhaupt zu etablieren, weil es da halt keine große Gesetzesgrundlage für gab, weil es einfach keiner bedurfte bisher. Und also es gibt quasi jetzt nicht nur Genderbeauftragte an den Universitäten, sondern auch Free Speech Beauftragte. So ist aber noch ein relativ neues Gesetz. Aber ja, trotzdem, ne, also das ist ja jetzt beispielsweise nicht aus diesem Gesetz heraus resultiert, dass es da mal wirklich eine Untersuchung gegeben hätte oder so. Es ist halt weiterhin immer nur, du hast halt lokale, ja. Lokalen Widerstand an kleinen Universitäten. Essex war das jetzt beispielsweise, wo das jetzt groß diskutiert wurde. Und ja, ne, Wie war das genau. noch in Amerika? Da Passt hatten da sie so einfach durch. Da Free Speech Zones man kann eingerichtet ja oder wirklich so? nur hoffen, dass sich im universitären Umfeld dann irgendwann wirklich nur noch die Qualität durchsetzt. Dass die Leute einfach wirklich an mangels der Qualität der Lehre scheitern. Ja, dass es dann halt irgendwann nicht mehr so ist, dass man an den, dass man bei den bestimmten Universitäten, die heute besonders angesehen sind, dass die halt in der Zukunft auch noch hoch angesehen sind. Ja, weil wenn man da nichts lernt, ja, wenn es wirklich nur noch darum geht, Vitamin B und Kontakte dort zu knüpfen, Mein, das so, hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist halt das. da sollte man dann mit wachsamen Augen zum Beispiel mal aufs Evergreen College gucken. sich das Desaster da ansehen, wie da die Einschreibezahlen zurückgegangen sind und sie nicht mal in der Lage sind, einen neuen Leiter für die Einrichtung zu finden, weil der Ruf so gründlich ruiniert ist von diesem ganzen intersektionalen Scheiß. Ja, und ich glaube, das war auch schon ein paar Jahre vorher eigentlich bei dieser anderen Geschichte da. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Uni das war, wo diese verrückte marxistische Lehrerin da irgendwie war, die da irgendwie so ein Zeltlager da irgendwie gehabt hatte, wo die dann irgendwie nach ein bisschen Masse gerufen hat. Also das war Evergreen, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, das war nochmal was anderes. Das war schon zwei, drei Jahre vorher. Nee, ich glaube, das war Evergreen. Das, du meinst, ja, I need some muscle here. Ja, das war aber anders. Nee, ich glaube, das war schon zwei Jahre vorher. Boah, ich schau mal. Genau, guck mal. Ich glaube, das war woanders. Würde ich wetten. Oh, du hast recht, das war die University of Missouri. Und die Frau, das war Professor Melissa Click. Ach ja. Ja. G7, Gender Equality Advisory Council, presents recommendations to drive global gender equality. Wir hatten ja jetzt das G7-Treffen, was heute beendet wurde. In Großbritannien hat das stattgefunden. Und wenn man sich die Tagesordnungspunkte anguckt, es geht im Endeffekt nur darum, build back better after the pandemic. So, und da ganz viele Unterpunkte. Allerdings, der allererste Tagesordnungspunkt und die erste Veranstaltung ist diese gewesen. Ja, also quasi Begrüßung, hallo, schön, dass ihr hier seid. Und dann das erste, also das wichtigste Thema, Gender Equality Advisory Council. Weil, wie es halt überall gesagt wird, es ist ja so eine große Chance. Man hat jetzt die Möglichkeit, so viel zu verändern, weil ja alles so schön durcheinander gebracht wurde durch die ganzen Lockdown-Regelungen, die nach Corona gekommen sind. Und wenn wir das jetzt alles wieder aufbauen, dann müssen wir von Anfang an darauf achten, dass wir das richtig machen. Ne? Wir müssen richtig Build Back Better machen. Ne? Und Better heißt mit ganz viel Gender Equality. Und da hat im Endeffekt, man könnte jetzt auf die Details eingehen. Ne? Zum Beispiel Targeted Pandemic Response and Recovery Plans that take account of the needs of women and girls. Ne? Also so sehr schwammige Formulierungen, wir kennen das ja. Ne? At least 12 years of gender transformative education for all. Ja. 12 years was? Slave, ja. Was? 12 years of gender transformative education? Oh. Ja. Sag mal, kann das sein? Das ist nicht Social Engineering, mal. Wenn der Hans-Georg Maaßen jetzt Build Back Better sagt, ist das eine antisemitische Dog-Whistle eigentlich? Ne, dann geht es halt weiter mit der Care-Arbeit, Strengthen Public Investment in Social Care Infrastructure, including Child Care, to address gender imbalances in care work, both paid and unpaid. Ne, kennen wir ja, ne, mit der Unpaid Care Work. Ich meine, das ist ja, ne, das ist vielleicht einer der besseren Punkte an der ganzen Sache, aber trotzdem Also greater opportunities for women to thrive in the modern economy, including trading relationships that support women's economic empowerment around the world. Ja, wunderbar. Ne, internationale Verknüpfung, ne, also alles nichts Neues, aber halt, wie gesagt, man muss das immer sehen. Das ist die Prämisse für die ganzen Sachen. Man muss halt bei allem immer darauf achten, okay, wenn wir jetzt hier diesen wirtschaftlichen Sektor stimulieren und da die Subventionen für geben, dann müssen wir das halt auf eine Art und Weise machen, dass halt natürlich immer diese ganzen Sachen berücksichtigt werden. So, ja, Global Action to End Violence Against Women and Girls. Ne? Also wir kennen die ganzen Talking Points, ja. End the Stereotyping and Unequal Treatment of Women in the Media. Ne, kennen wir ja. Ne? Gerade im Fernsehen sind Frauen ja wie schlimm die da behandelt werden. Und die kommen ja quasi gar nicht vor im Fernsehen. Und es ist ja auch so, Männer werden ja immer nur als strahlende Helden gezeigt. Das sind nie irgendwie trottelige, blöden Männer, die alles falsch machen. Gerade nicht in modernen Filmen. Also da sehe ich schon Handlungsbedarf. Herr Preis, wenn da die Rede von Build Back ist, dann ist damit ein Wiederaufbau gemeint, oder was? Ja, das ist halt der Wiederaufbau der wirtschaftlichen Verflechtungen und der Frameworks, die halt jetzt neu adjustiert werden müssen nach Corona. Ja, das sind irgendwelche Lieferketten, irgendwelche Verträge. Ja, das macht ja die G7 im Endeffekt. Die geben ja im Endeffekt einen Rahmen vor, wie dass sie halt bestimmte wirtschaftliche Sektoren bevorzugen und bestimmte andere wirtschaftliche Sektoren absichtlich vernachlässigen wollen, um die Wirtschaft international zu beeinflussen. Wie sie ja beispielsweise jetzt gesagt haben, okay, wir legen zusammen und machen ein Investmentprogramm, das wir für, was war das, 2 Milliarden, 20 Milliarden nochmal zusätzlich für ärmere dritte Weltländer Impfstoffe zur Verfügung stellen. So, weil die nicht genug Geld haben, das selber zu machen. So, um solche Dinge geht es ja. Ne? Was aber reine Augenwischerei ist, da die zwei jetzt alle großmundig so und so viel Dosen, Deutschland hat 500 Millionen Dosen oder was angekündigt und der und jener, aber die sind nicht da. Also wir können so viel ankündigen, wie wir wollen, aber ja, dann müssen wir es halt auch irgendwo hernehmen. Wahrscheinlich sind die schon bestellt und bezahlt, aber... Also ich bin dafür, dass ich endlich der Königin von England gleichgestellt werde. Diese Gender Inequality muss beendet werden. Ich dachte nur bei Build Back, das könnte man ja auch verstehen als Rückbau oder so, ne? Aber ich weiß nicht genau. Nee, nicht im Englischen. Nee. Oder? Weiß nicht. Das ist ja auch nicht wirklich neu, das Konzept. Das Einzige, was halt so prävalent ist, dass halt überall durchgepusht wurde in den Wahlkämpfen von verschiedenen Leuten auch. Und das war ja quasi so eine Art Dog-Whistling, dass man sagt, okay, hier, ich sag das, damit ihr wisst, wie ich quasi politisch einzuordnen bin, halt in diesem internationalen Globalistenlager. So. Globalisten. Ja, also was mir dazu auf jeden Fall einfällt, ist... Das sind die westlichen Regierungen, so, ne? Und... Hallo, wir sind's, eure westlichen Regierung. Ach ja, im Fernsehen läuft das Falsche. Da sollte was anderes laufen. Dafür brauche ich meine westlichen Regierung, oder was? Genau, und Action to Tackle Online Harassment and Abuse of Women and Girls. Also ich meine, wir kennen die typischen Themen. Dass da nicht über Gamer gesprochen wurde, ist auch alles. Ja, aber das Ziel ist natürlich a clear framework and mechanism to monitor progress and accountability on commitments on gender equality in all G7 states. Ich sag mal, wenn wir das abschaffen würden, dieses ganze Monitoring, Zertifizieren, diesen ganzen Overhead-Unsinn, den wir uns in den letzten 20, 30 Jahren angeschafft haben und die Leute in praktische Arbeit schicken, die nichts anderes machen, als irgendwelche Gender-Equality-Werte zu überprüfen und dann irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen, dann hätten wir schon viel gewonnen. Dieser unsägliche Bürokratisierungswahn der EU und solcher Gremien ist zum Kotzen. Naja, okay, das war stimmt. Es waren noch zwei andere Sachen, die interessant waren im Bundestag, aber das waren nur Abstimmungen und da... Ja, jetzt hast du. Genau, einer davon war hier die Sache zum Staatstrojaner. Anpassung des Verfassungsschutzrechts. Und da gab es eine namentliche Abstimmung. Und das Ergebnis sehen wir dann hier. Also, wie die verschiedenen Fraktionen, Abgeordneten da abgestimmt haben. Und ja, das Hauptding an dieser Sache, was natürlich viele Leute denen auch vorgeworfen haben, sind die Damen und Herren von der SPD. Die ja eigentlich dagegen waren, aber jetzt hier natürlich als Koalitionspartner dann mit dafür gestimmt haben. Aber Saskia Esken ist persönlich weiterhin dagegen, das hat sie gesagt. Okay. Das wird's bringen, ja. Ich bin auch mal gespannt auf die ganzen Klagen, die dann da wieder kommen. Weil die ganze Scheiße wurde ja schon x-fach gekippt. Sobald ich das verstanden habe, ist es jetzt halt eben auch alles nicht fest genug und so, nicht. Also genügt diesen Anforderungen, die da schon von Gerichten irgendwie aufgerufen worden sind, nicht. Und ja, es ist aber ein schöner Schritt hin zu einer Zukunft wie bei Philip K. Dick, so mit Pre-Crime. Also wenn man mir jetzt schon einen Trojaner auf den Computer spielen darf, ohne dass ich was getan habe oder ohne dass ein dringender Tatverdacht gegen mich besteht, wage ich das zu bezweifeln, dass ich in einem Rechtsstaat lebe, weil anlasslose Überwachung, nee, Leute. Ja, das war aber ganz interessant im Bundestag. Da hatten mir gesagt, dass diese Trojaner Sicherheitslücken ausnutzen würden, die eben auch sonst ja Hacker oder Kriminelle und weiß nicht was sonstige Sicherheitseindienste oder so benutzen würden. Ja, das ist auch Standard, ne? Ja, das ist ja ein Standardargument. Wenn du eine Backdoor einbaust, dann wird die nicht nur vom Staat benutzt. Ja, und auf der anderen Seite haben die staatlichen Stellen weniger ein Interesse daran, Sicherheitslücken bekannt zu geben, weil sie sie ja selber ausnutzen können. Ja, und deswegen werden bestimmte Sicherheitslücken vielleicht gar nicht gemeldet, obwohl sie bekannt sind. Ja, also das ist ja die ewige Diskussion. Ja, wenn man damit einmal anfängt, dann... Ja, die Diskussion geht ja um Sicherheit sozusagen. Aber gut, es geht natürlich um andere Formen von Sicherheit. Und angeblich nur um 30, 40 Fälle oder so ist üblich, ne? Weiß ich nicht noch. Ja, sowas war auch. Warum ich mit der linken Gruppengeneration gebrochen habe. Ja, kann ich mir das schon vorstellen. Unser Autor ist 28 Jahre alt und wähnte sich lange Zeit auf der guten Seite. Fortschrittlich, aufgeklärt, links. Heute staunt er über sich und seine Generation. Ja, das ist ein junger Mann, der irgendwann nach Berlin gezogen ist, mit polnischen Wurzeln und da halt so in diese typische Berliner Sozialisierung reingerutscht ist, Antifa und die üblichen Dinge, Antikapitalismus und so weiter und so fort. Und das Ding, sein Erweckungserlebnis war praktisch, als er als Journalist bei einer, ich glaube bei einem Radiosender bei ihm in der Gegend war das, oder wie war das? Nee, das war so, dass er irgendwie bei einer Agentur, glaube ich, sogar gearbeitet hat. Ja, genau, bei einer Agentur, ja. Also bei einer Presseagentur. Und da irgendwie das Internet durchforstet nach irgendwelchen interessanten Dingen, die halt passieren, wahrscheinlich aus dem lokalen Bereich oder so. Und da ist halt diese Kandel-Sache dann gewesen, mit dem, wo da einer... ein Flüchtling, der schon gelogen hatte über sein Alter und seine Herkunft, dann da dieses Mädchen mit einem Messer erstochen hat. Irgendwie ein junges Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie alt die war, aber auf jeden Fall. 15. Ja, unter 18 auf jeden Fall, ja. Und dass sie ihm dann da gesagt hätten, das würde man nicht berichten wollen, weil das könnte der AfD nützen. Ihr Name war Mia, übrigens, um der Sache ein Gesicht zu geben. Ja, und das hat ihn halt dann wohl ganz schön geschockt, dass das von allen Medien praktisch erstmal unter den Tisch gefallen lassen wurde und dass man ihm auch gesagt hat, so, nee, lass mal lieber die Finger davon, so ungefähr. Und da ist ihm wohl ein bisschen aufgefallen, was da wohl passiert. Was heißt es eigentlich, heutzutage links zu sein? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. In Dänemark regieren Sozialdemokraten, die Arbeitnehmerrechte stärken, aber Einwanderung reglementieren. In deutschen Medien gilt die polnische PiS-Regierung zumeist als rechtskonservativ. Gleichzeitig aber verteilt sie Kindergelder und Seniorenbeihilfen. In vielerlei Hinsicht ist die in Deutschland als rechtsdefinierte PiS eine linksökonomische Partei. Und in vielerlei Hinsicht existiert die klassische Dichotomie zwischen rechts und links nicht mehr. Ja, gut analysiert. Nicht links sind für mich heute auch die historisch gewachsenen linken Kämpfe für eine vermeintlich bessere Welt. Nicht links ist für mich die Polizei, deren Beamten in Berlin übrigens zu fast 40% Migrationshintergrund aufweisen, mit Steinen anzugreifen. Nicht links ist für mich, mit Symbolen totalitärer Regimes zu demonstrieren, die für millionenfachen Mord verantwortlich zeichnen. Nicht links ist für mich, am 1. Mai auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Mülltonnen anzuzünden, Schaufenster zu beschädigen und Autos zu demolieren. Was das politische Links einst war, erscheint heute korrumpiert, weil die eigentlichen Adressaten der eigenen Politik inzwischen zu Leidtragenden ihrer Konsequenzen geworden sind. Oben geschilderte linke Kämpfe und Besonderheiten in der Hauptstadt, die man mit einem gehauchten Dittes Berlin abtun könnte. Doch egal, ob es um Bullenschweine, Scheißvermieter oder Faschoparteien geht, die Kämpfe gleichen Selbstvergewisserungstouren, Circle Jerks, in denen es nur noch darum geht, dogmatisch erlernte Rituale aus einer vergangenen Zeit durchzuexerzieren. Ja. Also, ziemlich guter Artikel, muss ich sagen. Dann erwähnt er halt noch als weiteren Moment diesen Artikel von Kelani, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Frau Kelani und das Gemecker darüber. Also, ja. Ja, Rassismus als Geschäftsmodell war das Ding, ne? Für die Leute, die sich nicht mehr erinnern. Das war noch nicht so lange her, aber ja, genau diese Geschichte. Und der Autor, wie ich gemerkt habe, folgt mir tatsächlich auf Twitter. Okay. Ja, hat mich gefreut auf jeden Fall. Wenn ich heute an Neuköllner U-Bahnhöfen stehe, glaube ich, dass ich Slimes Losung umschreiben muss. Vogue muss sterben, damit ich leben kann vielleicht. Oder Deutschland muss leben, damit ich sterben kann. Sollte ich irgendwann verelenden, dann jedenfalls im Wissen, dass hierzulande nur noch sehr wenig an das Deutschland erinnert, das Mutter und Vater präsent vor Augen hatten, als sie in den 80er Jahren in das Land des Tätervolks aufbrachen. Im Wissen um Freiheit und Fortschritt werde ich mich weiterhin klackernden Springerstiefeln in den Weg stellen, aber auch migrantische Gewalt ansprechen. So einfach kann es sein. Ja, Antifaschist und Gegner einer ungezügelten Einwanderung. Kann man sein. Ist absolut möglich. Geht nur nicht in die Köpfe der Dogmatiker rein. Ja, und gegen Kommunismus auch. Da schreibt er auch, dass seine Eltern als Polen halt eben nichts von Faschismuskram und so gehalten haben, aber halt auch nichts von Kommunismuszeug gehalten haben, weil man da ja in Polen auch noch eine andere Erfahrung auf gemacht jeden hat. Fall, ja. Und ja, das verstehe ich auch absolut. Ne? Also ich fand das auch total gut, diesen Artikel auf jeden Fall zu lesen von dem guten Mann, weil er ja auch immer wieder die Vorteile von unserer Gesellschaft hier hervorhebt. Aber es ist ja quasi so dieses Bild, was da mal gezeichnet wird von diesen Leuten, die ja so unglaublich moralisch sind, dass hier alle nur rassistisch sind und alle nur schlecht sind und alle sich irgendwie hassen und jeder, der irgendwie konservativ ist, den Faschismus wieder einführen will oder irgendwelche Dinge. Er schreibt ja hier auch über seine Familie, die halt eben nicht politisch korrekt sind und so. Aber ja, trotzdem halt diesen ganzen autoritären System halt nichts abgewinnen können und deswegen da halt auch in keiner Gefahr irgendwie stehen, da das irgendwie haben zu wollen oder so. Ne? Und so solche Leute gibt es sicherlich viele. Und nur weil jemand nicht meint, dass man sich die ganze Zeit irgendwie, ja, jede Bemerkung, die man irgendwie macht, dazu führt, dass irgendwelche dunkelhäutigen Menschen hier zu Staub zerfallen oder so, ne, dass das alles ja immer sofort zu den schlimmsten Dingen dann irgendwie führt angeblich, ne? Oder dann halt bedeutet, dass diese Leute alle auch diese Ansichten dann haben, dass man hier komplett Autorität irgendwie durchziehen muss oder so, ne? Alle Leute irgendwie zwingen muss zum Marschieren im Gleichschritt oder irgendwas. Und das ist ein absolutes Zerrbild, was da gezeichnet wird. Also die meisten Leute, die sich über solche Sachen halt keine Gedanken machen, sind nicht extrem unterwegs oder so. Die sind halt eher liberal unterwegs. Und was diese ganzen, früher, irgendwer hatte ja auch mal das Linksbizarr, war damals mal so ein Spruch, den es noch zu Piratenparteizeiten irgendwie häufiger mal gab, also halt eben diese SJWs, würde man heutzutage sagen. Bei denen ist halt immer alles sofort immer die Totalkatastrophe. Ne? Und das hängt halt auch immer alles sofort mit einem zusammen, was wir auch gleich bei den Grünen noch sehen werden. Na, das ist ja immer gleich wieder so die antifeministische, anti-alles-Weltverschwörung, ne? Die sich da wo halt jeder, der irgendwie diesen und jenen Aktivisten nicht mag, weil der Käse redet, natürlich sofort das Dritte Reich wieder haben will oder solche Dinge, ne, nach deren Sichtweise. Und das ist absolutes Zerrbild von der Gesellschaft. Und ja, was ich halt auch absolut so sehe, ist, dass halt diese Opposition gegen diese Auswüchse da von den Linken, also dieses SJW-Tum, dass auch da nicht die natürliche Gegner davon irgendwelche Rechtsextremen sind, ne? Wie das da teilweise Leute auch immer gerne meinen, irgendwie so, als wäre das irgendwie jetzt die natürlichen Feinde von denen, sondern ich glaube halt eher, die natürlichen Feinde von denen sind Leute wie der Herr hier, ne? Also normale Menschen, die das verstanden haben, dass dieser ganze autoritäre Schwachsinn halt eben schlecht ist und dass man deswegen dagegen sein muss und nicht Ja, nicht weil die einen irgendwie autoritären Scheiß haben wollen, aber wir wollen jetzt den anderen autoritären Scheiß Ja, man haben. zieht sich eine ganze Menge rein und man geht eine ganze Menge Wege mit oder so, aber irgendwann ist eben Schluss. Bei mir war ja bei Gamergate zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, mir reicht jetzt mit diesem Quatsch, mit dieser Einmischerei und so weiter. Ja, irgendwann ist für jeden, hat jeder so seinen Punkt wahrscheinlich. Oder er geht dann eben für ewig mit oder so, keine Ahnung. Aber ja, irgendwann ist der, wie heißt das, der Krug dann voll oder so. Ja, kommen wir nun zu Frau Ehmke vom Grünen Parteitag. Philosophie und Geschichte und Politik und seit 2007 ist sie freie Publizistin. Ihre Artikel, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, sind eine echte Bereicherung für die Meinungsbildung in Deutschland und auch für uns heute hier. Eine Gastrede von Caroline Ehmke. Es ist Zeit für eine neue Aufklärung. Es ist Zeit, nicht länger nur einzelne demagogische Strategien, einzelne Falschaussagen, einzelne Hetzkampagnen zu markieren. Es ist Zeit, endlich die Frage nach der Verbindung von Demokratie und Wahrheit zu stellen. Es ist Hä? Zeit. Das ist doch völliger Rotz. Der erste Satz ist schon völliger Rotz. Das ist unaushaltbar. Das ist geil, ne? Was Eine für neue Proklamation. Aufklärung, die. Eine neue Aufklärung. Eine demokratische Wahrheit ist irgendwie, der hat 50%, der hat 30% und der hat 20% oder so. Ja, aber eine neue. Also, was soll das denn bedeuten? Eine neue Aufklärung mit euren Werten oder Ja, was? ja, Eine ja. neue Aufklärung mit intersektionellem Feminismus Die oder neue was? Und das Aufklärung. nennt ihr dann Wahrheit? Ja, und Demokratie. Die neue Aufklärung ist, Caroline Ehmke hat recht, Sie wurden soeben aufgeklärt, willkommen in der Demokratie. Jo, Das ist die neue Aufklärung. könnte ich gerade schon platzen. Nicht nur du. Dass wir uns eingestehen, eine in sozialen Medien fragmentierte und durch Desinformation und Ressentiment Diese Betonung aufgeladene schon, ja. Öffentlichkeit. Was möchte sie denn? Was schwebt dir vor, anstatt fragmentiert? Ja, Gleichgeschaltet, muss ja Einheitspartei, so. Demokratie. alle laufen im gleichen Trott oder was? Ja, es ist alles fragmentiert in sozialen Medien. Ich habe es mir extra nicht angeguckt, weil ich wusste, es würde schlecht für meinen Blutdruck Ja, sein. und ich will es extra komplett abspielen, weil man das wirklich im Kontext braucht. Also dieses, was sie sich da rausgenommen haben als Ausschnitt und so, also das bildet es wirklich nicht akkurat ab. Und ich hatte mir das nämlich angehört, als es ausgestrahlt wurde hier bei Phoenix und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufregung, die gewesen ist wegen diesem einen Halbsatz, war eigentlich das, was mich am wenigsten daran gestört hat. Aber das werde ich dann gleich noch ausführen, wenn der Halbsatz gefallen ist. Ja, also ist schon krass, ne? Also und auch mit der Desinformation, ne? Das ist ja auch dieses Ding, alle Welt redet immer über Desinformationen und habe ich ja die letzten Wochen auch schon häufiger, gibt es immer die üblichen Buchempfehlungen von mir hier. Wie heißt es? Active Measures von Thomas Reed ist meines Erachtens nach, da hat der Ebel mir empfohlen, uns empfohlen damals. Aber habe ich auch schon ein paar Mal durchgelesen, das Buch, wirklich sehr gutes Buch über die Geschichte vom Kalten Krieg und die Desinformationskampagnen damals. Und ja, was haben die da zum Ziel gehabt, die Desinformationskampagnen? Zum Beispiel Deutschland als unglaublich rechtsextrem darzustellen. Was machen wir heutzutage bei den Grünen? Wir stellen Deutschland als ungemein rechtsextrem dar. Ne? Oder was haben die gemacht? Die haben so eine Art von NSU da irgendwie sich gebastelt und solche Sachen. Und heutzutage rennen wir bei immer, wenn irgend sowas passiert ist, sofort los und brüllen alle, wir haben es vorher gewusst und wollen sämtliche Gesetze ändern und so ein Zeug. Und was haben die für ein Ziel, diese Kampagnen? Die haben das Ziel, Spalten, die es in der Gesellschaft gibt, zu amplifizieren, also zu verstärken, aufzureißen, dass sich die Leute mit sich selbst beschäftigen müssen, also jetzt die Gesellschaften. Und da halt eben gespalten sind und dann nach außen hin halt eben offen sind für irgendwelche Dinge. Und das ist der Zweck. Und das gibt es von rechten Akteuren und es gibt es von linken Akteuren und es gibt es von allen möglichen Akteuren, die nicht unser Bestes wollen, irgendwelche Kampagnen. Und diese ganze Scheiße mit, wir brauchen jetzt Gendersprache und wir machen da jetzt irgendwelche Vorschriften von der öffentlichen Hand her und wir labern da die ganze Zeit in unsere Medien darüber und so. Das sind alles Sachen, von denen ich nicht beweisen kann, dass sie Desinformationskampagnen gibt, die aber taugen würden als Desinformationskampagnen. Und wo, über die man auf jeden Fall auch reden müsste, wenn man über Desinformationskampagnen redet und was die angeblich tun und können und so. Aber das macht ihr alles nicht, da seid ihr alle voll dafür. Aber beschwert euch drüber, dass irgendwas anderes Desinformationskampagne ist und das bedeutet bei euch nichts anderes als ignoriert das, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter und wählen Sie uns im September. Ja, Sie suchen noch nach dem Zusammenhang zwischen Wahrheit und Demokratie oder so. Rührt an den legitimatorischen Kern einer Demokratie. Die Öffentlichkeit ist nicht einfach nur ein nebensächlicher Schauplatz der Demokratie. Sie ist das Scharnier, das die parlamentarische Demokratie rückbindet an die BürgerInnen als Souverän. Sie ist der Ort, an dem Argumente und Programme um Zustimmung ringen müssen. Sie ist die soziale Infrastruktur, die uns miteinander denken und handeln lässt. Ja, sie ist der Ort, wo wir rummeckern, dass irgendwelche CDU-Leute dann halt diesen Genderkrempel nicht vorschreiben wollen lassen, mehr weiterhin von irgendwelchen kreuzschießenden SPD-Bürgermeistern und solchen Leuten. Sondern, dass wir die deutsche Sprache weiterhin verwenden. Und da können wir dann irgendwie so tun, oder wir schreiben dann irgendwie, ja, über die Hälfte der Leute lehnt es ab. Und die werden sich schon früher oder später mit abfinden müssen. Ja, das ist euer Scharnier in die parlamentarische Demokratie, wo ihr dann auch wieder drüber meckert, weil da die AfD sitzt in euren Parlamenten. Ne? Und was dann auch wieder nicht richtig ist. Ich möchte kein Scharnier sein. Aber in der Gegenwart ist die öffentliche Kommunikation faktisch privatisiert und in die ungefilterte Macht der Plattformökonomien überführt worden, die kein Interesse an der Unterscheidung von richtig und falsch haben. Ja, Moment mal, das ist doch überhaupt gar keine Kategorie, richtig und falsch. In der Demokratie kannst du nicht mit sowas kommen, das ist richtig, das ist falsch. Sondern eben dafür ist die Demokratie da, dass verschiedene Dinge hingestellt werden und dann entscheidet sich eine Mehrheit für eins davon oder für einen Kompromiss aus mehreren. Aber doch nicht... Die Frau will, das ist mir, wie kann man so offen für eine Gleichschaltung aller staatlichen irgendwie? Weil es doch die bösen Privaten sind, die uns doch nur verarschen wollen. Ja, und wer hat denen denn die Macht gegeben, zu säubern? Und diese dreckigen Freiheitlichen, die gesagt haben, wir brauchen hier keinen Staat. Die das letzte G verabschiedet haben. Moment, das war aber die, Aber die haben doch die Grünen gesagt, das möchten sie gar nicht. Das geht nicht weit genug. Das kommt nicht schnell genug. Kann ich mich nur erinnern. Ja, und das bezieht sich auch nur auf strafrechtlich relevante Dinge. Die Apartheid. Genau. Und wir fördern immer noch nicht die Antifa gegen Desinformation. Wahrscheinlich haben sie auch enthalten oder so, ne? Wieder. Wozu das führen kann, konnten wir in den letzten Jahren sehen. Was in Amerika die große Lüge von der gestohlenen Wahl war, fächerte sich bei uns auf in die Lüge. Lüge? Sie hat gesagt, das wäre eine Lüge gewesen. Oh, war ja. Das aber, ich glaube, das ist das jetzt. Das aber haben die Nazis früher, glaube ich, auch gesagt. Irgendwas wäre eine Lüge oder so. Mann. Ja, die Lüge von der gestohlenen Wahl. Und dann gab es diesen tollen Time-Artikel über Fortified Election, ja. Wo wir dann geschrieben haben, was wir alles gemacht haben. Um die Election zu fortifizieren. Von den Grenzen, die Angela Merkel 2015 angeblich geöffnet habe. Die Lüge von dem angeblichen Bevölkerungsaustausch. Und auch zuletzt die Lüge von der Hygienediktatur. Ja. Das Objekt, auf das sich dann der empörte Protest richtet, ist so austauschbar wie mutwillig. Die populistischen Agitatoren interessieren sich für die realen ökonomischen Nöte so wenig wie für das Leid der Marginalisierten. Ja, und deswegen sind ja auch alles nur alte weiße Männer, die um ihre Vorherrschaft fürchten, auch die in den Obdachlosenstationen. Ne? Und für die Weisheiten hat sie 47 Jahre studiert, oder was? die soziale Spaltung, die sie zu bedauern behaupten, ist ihre tiefste politische Sehnsucht. Alter Schwede! Ich lege meinen politischen Gegnern die Motive in den Mund, die ich will. Nichts, was die sagen, ist wahrhaftig. Alles ist gelogen. Ja. Ja. Einfaches Weltbild. Wenn man weiß, wo der Feind steht, hat der Tag Struktur. Das ist eine Verschwörungsideologie, was sie da verbreitet. Bewegungen brechen nicht lokal und spontan auf, sondern sie werden international und strategisch gezüchtet, um Misstrauen zu schüren. Globalisten schon wieder. Die international. Gezüchtet, international. Gezüchtet, hui. Das ist die Ambition aller autoritären Bewegungen und Regime, dass es nichts mehr Gemeinsames geben soll. Also keine verbindliche Öffentlichkeit, kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Keine verbindliche Öffentlichkeit. Wo haben wir die denn jetzt? Verbindlich. Keine verbindliche Öffentlichkeit. Ja, ist doch in Nordkorea da, wo die alle rummarschieren. Das ist doch verbindlich, oder nicht? Ja. Wenn man Gesetze so verdreht, dass irgendwie jeder was anderes draus versteht. Oder wo alle Teil von irgendwelchen bescheuerten Jugendorganisationen werden müssen oder so. Alles schön verbindlich. Ja. Ja. Pioniere. No, das ist ja nicht auch verbindlich. Keine gemeinsamen Güter, keine Gemeinwohlorientierung, keine Kriterien für gar nichts. Keine Kriterien für gar nichts. Wer hat das denn kaputt gemacht, die Gemeinwohlorientierung? Ja, Gemeinwohl. Also, dass das weg ist. Das kannst du ja auch sowieso alles vergessen. Also mit diesem Gemeinwohl. Was soll das überhaupt sein? Das ist ja auch schon wieder dieses Ding. Also so sehe ich das nicht. Früher war das Gemeinwohl klar definierte Sache. Nee. Und das wäre es auch heute noch, wenn die soziale Marktwirtschaft nicht zerstört worden wäre und unsere politische Landschaft nicht komplett zersplittert wäre. Heute ist es ein Konzept aus der alten Zeit, aber ich halte Gemeinwohl für eine gute Sache, weil das bedeutet nämlich einfach, dass versucht wird, jedem gerecht zu werden oder möglichst vielen Leuten gerecht werden. Doch, möglichst vielen Leuten gerecht werden kann man. Das ist ja das Beste. Das sollte man als Politik auch nachstreben. Möglichst vielen Leuten gerecht werden kann man auch, wenn man wenn dieser böse Markt das regelt, ne, mit Angebot und Nachfrage kann man nicht, und so, wenn der böse natürlich. Markt. Ja, das ist nicht der Punkt, dass der Markt das regelt, sondern das ist ja das Ding. Du hast da diese Heinis. In Amerika siehst du doch, dass es da, wie die Gesellschaft sich da entwickelt hat, ohne Regulierung dir mal, was und nur mit dem bösen Markt. Ich sag dir mal, das funktioniert nicht. Ich sag dir mal, was diese Leute meinen mit Gemeinwohl. Die meinen damit, ihr müsst alle unsere Gendersprache sprechen, weil dann geht es allen gut. Ja. Wir müssen diese Stereotype. Was die damit meint, interessiert mich eigentlich. Ja, aber das ist genau derselbe Scheiß. Die sagen auch, das ist Gemeinwohl und die Argumente, die man dafür bringen kann, sind die Leute gleichen mit allem anderen Kram auch so. Andere Leute meinen, dass das Gemeinwohl ist, wenn alle den gleichen Gott anbeten und die nächsten Leute meinen dann wieder dies, das, jenes. Das ist ein Variablenbezeichner. Tut mir leid, das bringt nichts. Das muss man dann erstmal ausfüllen, was damit überhaupt gemeint ist. Und nur sich hinzustellen und zu sagen, ja, die Leute sind ja nicht für das Gemeinwohl und wir müssen jetzt mal das Gemeinwohl machen. Also das ist nur zustimmungsmäßig, solange wie man das nicht beschreibt, was damit gemeint ist. Und ich glaube auch, dass man da niemanden, dass man da nichts formulieren kann, wo da wirklich die Leute alle sagen würden, so ja, das ist jetzt korrekt oder so. Das ist ja gerade das Ding. Aber die meinen halt eben, ja, das wäre so. Man könnte das einfach von oben herab irgendwie bestimmen, weil wir das ja alle wissen, was die Leute jetzt brauchen. Klimaschutz ist Freiheit und alles ist Freiheit und was der Habeck da vorher gesagt hat, ne? Und das ist halt eben die Sache dabei. Und deswegen bin ich der Meinung halt eben, dass man das nicht machen kann. Man kann diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, über die kann man sich unterhalten. Und meinetwegen kannst du das dann Gemeinwohl nennen, aber einfach nur zu sagen, so ja doch, das Gemeinwohl, das ist wichtig. Nee, also die Leute machen sich was vor, wenn die das meinen. Und das hast du ja mit dieser ganzen Corona-Debatte und so jetzt ja auch gemerkt, dass diese ganzen Leute, die sich da alle irgendwie berufen gefühlt haben, irgendwie zu sagen, was genau Sache ist, an allen möglichen Stellen schrammt das da irgendwie. Und also jetzt auch mal, um mal ein Beispiel von der anderen Seite zu bringen, ich sehe es ja auch mit diesen ganzen Tests, da werden nur die Zahlen dann von steigen, weil die ja alle nicht funktionieren und nur falsche Positive geben oder so. Ja, jetzt hatten wir aber auch ein paar Monate dieses ganze Testregime, wo die Leute so viel getestet wurden wie vorher nicht und die Zahlen sind trotzdem gefallen. Also das hat auch nicht so richtig gestimmt. Und auf der anderen Seite hast du die ganzen Beispiele, die wir auch schon aufgezählt haben, mit erst hieß es von wegen, nee, die Masken sind schädlich, dann gibt es eine Pflicht und hin und her und her und hin. Ne? Und da sind ja auch alle der Meinung, so wir retten jetzt hier, irgendwie wir machen jetzt hier das Allerbeste und allen Leuten geht es nur gut, wenn wir jetzt bloß hier alle in einen Strick ziehen, in eine Richtung wandern und so. Aber spätestens in den letzten 2 Jahren hätte diesen Leuten eigentlich auffallen sollen, dass dieses, wir haben jetzt hier irgendwie eine Idee, die für alle irgendwie zum Besten ist, so nicht funktioniert. Und dass man sich dann immer noch mal wieder eingestehen muss, dass man an irgendwelchen Stellen halt nicht die richtigen Ansichten gehabt hat und es nicht das Beste war, was man gemacht hat, dann muss man dann mal wieder in eine andere Richtung steuern oder so. Ja, das ist richtig, aber diese Gemeinwohlpolitik steht ja auch mehr so als Gegensatz zu Klientelpolitik. Und heute wird eben von vielen mehr Klientelpolitik betrieben. Und ja, das der Versuch oder wird der erfolgreiche Versuch, einfach möglichst viele Lobby hinter sich zu scharen oder viele Leute hinter sich zu scharen, die irgendwelche Schnittmengen bilden oder so. Das ist nicht unbedingt natürlich eine gemeinwohlbildende Politik oder so, sondern wird an dem Klientel bedient. Die Masse ja, Klientel, aber diese Experten, wird dann gewählt oder so. Diese Experten, die sie da haben, die sind ja alle der Meinung, dass sie für das Gemeinwohl verantwortlich sind und die Leute einfach nur noch zu dumm sind, das heißt eben zu ja, checken. Ja, das würde ich mir ne? da nochmal genauer wie der, erklären. Wie der, Planet unter ihnen, soll, ne? wie der Planet unter ihnen weg stirbt und so weiter. Ne? Also das ist ja die ja. Nummer. Die, wenn du die fragen würdest, würden sie dir ja sagen, dass das ja zu unser allerbesten ist, diese ja, ganzen Ideen, die sie da haben. Oder so. Und ja. dass dieses ganze Gender-Zeug und das ganze Zeug ja natürlich zu jedermanns Besten ist, ja, weil das ja dann unsere Gesellschaft endlich sich, ja, verwirklicht. Sich auf nichts so. Einlässt im Prinzip. Da werden so Plattitüden rausgehauen und so von Gemeinwohl und so weiter, aber inhaltlich wird dann nicht ja einfach eingestanden im Prinzip, dass die Leute es ja nicht wollen halt. Ne? Und dass es eben zu viel zu weit geht, dass der Klimagedöns nicht sozial genug ist vielleicht und so weiter und so fort. Ne? Keine wissenschaftlich-methodologischen Standards, keine normativ-politischen Standards, keine demokratisch-rechtsstaatlichen Standards, sondern... Keine normativ-politischen Standards. Ja. Normativ-politische Standards. Keine rechtsstaatlichen Standards. Ja, ja ihr seid doch die Leute mit den kritischen... an verschiedenen Stellen, Herr Gott. Ihr habt diese ganzen Raffhainis da bei euch immer noch da drin und dieses ganze Zeug. Und ihr habt diesen kritischen Krempel da drin und Black Lives Matter Zeug und so, was ich da davor auch schon gehört hatte von irgendwelchen Rednern, die da waren, dass man das alles verbinden müsste und Black Lives Matter und so weiter und so fort. Das auch alles Desinformationskampagne. Das ist auch alles Hinterfragen von Rationalität und Aufklärung. Und ne, wir brauchen eine Neuaufklärung, haben wir ja gerade gehört. Und diese ganzen Sachen alle ablehnen und verwerfen als Herrschaftsform und so. Und die Frau ist ja auch ein Fan von der Butler, ne? Und bei der ist es ja auch alles Machtgefüge und dieses ganze Zeug und die ganzen Normen müssen die sind nicht mehr gültig und so weiter. Also. Ja. Und jetzt wird hier das plötzlich alles auf den Kopf gedreht und so getan. Ja, jetzt wären die anderen die Verrückten, so, ne? Obwohl man selber jahrelang dagegen angeredet hat, so. Und das ist die eigene Besitzstandswahrung jetzt schon, wo man dann drin ist. Und dann ist es plötzlich dann, sind es dann doch die Tools vom Master, die das Haus vom Master dann kaputt machen, oder wie? Sondern nur instabile, totale Willkür. Die Frage ist längst nicht mehr bloß, ob es postfaktische Zeiten sind, in denen wir leben und ob Desinformation und Ressentiment einzelne Debatten verzerren, sondern es geht darum, ob die permanente Lüge den Unterschied zwischen wahr und falsch aufhebt. Ja, ob letztlich die Wirklichkeit als etwas, das allen gemeinsam ist, ausradiert werden soll. Was? Ja, das macht man gerade, ne? Das machen die doch gerade. Ja, genau. Leute, die Lebenserfahrung von Menschen, die seit zig Jahren in diesem Land leben, einfach ablehnen und sagen, nee, da muss Gender drüber und Multikulti muss da oben drauf und so. Das sind die Leute, die Wahrheit und Lügegrenze verschwimmen lassen. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, und außerdem, sie haben ja auch mit ihren Aussagen über die deutsche Grammatik schon Unrecht. Ne? Also... Das sind ja diese Sachen, die zum Beispiel die Judith in ihrem Gastbeitrag da von der NZZ vor ein paar Wochen und ja auch in ihrem Buch da ausbreitet. Und andere Leute haben das da, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? Dass ja viele von diesen Dingen, die sie da, das der ist so Hütchenspieler-Tricks, wo sie den Leuten da mit so ein bisschen Sophistik irgendwelche Dinge da untermogeln. Und ja, viele von diesen Sachen, die sie halt ja eben behaupten, über diese generischen Ausdrücke, stimmen halt gar nicht. Und es kriegt sowieso niemand hin, das irgendwie vernünftig zu machen. Dann kommen sie wieder mit, was ist jetzt mit Schwarzfahrern und Mördern und so weiter? Warum sind die dann plötzlich doch wieder männlich und lauter solche Dinge? Na, also das ist ja die totale Willkür. Ja, und Das ob ist einer einen alles Witzen meint oder nicht, ist eigentlich egal. Man kann sich einfach angesprochen fühlen, die ne? Gesellschaft so Das ist eben hindrehen, wie man es Aktiv-Passiv-Verdrehung will. und so. Ja. Und alles dem unterordnen, was man da irgendwie an Vorurteilen irgendwie gerade wieder hat. Und immer alles mit Macht erklären, das ist ganz wichtig. Wir werden das im Wahlkampf sehen. Wir werden Manipulationen und Lügen sehen. Wir werden echtes und erfundenes Material geleakt und gedoxt sehen. Ist das eine Ankündigung oder was? Ja, sie hat wahrscheinlich gerade über den Lebenslauf von Annalena gesprochen. Oder auch Ja, nicht, keine und eine Ahnung. Wahlwerbung. Wir werden Und das die alles sehen. Klimapanik oder so. Oh Mann. Ja, wir werden echtes Material geleakt und gedoxt sehen. Ach, irgendwelche Videos von Hetzjagden in Chemnitz oder wie? Vielleicht. Ist Es jemand wird irgendwas keine Rolle Spezielles? spielen, welche Personen oder welche Parteien es trifft, denn es trifft alle in unserer Demokratie. Ganz gleich, welche Parteienkonstellation in die nächste Regierung eintreten wird, ganz gleich, wie schnell und sozial ausbalanciert die ökologische Transformation dann angegangen wird, die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit, die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden. Also Ausbeutung sozialer Unsicherheit. Also das kannst du komplett über eure Opfermigrantenpolitik drüber schreiben, finde ich. Ne? Also dieses Ding, dass man sämtlichen Leuten immer einredet, dass alle Leute islamophob und hassend gegen sämtliche Leute hier irgendwie sind und so. Und das alles, was die dann irgendwie an Rückschlägen und Ablehnungen hier irgendwie erfahren, ja, irgendwie Teil von der deutschen immanenten Rassismus, keine Ahnung, wie was ist. Und nicht individuelle Dinge oder Missverständnisse oder was auch immer einem da einfallen kann. Das ist ja halt die groß angelegte Verschwörung zum Leute klein halten irgendwie ist. Und dass man deswegen natürlich die grüne Absolutpolitik braucht. Ne? Die Leute Wir leiden, sehen gibt nur die uns Grünen Macht. als Hüter der Demokratie oder was du da sagte. Also, so spielen sie sich da auf, ne? Bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die KlimaforscherInnen. Es ist. Ja, genau. Das war dieses viel zitierte Ding, wo die Leute jetzt meinen, dass sie da jetzt sich auf die Nazizeit bezogen hat, was ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich habe das so verstanden und an mir ist das so, das war so das Standardding. Ne? Das ist ja das, was wir bei Amadeo Antonio und diesen ganzen Leuten immer wieder jede Woche lesen, von irgendwelchen marxistischen Feministen da irgendwie ausgebreitet. Dieses Ding von wegen so, ja, unsere Opposition, das ist eigentlich alles eine Gruppe. Die wissen nur nicht so richtig, wie sie sich nennen sollen, ne? War ja diese Formulierung irgendwie von dieser einen Tante da vom Spiegel. Manchmal nennen sie sich Männerrechtler, dann nennen sie sich irgendwie Pickup-Artists oder weiß ich nicht wie was. Ne? Also das ist so dieses Standardding von wegen, die sind ja eigentlich alle eins, so, ne? Die wollen alle das Gleiche, die sind alle rechts, ne? Und die hassen alle Juden und die hassen alle Frauen und bla bla bla. Und das ist unsere Opposition. Und die haben wir ja komplett charakterisiert. Ne? Da wissen wir ganz genau Bescheid. Und da müssen wir jetzt mal die Leute mit der neuen Aufklärung drüber aufklären über diese Sachen. Ne? Also. So habe ich das verstanden. Ne? Wie die übliche Leier. Es ist trotzdem eigentlich eine absolute Frechheit. Es ist ein absolutes Zerrbild von der Realität, ne? Wo man sich überhaupt nicht beschäftigt hat, wo man nur die Zeitung aufschlägt und dieselbe Scheiße, die irgendwelche anderen Idioten schon vorher irgendwo wieder gekaut haben, dann selber wieder wiederkäut. Ohne eigene Gedanken und alles da dran. Ja, aber wie die Leute daraus jetzt konstruiert haben, dass sie da jetzt irgendwie das Dritte Reich verharmlost hat oder so, erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Also da muss ich sie fast schon in Schutz nehmen, diesen Kram, weil es in Anführungsstrichen nur der übliche Bullshit ist. Ne? Ja, einerseits muss man sie dafür ein bisschen in Schutz nehmen, andererseits ja, sieht man daran aber auch, dass man einfach die Finger davon lässt von diesem Vergleich, wenn man irgendwie Texte schreibt. Oder also ich erinnere mich an die Finger, dann benutzt irgendwas anderes. Also es gibt andere Leute, die auch unterdrückt wurden oder verfolgt. Da muss man nicht immer entweder die Juden auskramen. Also. Ich erinnere mich halt an den Umgang mit Jana aus Kassel, ja. Die halt auch einen dummen Spruch gebracht hat und die dafür ordentlich durch die mediale Dings gezogen worden ist. Und von die Frau ist, ist halt eine Privatperson aus Kassel und nicht irgendwie eine in der Öffentlichkeit stehende Literaturpreisträgerin und was weiß ich. Deswegen finde ich das schon ganz okay, dass auch ihr, da, und wenn man halt noch überlegt, was letzte Woche mit Maaßen los war oder vorletzte Woche, wie man den angegangen ist, weil er irgendwelche Worte sagt, finde ich das schon ganz gut, dass diesmal auch aus dem Wald das zurückkommt, was gewisse Leute hineingerufen haben. Ja, Bullshit verzapft oder so. Ne? Aber, was sie da aber redet, ist aus meiner Sicht ganz klar nicht auf früher bezogen, sondern was sie da ja meint, ist ja quasi Anspielung auf Maßen und so weiter mit global und so weiter, Eliten und die Juden und die Feministin und die Klimaforscher. Aber natürlich muss ich doch über Eliten reden können. Das ist doch eine Unverschämtheit von der Emke. Es natürlich gibt es Eliten. Ja, aber was sie doch meint, ist dieses Ding, dieses, wo sie ja die ganze Zeit drüber reden, was sie den Maaßen so ja vorgeworfen haben. Sie meint ja nicht irgendwie 1938 oder so, sondern sie meint ja jetzt. Und dass dem aufgeheizten Klima ist es trotzdem dumm, aber immer wie der Mammon gesagt hat, man hält sich halt von solchen Sachen lieber fern, wenn man nicht irgendwie... Ja, aber was mich halt nur so wundert, ist, das machen sie doch sonst auch nicht. Und plötzlich haben alle Leute das so verstanden, dass sie jetzt Jana aus Kassel irgendwie sich in der Tradition von, oder da hat es uns ja auch noch jemand dran erinnert, das hatte ich auch schon mal ganz verdrängt, diese Gina Carano-Geschichte, ne, die geht ja eher in diese Richtung von dieser Schauspielerin da von Mandalorian, die dann irgendwie da Konservative irgendwie mit wirklich dann irgendwie verglichen hat mit Judenverfolgung im Dritten Reich und solche Dinge. Und das hat sie ja hier in diesem Beispiel jetzt tatsächlich nicht getan, ne? Aber es wird von allen irgendwie jetzt plötzlich so hingestellt. Ja, es gehört dazu, ne? Da musst du schon nichts wie echt. Ich finde halt, es ist alles dasselbe so, ne? Also es ist dasselbe, was diese Leute die ganze Zeit reden. Und plötzlich ist es irgendwie die riesen Aufregung, aber auch nur auch diese Reduzierung auf Klimaforscher. Alle diese ganzen Überschriften waren, sie vergleicht Juden mit Klimaforschern. Also sie hat ja auch Feministinnen gesagt, ne? Aber das hat irgendwie komischerweise niemand jetzt irgendwie skandalisiert oder so. Aus meiner Sicht ist auch absoluter Bullshit. Ja, also, er erinnert sich nicht an die vielen Feministinnen, die in Deutschland in den letzten Jahren verfolgt wurden. Ja, aber das ist ja auch was sie praktisch jeden Tag, jede Woche... Die wurden mit Staatsgeld verfolgt. Das hat man ihnen hinterhergeworfen. Ja, aber das meinen sie ja auch die ganze Zeit, dass es da diese Verschwörung irgendwie gäbe, die Leute da irgendwie abzuhalten. Das ist ja auch das, was sie die ganze Zeit faseln. Und alle möglichen Leute, die das jetzt kritisiert haben, unter anderem ja auch Herr Kuhle, der auch irgendwie geschrieben hat, so ja, wenn Christian Lindner irgendwelche Vergleiche anstellen würde auf dem Parteitag, dann würden sich die Leute aber drüber aufregen. Wo ich mir dann auch so denke, ja, und deine Fraktion schreibt irgendwelche Anträge, wo ja praktisch dasselbe drinsteht, was sie hier gemeint hat, dass das alles irgendwie eins ist und wir irgendwie die Frauen schützen müssen vor diesem Hass im Internet, der ja nur für Frauen ganz schlimm ist und für alle anderen nicht, mit lauter Bezügen auf Bullshit aus BuzzFeed und Guardian und einseitige Scheiße, was ich auch als Desinformation alles bezeichnen würde. Und so, das praktisch in dieselbe verdammte Kerbe schlägt. Das derselbe Quatsch ist, wo sie dann auch meinen, so ja, das ist alles eins und die marxistische Feministin, die ja auch neulich erst bei diesem Ding da vom jüdischen Studentenwerk oder was das da irgendwie war oder Bund oder wie das Ding heißt, ich weiß es nicht mehr, aber da durfte die auch einen Vortrag halten, wo sie wieder alles mit allem in einen Topf geworfen hat, Antisemitismus draufgeschrieben hat. Das macht man dann, wenn man keine inhaltlichen Sachen irgendwie sagen kann, wenn man jetzt ein hundertprozentiges überzeugendes Argument oder einen Beweis hätte jetzt mit dem Klimadings, ja, dann würde man das vielleicht auch mal ziehen oder so. Das ist der Standard, das ist ein absolutes Klischee. Das ist wirklich ein Klischee. Das ist wirklich was sie immer wieder die ganze Zeit phrasen wie dasselbe. Ich weiß einfach nicht, warum da jetzt plötzlich alle Leute sich drüber aufregen und dann auch noch meinen, sie hätte da einen Nazi-Vergleich gemacht oder Nazi-Zeit-Anspielungen gemacht, was aus meiner Sicht halt tatsächlich faktisch nicht der Fall ist. Ne? Also ich wundere mich darüber. Ich finde wirklich, es ist, aber ja, das ist das Übliche. So. Ja. Ich weiß es nicht. In Summe der Sache, die sie so gesagt hat, irgendwie passt das schon mal nicht. Weiß nicht, es ist aber doch auch das Ergebnis von dem vergifteten Dialog einfach. Ja. Und daran ist halt nicht die konservative Seite allein schuld. Oder ich würde sogar fast sagen, die ist zum kleineren Teil schuld an der Vergiftung des Diskussionsklimas. Ich behaupte nochmal, dem Dialog mangelt es einfach an Inhaltlichkeit. An Inhalten, an starken, an innerlicher Beschäftigung mit den Themen. Ja, da sind auf jeden Fall nicht die Konservativen dran schuld, weil die haben nicht die gewaltbereite Truppe da irgendwie Gewehr bei Fuß, die von irgendwelchen Medienleuten und Politikern bis in den Bundestag rein irgendwie für gut erklärt wird und ist auf der richtigen Seite der Geschichte oder was sie immer alle meinen da. Nämlich die Antifa. Also. Ja, aber da würde doch dann gleich wegen dem beschissenen Diskursklima kommen, ja, aber die haben ja die Identitären. Du weißt doch, wie so Diskussionen laufen. Das ist im Moment ist Wahlkampf. Es braucht eine neue Aufklärung. Eine, Nein. die selbstkritischer und inklusiver agiert als die vorherige. Aufklärung so ankritisch. Inklusive aufgestellt wird, ist nicht nur eine bestimmte Erkenntnis, nicht nur eine bestimmte wissenschaftliche Disziplin, sondern die Möglichkeit des verbindlichen Wissens selbst. Die weit verbreitete Neigung, Desinformation und Lüge als streitbar oder kontrovers zu exkulpieren, hat hierzulande rechtsradikale Propaganda und anti-aufklärerischen Irrsinn verhängnisvoll. Nein, Emke! Geht dein Gehirn nur bis letzte Woche oder was? Das hat dazu geführt, dass es die Grünen überhaupt in der Form gibt, zum Beispiel. Ja, schon, ja. Ja, das hat zu 68 geführt. Das hat zu dem ganzen Kram geführt, der deine totalitäre Denkweise an die Oberfläche befördert hat. Weil wir eben nicht von Anfang an gesagt haben, nee, ey, Kommunisten, haltet die Fresse. Sondern gesagt haben, naja gut, wenn sie halt irgendwie, dann lass sie, es sind ja nur ein paar. Ja? Und das ist unglaublich. Sie möchte halt anscheinend wirklich von oben herab verordnete Wahrheit. Und das geht nicht. Das ist Diktatur. Und das gibt Widerstand, Caroline. Aber guck mal, neu ist doch gut. Und Aufklärung ist auch gut. Ist doch neue Aufklärung gleich zweimal gut, oder nicht? Können wir nicht einfach einen neuen Menschen machen, Chris? Das wäre doch noch besser. Ja, einfach ich bin so dafür. Neuen Menschen, der total inklusiv oder so. Mit Gender nach Wahl, das wäre doch schön. Endlich inklusiv und demokratisch, ja. Weil er dann. Ja, und auf demokratisch haben sich ja die 68er auch berufen. Das ist ja auch aus dem. Jetzt kommt wieder der Plug für das Buch. Na, wo habe ich es? Die Raffahrt euch gibt. Genau, das müsst ihr natürlich auch lesen. So, ja. Da beschreibt die Frau Röhl, also die Tochter von der Ulrike Meinhof, das ja auch, dass sie da damals alles irgendwie für demokratisch erklärt haben, was eine kommunistische Diktatur war. Ne? Und das haben die also, dann als demokratisch bezeichnet. Alles andere ist Polizeistaat und Faschismus und böse. Normalisiert. Es braucht eine neue Aufklärung gegen die Pro- und Kontraisierung der Wirklichkeit. Was da als neutral verkleidet, als unparteilich behauptet wird, ist so prekär wie gefährlich, weil es dauernd suggeriert, es gäbe zu allem zwei gleichwertig vernünftige Positionen, als ob der Klimawandel existiert und der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen, gleichermaßen gut begründete Aussagen seien. Wir brauchen eine neue Aufklärung. Was hat das mit China zu tun? Guck mal hier, der Strom an. Und guck mal hier, der Strohmann. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Warum sollte der Strohmann auf Endor wohnen? Er ist ein Strohmann. Ja. Das macht keinen Sinn. Der Strohmann wohnt in China. In China ist ein Klimawandel umgefallen. Mich erinnert das ein bisschen an diese Elefantenrunde nach der letzten, nach der sechsten Wahl. Da ist ja die Moderatorin hat ja den AfD-Mann konfrontiert damit, dass sie irgendwie von Diktatur reden würden und ja, darauf, dass man nicht seine Meinung sagen könnte und so weiter. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, dass eben ja unsere Bemühungen, was das Klima angeht und so weiter, allen Berechnungen nach zufolge mit einem positiven Effekt von 0,003 Grad haben oder sowas. Und dass man das aber schon nicht besprechen könnte. Und dann fiel auch die Meute schon wieder ihm ins Wort und über ihn her und so weiter. Er konnte gar nicht viel mehr sagen. Also ja, es ist eben auch so ein bisschen, dass man es inhaltlich offensichtlich kommt, hier gar nicht mit klar mit Inhalten. Wir können gar nicht inhaltlich, wir müssen auf so einer Ebene praktisch argumentieren, die irgendwelchen Leuten was zuschiebt und von Wahrheit und noch abstrakteren Wörtern und so weiter redet, weil es inhaltlich offensichtlich nicht funktioniert. Sie sind nicht diskussionsfähig in der Beziehung. Das finde ich wirklich erschreckend. Das heißt doch eigentlich, dass sie ohne Ahnung irgendwie mit, hatte ich heute schon geschrieben, irgendwie mit voller Wucht vor der Wand laufen, sehenden Auges so. Mhm. Ja, also ich würde zum Beispiel mal das Beispiel bringen, man könnte genauso gut sagen, ja, dass es irgendwie 60 verschiedene Geschlechter gibt und dass es zwei Geschlechter gibt und Leute mit irgendwelchen Fehlbildungen und Chromosomenkrankheiten und so, das wird dargestellt, als wären es zwei gleichwertige Ansichten, so könnte man genauso gut sagen, von den Grünen nämlich und diversen anderen Leuten. Und auch eigentlich auch, wissen wir auch schon seit 2014. Genau. Da reagieren die genauso drauf, so empfindlich. Und wir wissen das doch seit 2014, dass die immer der Meinung sind, es gäbe keine zwei Seiten. Weil das ist viel einfacher. Da kann man nämlich einfach den Dialog mit den Lügnern verweigern, weil unter dem Hinweis, dass es ja nur eine Wahrheit gibt. Das ja, ist der Modus operandi der Wolkenpolitik. Eine Gemeinschaft, was, für die alles gut sein muss. Was mein Gegner sagt, ist Lüge. Was mein Gegner sagt, ist falsch. Mein Gegner ist der Teufel. Ja, genau. Und nächste Woche dann mit Katharina Nokun und Marina Weißband und tausend anderen Leuten, die ein schlaues Buch geschrieben haben, wo sie uns erklären, wo die Lügner sitzen. Katharina Nutzung kommt ja aus der Nähe von Auschwitz. Da kann sie sich vielleicht mit der Imke mal unterhalten. Das war jetzt eine Referenz auf den Republika-Talk von ihr damals, der bei uns, glaube ich, die rechte Seite des Kaffeesatzes oder so hieß, wenn die Leute es nochmal nachschauen wollen. Irgendwie sowas, ja. Erklärung, die sich gegen einen moralischen und epistemischen Relativismus richtet, der die Wirklichkeit als Bezugsgröße unterwandern und universale Normen bestreiten will. Ja, das genau, genau, genau meine Meinung, Emke, aber nicht so, wie du denkst. Natürlich unterwandert ihr alles und euren pseudowissenschaftlichen Schwachsinn, den ihr als Wahrheit aufblast und dahinstellt. Sie meint aber die anderen natürlich. Ja. Die machen das teilweise auch, ist ja vielleicht gar nicht so, ne? Aber wie soll man das klären, wenn nicht im Dialog? Ja, natürlich sagt der Sellner auch Blödsinn, weil Radikale auf beiden Seiten Unsinn sind. Kein elitäres Projekt. Das ist nicht nur Überbau, sondern das ist, was diejenigen, die berechtigte Sorgen haben, diejenigen... Warte mal! Berechtigte Sorgen, bist du am Ende besorgte Bürgerin, ja, Caroline? Genau. Nee, sie ist besorgte Elite. Auf einmal sind deine Sorgen sind berechtigt, die der anderen Leute nicht. Schöne Demokratie. Schöne Demokratie. Boah, ist das ekelhaft. Dieser Herzinfarkt von Mars wird ihn präsentiert von dem Weltraum. Ja. Oh, every frame a heart attack. Ist das bald zu Ende, hoffentlich? Ich glaube schon, ja. Ja, spätestens, wenn wir alle vom Stuhl gekippt sind, ist es vorbei, glaube ich. Wenn es hier einfach still ist und keiner mehr was sagt, sind wir einfach alle. Ja, da wurden wir alle zu Ende aufgeklärt hier, ja. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen dazu, aber es fällt mir nicht mehr ein. Wir sind alle aufgeklärt worden. Modern und neu und alles, ja. Und fehlende Anerkennung belastet diejenigen, die ausgegrenzt und vergessen. Oh, Anerkennung. Oh. Ja, frag mal, wie der Maaßen das findet, wenn er aller Nase lang Nazi genannt wird und überall. Oder Herr Kemmerich. Die Anerkennung wird. Oder Herr Kemmerich. Ja. AfDP. Nazis im Bundestag. Echt? Boah, sind die selbstgerecht, das ist ekelhaft. Ja, ist wirklich wahr. Da ist mir auch, glaube ich, wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, wie sie meint, das ist kein Elitenprojekt und so weiter. Das klingt für mich dann wieder so nach dem Motto, ja, hier die Revolutionen kommen von unten, vom Proletariat und so weiter. Ne? Ja, es ist kein Elitenprojekt, aber über irgendwie 3/4 der Leute sind gegen den Gender-Scheiß. Ja, ist doch kein Elitenprojekt. Was sie da sagt, klingt schon von dem, wie sie es sagt und so, verdammt elitär. Von der Formulierung und so weiter. Ja. So. Werden von allen DemokratInnen erwarten können. Wer eine soziale, eine gerechte, eine offene Demokratie will, braucht eine kommunikative Infrastruktur, die das Gemeinsame schützt. Fakten und Respekt. Eine kommunikative Infrastruktur, die das Gemeinsame schützt. Ne? Ja, was ich mir da vorstelle. Das ist so eine Art Schutzstaffel für die freie Meinung. Oder was? So, ja, das heißt, wir doch einfach abwechseln Männer und Frauen. Bei den Ministerium für Kommunikationssicherheit. Ich glaube, das bedeutet, jeder kriegt einen Kopfhörer mit Noise Cancelling aufgesetzt, wo nur das Programm der Grünen vorgelesen wird und deren Einschätzung von der Realität von früh bis spät und mit anderen, wer die absetzt, um sich mit anderen Leuten zu unterhalten, der wird direkt umerzogen oder so. Sind zumutbar. Nur eine Demokratie, die sich der Wahrheitsorientierung verpflichtet fühlt, ist eine. Was es dazu braucht? Die Lust. Ja, wie war das mit Demokratie delegitimieren und so, was die AfD angeblich von früh bis spät tut? Also, sowas habe ich hier. Ich habe ja gehört, nur die Demokratie, die Wahrheit hochhält, so wie wir uns die vorstellen natürlich, ist wirklich eine Demokratie. Alles andere ist Scheinkram. So. Das klingt schon wieder so nach hier diesem Freudomarxisten-Ding von wegen, alle leben nur in der Scheinwelt und nur die erwachten Leute mit dem kritischen Bewusstsein, so wie sich das da immer nennt, ne? Das sind die einzigen, die verstanden haben, wie es geht. Neue Aufklärung. Guten Tag. Schwurbelinchen hat vielleicht quer gedacht, könnte man sagen. Lust am gesellschaftlichen Lernen, den Mut, immer irritierbar, immer skeptisch gegen sich selbst zu bleiben und sich bei Bedarf zu korrigieren, und die absolute Überzeugung, dass eine Demokratie so empathisch wie vernünftig verteidigt werden muss. Vielen Dank. Aha. Nicht zu danken. Wie man Statement habt ihr fest. Warum sitzt die Frau da in der Mitte vor der Leinwand? Warum? Was ist das? Meinst du wegen goldenen Schnittschütze oder was? Nee, ich verstehe es einfach nicht. Die saß jetzt die ganze Zeit während dem Ding da vor der Leinwand. War das die Gebärdenübersetzerin? Nee, das ist die Moderatorin von dem Ganzen, die sogenannte Nina Lagrande, Poetry Slammerin aus Lagrande. Hannover. Die mir auch schon aus Hannover, wo die Scorpions herkommen. Nein, nicht wo die Scorpions herkommen, wo Annalena Baerbock geboren wurde. Ja, genau, Annalena Baerbock. Ich habe eine Theorie, dass alles Schlechte aus Hannover kommt. Und Hannover auch, ja. Gar nicht wahr, nur ein Frankfurter würde sowas behaupten. Ich bin alles, abzulenken hier, ja, es gibt keine zwei Wahrheiten. Nur die Wahrheit, dass Eintracht Frankfurt furchtbar ist, ist die einzige Wahrheit, die ihr kennen müsst. Es gibt auch keine zwei Wahrheiten darüber, dass die Scorpions aus Hannover kommen. Nee, die kommen aus der Wedemark. Nein, es gibt ja keine zwei. Doch, es gibt nur eine, nämlich dass sie aus der Wedemark kommen. Die wurden höchstens aus dem Wind des Wandels nach Hannover gebracht, aber... Vielleicht ziehst du einfach woanders hin. Wenn du mit diesen Behauptungen nicht aufhörst, so ja, dann schüttel ich dich wie ein Hurricane, ja. Aber ich lebe dich doch immer noch. Ja. Immer nur Kulturkampf hier, was los? Zum Kotzen, echt. Wir sollten vielleicht mal halt mit der Mad Gästen arbeiten, irgendwie. Lisa Lizentia einladen. Warum hat die jetzt, hat die jetzt so Gehör bekommen überhaupt mit diesen? Weil die Grünen wissen, dass die Imke ihnen nach dem Mund redet. Okay. Und die hat viele Titel oder so. Das macht sich dann gut, oder wie? Ja, die wird ja so, auch und hier ist nämlich verlegt der Punkt. Von, darf ich noch mal kurz, die wird ja auch verlegt von der Bundeszentrale für politische Bildung, ne? Also eine Aua. Von den vielen. Das wird ja einiges. Neue Aufklärung. Ach, Wahnsinn, ja, neu. Und hier aber zu dem Thema, das ist ja gar nicht so, wie die das meint. Also, was Chris gesagt hat, dass er nicht so sieht, dass es sich um eine Holocaust-Relativierung handelt, was sie da gemacht hat. Hier haben wir den Max Czollek, der das ganz schnell, erinnert euch vielleicht an Max Czollek, das war einer von den Leuten, die bei Enisa Amanis toller Anti-Talkshow war. Ne? Das, der von Desintegriert genau, euch. Genau, Desintegriert euch ist ein Buch von ihm. Die Vorstellung, dass eine Elite aus Juden, Frauen, Klimawissenschaftlerinnen und Virologen die Welt regieren, ist fester Bestandteil der neurechten Ideologie. Das zu benennen, ist keine Relativierung des Holocaust, sondern eine wichtige Lektion in Intersektionalität. Slow clap, very slow clap. Ja, ich hatte das auch als Titel für den heutigen Stream vorgeschlagen, eine wichtige Lektion in Intersektionalität, weil ich das einfach geil finde, dass sich jemand da hinstellt und sagt, ja, wenn wir das machen, dann ist das nicht irgendwie Relativierung oder irgendwie doof, sondern das ist eine wichtige Lektion in Vielleicht wollen wir die gar nicht lernen, Max Czollek. Vielleicht halten wir diesen ganzen intersektionellen Kram für Unsinn oder für übergriffig. Also wenn man dann lernt, dass die anderen glauben, die Virologen würden die Welt regieren, ja, dann ist das schon ziemlich Unsinn. Ja, und apropos ja. Intersektionalität und Holocaust-Verharmlosung, ne? Also dazu erinnere ich nochmal an die Frau Petto, mit E, mit zwei Punkten drüber war es, glaube ich, die Genderwissenschaftlerin von der Central European University in Budapest, auch bekannt als die Soros-Universität, die damals auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung diese schöne Rede da gehalten hat oder da interviewt wurde, wo sie dann irgendwie gesagt hat, ja, wir machen jetzt hier intersektionale Holocaust-Erinnerungen. Und wo ich mir auch sage, nein, danke, liebe Frau Petto, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine ideologische Verklärung vom Holocaust mit irgendwelchen, für die Frauen war es aber in Wahrheit alles viel schlimmer oder irgend so Bullshit. Das brauchen wir nicht. Krass. Und das ist aus meiner Sicht auch eine absolute Geschichtsrelativierung, wenn man da versucht, irgendwie seinen Bullshit da irgendwie reinzuschmeißen in den Ring. Und da dann irgendwie sich darüber zu legitimieren, dass man irgendwie dann sagt, so ja, das ist ja hier nur Forschung irgendwie. Ja, ziemlich krass. Die haben ja so ein paar Strohmänner weggelassen, ne? Ich meine, fühlen sich die Schwulen nicht ein bisschen diskriminiert, dass sie hier in die Liste nicht mit aufgenommen wurden? Oder sind die nicht mehr Teil des Narratives? Das alte also, dass man, Männer jetzt mittlerweile. Dass die auch die Weltherrschaft, ja, dass Männer, die auch Teil der Weltherrschaftskabal wären. Oder ach, die Homo-Lobby. Ja, irgendwie so. Glomo-Hobo. Ich meine, da kann man sich dann auch ein paar mehr ausdenken. Ne? So Leute, die ihren Müll nicht trennen, ne? Leute, die ihren Hundekot nicht aufheben und gibt es ja noch ganz viele andere. Warum bei dieser kurzen Liste aufhören? Da kann man doch noch ein paar mehr Hassbilder reinprojizieren. Ja, aber wenn die noch ihren Hundekot aufheben, dann haben doch die Aktivisten im Wald nichts mehr zum Werfen, oder nicht? Ja, ich glaube nicht, dass die mit Hundekot geworfen haben. Das auch wieder wahr. Ja, die Frage ist, wohin verschwindet der ganze eingetütete Hundekot? Vielleicht wird er ja zentral an die geliefert. Da kriegen die ihre Munition. Aber hier, oder es werden Schabenriegel draus gefertigt. Bei mir ist das zu spekulativ. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem weiteren grünen Parteitag. Also Ricarda Breit. In einem ganz roten Kleid. Oh Gott. Zukunft ist nichts, was uns einfach passiert. Wir haben sie in der Hand. Und ein starker Start. Ich kann mich erdolchen. Lang nicht mehr so viel suizidale Gedanken gehabt wie während dieses Streams. Das wird aber noch viel besser. Jemand, der mit so einer Märcheneinleitung um die Ecke kommt, der sollte gleich, da müsste so eine Tür unten hinter dem Rednerpult sein, wo man sofort den Knopf drücken kann. Tja. Und dann geht's runter zu den Haien. Es hat wieder aber auch niemand in die Zukunft gefragt, ob die überhaupt angefasst werden will. Nein heißt nein, würde ich sagen. Was nicht? Wir können sie gerechter machen, weil mieses Internet auf dem Land und schlechte Zukunftsperspektiven für junge Auszubildende sind kein Schicksal. Sie sind Gerechtigkeit, meine Freunde. Oh, das sind die Probleme der Deutschen. Schlechtes Internet. Das sind ja Probleme, aber ja. Von dem großen Bogen über die Zukunft dann gleich zu so spezifischen eher, ja, jetzt nicht den, wie, es sind nicht die führenden Probleme in unserem Wir können Leben. Überall schlechtes Internet machen, dann ist auch Gerechtigkeit. Genau. Internet braucht ja auch Strom von und politischem Nichthandeln. Und Armut ist kein Naturgesetz und auch kein individuelles Versagen. Armut ist eine politische Entscheidung. Willkommen bei der Linkspartei, würde ich sagen. Wer hat das denn entschieden? Denn? Armut ist eine Die Eliten, die Bank. Ach nee, Moment, scheiße, ich rede mich gerade hier voll in die Scheiße. Ja, du, das ist eine politische Entscheidung. Die politische Entscheidung, den Leuten, die das Geld haben, das wegzunehmen und es den anderen zu geben. Und sagen, ja, die eine sagt, die Eliten darf man nicht kritisieren und die nächste kritisiert die Eliten. Was ist das für ein Gemischtwarenladen da? Da wird doch nicht die Eliten kritisiert, da wird doch nur die Reichen kritisiert. Das sind doch nicht die Eliten. Es wird ja allgemein auch gerne mal dem Mindestlohn die Schuld gegeben, dass die Armut nicht sinkt. Weiß ich nicht. Vielleicht ja, das ist auch eine Verschwörungstheorie. Price, du sollst solche wunderbaren Sachen nicht einfach nur in den Chat schreiben. Muss die sagen. Ja, was? Ich habe mich doch nur über die Videoqualität beschwert. Ja, ja, ich finde das auch nicht richtig. Wir haben hier im 4:3 Format auf und senden das in 16:9. Das ist doch gemein. Das ist Fettshaming. Die sollen sich schämen. Sollen sich selber schämen. Doch so. Das Gute ist, wir können uns auch anders entscheiden. Wir können uns für eine Gesellschaft entscheiden, in der jeder Mensch von seinem Lohn leben kann. Wir können uns dafür entscheiden, dass die Arbeit zwischen Frauen und Männern gerecht ist. Wo ich da gerade dieses mit bereit, wenn ihr es seid, lese, da hat die Judith Bassert bei Twitter vorhin was Lustiges geschrieben, hat gemeint, das erinnert sie an Schweigen der Lämmer. Da gibt es ja auch mal diesen Spruch da irgendwie, wo Hannibal Lecter dann irgendwie da wegtreten muss, damit sie ihn irgendwo hin verfrachten können. Da sagt er dann auch irgendwie so, bereit, wenn sie es sind. Ja, aber es heißt ja bereit, weil ihr es seid. Ja, aber es ist so ähnlich. Ja, natürlich. Dass die Arbeit zwischen Frauen und Männern gerecht verteilt wird und wir können entscheiden, dass wir Hartz IV endlich überwinden. Wir entscheiden das. Das entscheidet die Politik einfach, dass die Arbeit zwischen Männern und Frauen gerecht verteilt wird. Was soll das bitte heißen? Hartz IV überwinden? Ja, wegmachen halt. Das Demokratie dann, überwinden, oder ja, was? Du weißt ja, Hartz IV, das war doch damals dieses Ding, was die Konservativen, Moment, nee, das waren ja die Grünen und die SPD. Böse Standbild. Ja, auf jeden Fall, was für eine krasse Aussage, ne, und wir entscheiden, wie die Arbeit zwischen Männern und Frauen verteilt wird. Das müssen wir einfach entscheiden. Also, da fällt mir echt nichts zu ein. Was soll der Scheiß? Was geht das die Politik an? Wer da. Das politisch. Ja, das ist ja immer dieses Ding, dass sie irgendwie wirklich so denken, so. Dass, da kommt halt der Mann nach Hause und sagt so: Ja, ich bin hier, der ja nur arbeitet und du gefälligst nicht und bla bla bla und tralala. Und dann kommt die Politik und sagt: Moment, Patriarch, vorbei, dein Werk ist. ich lege das Handwerk. Jetzt wird hier gerecht verteilt. Aber, Entschuldigung, aber ich habe einen türkischen Pass. Ach so, dann ist das da. Dann bitte weitermachen. Ja, also es ist Einmischung in das Leben von den Leuten und es ist nun mal aber so, dass es ist in der Mehrheit, die haben jetzt schon die Möglichkeit, sich da anders zu entscheiden. Teilweise wird das auch gemacht, aber halt eben nicht so oft, wie ihr das gerne haben wollt. Aber es ist so, dass es jetzt schon frei ist und das reicht dann, liebe Ricarda. Da muss dann nichts getan werden. Da brauchen wir keine Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen. Weil diese Gerechtigkeit ist dann nämlich Unrecht. Das ist dann nämlich, wir zwingen euch jetzt dazu, weil wir das so haben wollen in den Ergebnissen. Und sorry, das ist nicht gut. Das ist nicht in Ordnung. wenn man was bewirken will. Ne? Und da gibt es auch tausend Leute, die dann auch wieder irgendwelche Ideen haben, was besser wäre oder schlechter wäre für die Menschen oder so, die dir auch nicht gefallen würden, Ricarda. Und die Würde des Menschen ins Zentrum unseres Sozialsystems stellen. In diesem Jahr laden wir alle ein, mit uns gemeinsam diese Entscheidung zu treffen. Ja, entscheidet euch einfach, die Gesellschaft so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Und das verfügen wir dann für die Würde des Menschen. Nagelt die Würde in das Volk. Die Entscheidung für eine gerechte Gesellschaft. Und damit stärken wir nicht nur die Freiheit des Einzelnen, sondern auch die Demokratie selbst. Ja, genau. Weil jetzt sind die Leute ja alle gezwungen und wenn wir sie dann zwingen, dann sind sie frei. Weil Demokratie. Selbst. Denn Demokratie lebt von Bedingungen, die sie nicht selbst garantieren kann. Aber wir garantieren die dann. Gebt uns Macht. Sie braucht sozialen Zusammenhalt. Und den befehlen wir den Leuten dann. Gebt uns Macht. Ja, für die Menschenwürde. Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Das sind zwei furchtbar technische Begriffe. Das klingt nach langweiliger Planerei und nicht nach Lebensqualität. Aber irgendwelche Leute werden diese Infrastruktur schon bauen. Nämlich welche mit Genderabschluss oder so. Ja, was man dafür braucht, ist Geld. Dann baut sich das. Aber ganz ehrlich, dabei geht es ja um nicht weniger als um die Frage, wie gut kann ein durchschnittlicher Bürger oder eine durchschnittliche Bürgerin in unserem Land leben? Also wie kommen meine Kinder morgens sicher zur Schule? Kann ich mich giftfrei ernähren? Wenn ich psychische Probleme habe, finde ich noch einen Therapieplatz? Ja. Gibt es Orte der Begegnung, die der Einzelne... Finde ich dann einen Therapieplatz? Nee, ich frage mich eher, wenn ich dann psychische Probleme habe, kriege ich dann einen Therapieplatz, wo dann nicht einer meine Verblendung durch den Kapitalismus irgendwie dann da nur noch therapiert, weil das Einzige ist, was irgendwie nach, oder meine toxische Männlichkeit, weil das Einzige, was nach grüner Ideologie da noch irgendwie krankhaft ist, wo alles andere vollkommen gesund ist und nur nicht richtig anerkannt ist. Also die Kriterien, die sie da aufzählen, die Kriterien, die sie aufzählen für ein gutes Leben, sind ja sowieso nicht so richtig realistisch. Kinder zur Schule bringen oder so. Hm, ja, okay. So ein paar andere Punkte, die auch wichtig sind, ne? Dass man nicht so hohe Steuern zahlt vielleicht oder so. Als Beispiel. Gibt es in meiner Region noch gute Arbeitsplätze? Und wenn ich einen Herzinfarkt habe, wie lange dauert es, bis der Notarzt kommt? Und dahinter steht doch im Kern die Frage, werde ich gesehen? Glaube ich der Politik, dass ich... Werde ich gesehen? Ja, Ricarda, wenn du einen Notruf absetzt in Deutschland, dann fragt dich der Disponent nicht, welche Hautfarbe du hast oder so und guckt erstmal, ob er dich jetzt nach Gerechtigkeitsmaßstäben jetzt irgendwie da behandeln darf oder ob da erst noch ein wer unterprivilegierter ist oder irgend sowas. Er fragt noch das Schneeflöckchenmuster ab. Ja. Das mein Dorf, dass meine Region zählt. Gute Daseinsvorsorge ist die Grundlage für das Vertrauen der Bürgerinnen in den Staat. Ja, aber ich glaube, der Grund, warum sie das damit aufgenommen haben, ist einfach nur kommunikationstaktisch, weil in Umfragen ja irgendwelche Leute gesagt haben, dass sie denen auf dem Land die Grünen keinen Zug haben, weil die Probleme, die angehen, alle nur Großstadtprobleme sind. Und dann hat das irgend so ein schlauer Politikwissenschaftler, den sie da beschäftigen, Redenschreiber gesagt, so, ja, Ricarda, dann, was ist da so, ja, auf dem Land, ach ja, Arztversorgung, genau, das ist doch zum Beispiel ein Ding, dann schreiben wir das jetzt mal rein, dass wir das ganz toll finden, dass da dann die Leute auch, der Krankenwagen dann auch rechtzeitig kommt und so auf dem Land und so, ja, da sagen wir den Leuten dann, dass wir auch auf ihrer Seite, und Internet ist vielleicht auch ein bisschen schlecht, ja, genau, Internet, das ist auch ganz wichtig und so, ne, also alles nur Blabla. Und hinterher ist es dann auch wieder so, nee, wir haben jetzt hier keinen Notarztwagen mehr, weil die müssen dann hinterher mit Benzin betankt werden oder so. Weil das ist echt wahr. Also ich weiß so, als sie in Hannover diese Umweltzone eingeführt haben, da war das auch so, dass diese ganzen uralten Schrottfahrzeuge vom Roten Kreuz, wo ich damals war, mit den schlimmsten Abgaswerten, die durften da auch immer noch reinfahren. wegen Menschenleben retten halt, ne? Also. Ja, das wird die Dame auch überwinden. Das wird die Dame auch überwinden. Investitionen in den öffentlichen Raum, eine neue Klinikfinanzierung, bezahlbare Mieten für alle und gute Pflege auf dem Land ins Zentrum unserer Politik. Denn jeder Mensch zählt und niemand wird zurückgelassen. Ja, und was sie da meinen mit bezahlbarem Raum, also das hören wir auch gleich noch von der grünen Jugenddame, denn was sie da eigentlich haben wollten, ist ja Enteignung und Zeug, also im Prinzip Linksparteikram. Also wollte die grüne Jugend haben, sind sie zwar nicht mit durchgekommen, aber das wollten sie auf jeden Fall haben, und das ist ja auch wieder was, wo man sich endlos drüber unterhalten kann. Ich habe jetzt sogar hier wieder von Shortfett Otaku, habe ich auch schon ein paar Mal, der hat jetzt ein Video gemacht über Mietendeckel und so ein Kram, wo sogar die Beispiele aus Berlin da halt genannt wurden in seinem Video, und der Typ ist ja Kanadier, als schlechtes Beispiel, wohlgemerkt. Und ja, also das ist nicht progressiv, das ist nichts Gutes und so, das hätte man meilenweit vorher sehen können, dass das eine dumme Idee ist. Aber das ist genau wieder euer Großstädtertum irgendwie, was er dann da irgendwie meint. Und ja, also kann man den Leuten noch so oft erzählen. Da stellt sich dann wieder jeder was drunter anderes drunter vor. Und das, was ihr da auf jeden Fall haben wolltet mit euren Enteignungen, also tiefrote Politik. Ne? Also nichts mit ja. Freiheit und so. Enteignung, ey. Gib mir deinen Stuff, ich gebe dir keinen. Gib mir deinen Stuff, ich gebe dir keinen. Ja, also die Versorgung im ländlichen Raum ist ja schon ein wichtiges Thema, wie gerade auch im Chat angemerkt wurde, ne? Also. Ja, aber ich sage ja, das ist reine Kommunikationsgeschichte von ihr, weil sie jetzt die Woche erst wieder mit der Wahl letztes Wochenende, die Leute ja alle meinten, dass die Grünen auf dem Land nicht ankommen. Und das ist genau der Grund, warum sie das damit reingenommen haben. Aber es ist aus meiner Sicht nur Geschwätz. Weil ja, ich glaub, die Grünen, ich weiß nicht, ob sie auf dem Land nicht ankommen, aber sie kommen einfach bei ihrer typischen Klientel, ursprünglichen Klientel nicht mehr an. Halt bei den Leuten, die halt für Umweltschutz, Tierschutz und diese ganzen grünen Themen sind, die Grünen ja nicht mehr wirklich vertreten. Also zumindest doch, nicht in der realen Welt. Die labern doch die ganze Zeit für den Kram. Die Klima labern die aber in der Realität. Das ist ja das Lustige an den Grünen, dass sie es ja nicht mal in der Realität umsetzen. Die machen damit zwar Programmatik, ja, aber was dann am Ende als Politik bei rauskommt, ist ja gar nicht Umweltschutz, sondern einfach nur Machtpolitik und ja, Kulturmarxismus mittlerweile. Ne? Sachzwangpolitik ist das, ne? Immer mitgehen mit den Sachzwängen. Doch damit wir dieses Versprechen geben können, müssen wir nicht nur viel verändern, wir müssen auch unser Verhältnis zu Veränderung insgesamt neu justieren. Wenn wir sagen, in diesem Wahlkampf geht es um Grün versus Schwarz, dann sind das nicht einfach nur zwei Parteifarben, sondern es ist die grundsätzliche Frage, wie gehen wir als Gesellschaft mit Veränderung um? Sie sind ja da, die Klimakrise, die Digitalisierung. Aber auch wenn im Pflegebereich jede dritte Pflegekraft sagt, dass sie überlegt, nach Corona ihren Job zu verlassen. Wir stehen vor der Entscheidung. Versuchen wir, diese Veränderung zu blockieren, zu ignorieren? Beißen wir uns am Status quo fest und geben wir dadurch am Ende die Kontrolle? Ja, die sagen das. Und ihr seid jetzt auf deren Seite oder was? Oder ihr sagt denen noch hinterher noch, ja, ach ja, übrigens das Auto, mit dem du aufs Dorf rausfährst, zu dem Klinikum, was wir da erhalten wollen, das darf jetzt nicht mehr. Das verbraucht zu viel. Da kannst du dich jetzt in drei verschiedene Busse setzen, um da irgendwie hinzukommen. Die alle Stunde irgendwie mal fahren oder so. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du doch geil auf deinen Job, oder? Oder mit dem Lastenfahrrad. Alle über diese Veränderung auf. Machen Sie zu etwas, was uns passiert, indem wir zum Beispiel zuschauen, wie Arbeitsplätze verloren gehen, weil die deutsche Wirtschaft international abgehängt wird. Oder gestalten wir diese Veränderung, nehmen wir sie an, verbinden wir sie mit Hoffnung und werden so zu Akteuren unserer eigenen Zukunft. Und das ist unser Angebot, weil wir wissen, nur wer Veränderung heute gerecht gestaltet, kann Sicherheit für morgen schaffen. Ja. Das ist aber auch ganz krass zynisch, ne? Die Wirtschaft funktioniert nicht mehr, ne? Schwerindustrie in Deutschland geht nicht mehr klar wegen CO2 und Energiesteuer und Energiepreisen und allen möglichen Auflagen, die absichtlich hochgehalten werden, um solche Industrien abzuschrecken. Ja, das ist, wo kommt das her? Ja, das halten sie ja auch wieder für vorgeschoben und für Falschheit eben. Da wird sie gleich noch zu kommen. Aber währenddessen in der Realität haben wir ja diese ganzen Sachen mit der Autoindustrie, dass sie überall weniger Leute brauchen, weil die Elektroautos einfach unkomplizierter sind als ein Verbrennungsmotor. Das ist halt so. Und das bricht sich ja jetzt schon Bahn, obwohl diese ganze Sache ja noch nicht mal jetzt irgendwie zu ihrem logischen Ende zu Ende gegangen ist oder so. Aber es ist ja jetzt schon absehbar. Aber das ist einfach nicht so laut diesen Leuten hier, und sie wird uns gleich erzählen, dass wir jetzt einfach nur grüne Jobs machen und die Zukunft rosig wird. Und ja, wir tun uns mit dem Sicherheitsbegriff manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube ehrlich gesagt, Menschen brauchen Sicherheit. Ich selbst brauche auch Sicherheit. Wir brauchen die Sicherheit zu wissen, wie unser Leben in ein paar Jahren aussehen könnte. Hat sie gerade wissen gesagt? Wissen? Das war aber ihr erster Versprecher, glaube ich. Ist sie im Drachengame? Oder was? Wahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen die Sicherheit zu wissen, wie unser Leben in ein paar Jahren aussehen könnte. Fünfjahresplan. Die Sicherheit. Die Sicherheit zu wissen, wie es aussehen könnte. Ja, ich glaube, da haben die Leute eher die Albträume zu wissen, wie es aussehen könnte. Zu haben, von dem man leben kann, und die Sicherheit zu vertrauen, dass es unseren Kindern mal gut gehen wird. Und wir erleben gerade als Gesellschaft massive Umbrüche. Und die machen vielen Menschen Angst. Das Letzte, was wir tun sollten, ist auf diese Angst mit Häme oder mit Ignoranz zu reagieren. Nein, jetzt ist es doch Zeit für ein neues, für ein grünes, soziales Sicherheitsversprechen, das nicht einfach nur die Vergangenheit wiederholt, sondern das sich an der Zukunft ausrichtet. Dass die Früchte Ist das ein leeres Geschwätz. Und der Zukunft zugewandt. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, die DDR hat auch irgendwelche Versprechungen gemacht. Was halt dabei rausgekommen ist, an den Versprechungen sollte sie messen, nicht am Ergebnis. Das ist doch nicht wie die DDR. Zum Beispiel die Ricarda will hier eine Jobgarantie, wie wir gleich noch hören. Also ganz anders als in der DDR. Jobgarantie machen, ne? Für alle nutzen, indem wir arbeitgerecht verteilen und Arbeitszeiten verkürzen. Dass die Transformation zur Grundlage macht für eine gute Infrastruktur auf dem Land und dass Klimaschutz endlich als das behandelt, was er ist. Ein gigantischer Jobmotor für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Und dieses Sicherheitsversprechen, das halten wir auch all denen entgegen, die immer noch versuchen, Soziales und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Man kann natürlich. Das ist ein leeres Versprechen nach allem, was wir da im Moment als Indikatoren sehen, liebe Ricarda. Natürlich sagen, wer das tut, der gefährdet am Ende beides. Aber ganz ehrlich, das wissen die selbst. Bei denen geht's um keinen von beiden. Wer seit Jahren einen Mindestlohn von 12 Euro, eine Garantiesicherung, eine Kindergrundsicherung, alles Forderungen aus unserem Wahlprogramm blockiert und dann sein Herz für Menschen mit wenig Geld entdeckt, wenn es darum geht, Klimaschutz aufzuhalten, dem geht es nicht um Soziales, dem geht es um seinen eigenen Stillstandsfetischismus. Ja, da habt ihr es. Wer der Meinung ist, dass nicht wir Superschlauen das alles umverteilen müssen, so nach unserem Gutdünken, sondern dass die Leute aus ihrer eigenen Kraft heraus Geld verdienen sollen, der hasst die ja wohl alle und will ja nur, dass die leiden und dass es ihnen schlecht geht und dass alle auf ihrer Nase rumtanzen und keine Ahnung wie was. Also, roter wird's nicht, würde ich fast sagen. Ja, Jobgarantie gab es schon mal in Deutschland. Ich finde das ehrlich gesagt respektlos gegenüber Menschen mit wenig Geld. Weil wir haben ja Menschen, die haben ernsthafte und die haben berechtigte Sorgen. Doch diese Sorgen nehmen wir auch nicht ernst, indem wir die Menschen verarschen, sondern indem wir konkrete Lösungen vorschlagen. Wie nicht, indem wir sie verarschen. Ja, weiß ich nicht. Also, gute Food nie, würde ich sagen. Und außerdem hier den Spruch von der Thatcher, ne, mit von wegen, eventually you're gonna run out of other people's money. Fällt mir dazu auch ein. könnte passieren. Wie wir Klimaschutz sozial gerecht machen können. Und wir Grüne, wir haben diese Lösung. Wir haben sie in unserem Wahlprogramm, das wir an diesem Wochenende beschließen werden. Aber damit diese Lösungen Realität werden, brauchen wir jede und jeden von euch. Denn wir haben in den letzten Wochen gesehen, wir werden in diesem Wahlkampf kämpfen müssen. Und ich habe eine klare Ansage an all die Angst schüren, weil sie selbst Angst haben. Angst vor ihrem Machtverlust und Angst vor ihrer eigenen Ideenlosigkeit. Wir werden kämpfen. Und zwar nicht einfach so, sondern weil diese Gesellschaft mehr verdient hat als Abwehrdebatten. Weil diese Gesellschaft mehr kann als Vergangenheit. Und weil diese Gesellschaft bereit ist für eine gerechte Zukunft. Vielen Dank. Aha. Auf welchem Weg bitte? Alter, da beschwert sich eine Tante über Angst schüren, deren Partei nichts weiter macht, als Angst zu schüren. Es ist wirklich unsagbar. Und ja, was ich an dem Video nicht verstehe, warum ist der rote Fesselballon nicht losgeflogen, wenn die dann schon da auf die Bühne steht? Und so viel heiße Luft drin steckt, genau. Ja, es kam, ja, stimmt, der ist nicht losgeflogen, weil die ganze heiße Luft während der Rede rausgegangen ist. Ja, das kann sein. Ventil mal zumachen. Warte, Frau Hassel, wir gar nicht drüber reden? Da wollen wir sie lieber überspringen. Hat sie sich geschrieben und das dann vorgelesen? Frau Hassel, Mann. Ist das die, die immer so viel schreit? Ja. Boah, ich schreit auch gerne mal rum, glaube ich. Ja. Okay, dann hassen wir mal. Frau Hasselmann, die Grünen, die verabschieden hier ihr Wahlprogramm. Dennoch, alle Augen auf der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Wie angeschlagen ist sie? Annalena Baerbock ist unsere Kanzlerkandidatin und wird gestützt und getragen von der Breite der Partei. Das wird sich ganz sicher morgen auch noch mal ganz deutlich für alle zeigen. Und das spüren wir alle sehr deutlich. Sie hat wahnsinnig großen Zuspruch. Wir gehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin und mit dem Spitzenduo Robert Habeck und Annalena Baerbock in diese Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung wird hart. Das merken wir ja gerade in der Situation jetzt, sowohl in der inhaltlichen Auseinandersetzung als auch in den persönlichen Angriffen im Hinblick auf Annalena Baerbock. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über den Inland, aber Zuspruch ist ein wichtiges Stichwort, denn der Zuspruch mag zwar innerhalb der Partei sehr groß sein für Annalena Baerbock, aber die Umfragewerte sehen ja zurzeit sehr schlecht aus. War es vielleicht auch ein Fehler, dass wir Sie bis jetzt hier nicht haben reden hören an diesem ersten Tag? Weil morgen wird sie ja dann sozusagen offiziell bestätigt. Nein, es ist völlig klar, dass es auch aufgeteilt. Ich habe das ja vorhin als Präsidiumsmitglied auch erläutert, dass heute den Einstieg und die Eröffnung der Programmdebatte durch Robert Habeck erfolgt. Wir haben eine sehr starke Rede gehört, wo klar war, dass Freiheit auch bedeutet, gerade auch bedeutet, Klimaschutzmaßnahmen jetzt konsequent auf den Weg zu bringen. Denn nur durch Klimaschutz werden wir Freiheit haben. Nicht nur wir als Generation, sondern die künftigen Generationen und auch der globale Süden. Und das hat Robert in seiner Rede so klar unterstrichen. Also ich fand die Fragen der sozialen Gerechtigkeit... Ich möchte noch mal aus Gründen der Einordnung darauf hinweisen. Wir reden hier über eine 20%-Partei in einem Land, das wiederum irgendwie 0,2% des Welt-CO2-Ausstoßes produziert. Und sie redet davon, dass sie die ganze Welt im globalen Süden retten will. Das ist, ich finde, die haben immer noch nicht diesen Schritt gemacht, dass sie China, Indien, Russland, USA und diese ganzen Leute erstmal ins Boot kriegen müssen für den Unsinn. Ansonsten sparen sie uns das Land hier nur kaputt. Die Chinesen freuen sich und kaufen den Rest und bauen dann wieder Kohlekraftwerke. Wie doof seid ihr eigentlich? Ja, Klimaschutz ist Frieden, klar. Wenn man, so schlechte Geschäfte macht, sozusagen, dann greift einen auch keiner an. Wollen alle weiter Freiheit, Geschäfte machen. Meinte sie. Freiheit, das ist doch Freiheit, Entschuldigung, ja. Freiheit. Aber ja, KSF, ne? Also Krieg ist Frieden und Klimaschutz ist Freiheit. Der Ökologie ganz klar unterstrichen, das ist unser Anspruch. Und es war klar, dass er heute einführt in das Programm und dass Annalena Baerbock morgen redet. Also da gibt es nichts rein zu interpretieren. So ist die Parteitagsregie. Das ist auch mit den Delegierten ganz transparent so diskutiert. Sie wollen hier auch ein bisschen konsensual sein, das verstehe ich schon. Schauen wir so ein bisschen auf die Programmpunkte. Sie haben sie ja gerade auch angesprochen. Das, was Robert Habeck in seiner Rede gesagt hat, Klima, Daseinsvorsorge, Soziales, Steuern und so weiter. Da war ja eine ganze Bandbreite dabei. Darum geht es auch die kommenden Tage. Politische Gegner werfen ihn aber vor, das ist alles irgendwie nicht durchdacht, weil vor allen Dingen die Frage der Finanzierbarkeit eine große ist. Wie schwierig wird das auch nach draußen für Ihre Partei, jetzt mit diesem Wahlprogramm dann auch die Wähler zu überzeugen, dass ein Kreuz bei Grün nachher nicht ein Loch im Portemonnaie bedeutet? Ich glaube, dass viele Menschen und auch viele Akteure in der Wirtschaft schon viel weiter sind als manche andere Parteien. Ich glaube, ich nehme an, ich stelle mir vor, ich könnte, ich träume, ich Luft, heiße Luft. Unseren Programmentwurf kritisiert und sich an uns abarbeitet, sollen sie ruhig alle machen. Wir brauchen Veränderung und in dieser Gesellschaft, in diesem Land sind sehr viele Menschen bereit und wissen, dass sich etwas verändern muss. In der Frage der Transformation, digital, sozial, ökologisch, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit dem Handwerk, muss sich was verändern und dass die Frage der Ökologie nur klappt und unserem Anspruch genügt, wenn es verbunden ist mit dem sozialen Ausgleich, der Frage der öffentlichen Güter, der sozialen Gerechtigkeit, was für Menschen, die arm sind, zu tun. Ja, das ist klar, dass sich alle da an uns abarbeiten, aber das sind die, die bis heute kein Programm haben. Ne? Warum antwortet die Tante nicht auf die einfache Frage nach der Finanzierbarkeit, sondern redet Unsinn? Kriegen wir da ein Loch in unseren Geldbeutel? Ich glaube, diese Frage können wir bejahen. Ja, ziemlich sicher. Ne? Beim Vorstellen, klar, jetzt geht es hier um das Programm der Grünen. Das haben Sie ja schon vorgestellt vor etwa anderthalb Monaten. Jetzt, wie gesagt, die Entscheidung zu den Programmpunkten. Sie legen sehr viel Wert in diesem Parteiprogramm, in diesem Wahlprogramm auf Anschlussfähigkeit. Sie haben es ja gerade auch selber gesagt, es geht darum, breite Wählerschichten anzusprechen und vielleicht auch wenige zu verschrecken. Ihre Basis sieht das durchaus kritisch. Wenn wir uns die Änderungsanträge angucken, etwa 3200, gibt es eine ganze Menge Gesprächsbedarf und einige sagen ja auch, unter Umständen gibt es vielleicht die eine oder andere Klatsche für den Vorstand. Wo steht denn die Partei also zwischen radikal, einem sehr linken Programm und der großen breiten Anschlussfähigkeit in die Mitte der Gesellschaft, wo die Grünen ja auch stehen und stehen wollen? Ich glaube, ja klar, wir haben 3200 Änderungsanträge. Das unterstreicht erstmal die über 115.000 Mitglieder. Davon auch sehr viele neue, sehr viele Bundesarbeitsgemeinschaften haben sich intensiv eingebracht. Das ist nichts Neues, das kennen wir. Wir hatten das beim letzten Bundestagswahlprogramm, wir hatten das beim Grundsatzprogramm. Wir sind eine lebendige, diskussionsfreudige Partei. Bei uns wird kein Programm in 90 Minuten mit einem Antrag verabschiedet. Das gab 3200 sind trotzdem nicht so viele. Sind trotzdem nicht so viele, 3200. Ja, aber ich nehme auch mal an, dass da viel Zeug dabei ist, wo dann jede Sektengruppe irgendwie ihr eigenes Ding braten will. Und also. Ich habe Leute gesehen, die sich für E-Sport eingesetzt haben, dass E-Sport von den Grünen gefördert wird. Also. Stelle darum ringen, was ist das Ziel, was ist realisierbar in den nächsten 4 Jahren und was ist die Vision? Und das ist jetzt ein Bundestagswahlkampfprogramm für die nächsten 4 Jahre. Und natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle eine Diskussion geben im Bereich der Verkehrswende, beim CO2-Preis oder auch beim Pfad, 1,5-Grad-Pfad. Das ist doch gut, wenn wir darüber diskutieren. Ich glaube, dass am Ende, am Sonntag, wir abschließen mit einem richtig guten Programm, mit unserem Anspruch, ein Angebot für viele Bereiche des Lebens zu machen für die Menschen. Und das deutlich wird, die soziale und ökologische Transformation gehören für uns zusammengedacht. Wir haben Ideen und machen dieses Angebot. Kannst du nicht von sozialen Ausgleich reden, wenn dir 3 Monate vor der Wahl so ein 75-Euro-Kilometergeld, hätte ich was gesagt, irgendwie einfällt, um die soziale Frage da abzufedern? Das kann man doch nicht behaupten, dass sie das auf dem Schirm gehabt hätten. Und dieses 75-Euro-Rückgeld oder was sie da planen, das ist so ein billiges rechte Tasche, linke Tasche spielen, das finde ich eh doof. Ja, aber was wie ein richtig gutes Programm, ja, richtig gut. Ja, sicher. Also, das sind 2, die gegen die außenpolitischen Interessen Europas und unsere osteuropäischen Freunde gerichtet ist. Und deswegen halte ich diese Gaspipeline für falsch. Und wir müssen beim Ausbau unserer digitalen kritischen Infrastruktur uns unabhängig machen von chinesischen Staatsinteressen. Das ist unmöglich. Wie doof. Also wie ungebildet, wie wenig Ahnung kann man haben. Du kannst nichts mit Digitalisierung machen und dich dabei von China unabhängig machen. Es sei denn, du baust Fabriken, Annalena. Einige, viele, die nicht so gerade umweltfreundlich sind. Ja, das ist genau der Punkt. Was sie sagt, ist ja an sich richtig. Nur das, was du sagst, das ist die Wahrheit. Ja, das ist der kleine Unterschied zum Grünen. Ne? Die hauen gerne auf jemanden drauf, wenn es gerade ein bisschen politisch angenehm ist. Ne? Das Klima gegen China hat sich ja irgendwie ein bisschen seltsam gewandelt, sehr rapide vor kurzem. Aber die Realität sieht nochmal ganz anders aus. Ja, die Grünen machen natürlich sehr gerne Geschäfte mit den chinesischen Firmen, weil irgendwo müssen ja die ganzen Solaranlagen herkommen und die ganzen Windkraftwerke, weil die werden ja auch nicht hier hergestellt, oder? Naja, wir hatten mal eine Solarindustrie, bis wir die halt nicht geschützt haben. Komisch. Die Angriffe von heute finden ja vor allen Dingen digital statt. Und die liberalen Feinde, innen wie außen, wissen das gezielt zu nutzen. Was ja, früher? Liberalen Feinde. Die bösen liberalen Feinde. Die bösen liberalen Feinde. Ja. Liberale sind Feinde, ja. Also, die liberalen Feinde. Die liberalen Feinde. Also, die Feinde der liberalen Demokratie, innen wie außen, wissen das natürlich gezielt zu nutzen. Hast du jetzt eine Regieanweisung oder sowas, ja? Naja, ich denke, sie hat nochmal auf ihr Skript geguckt. Und nee, die hat uns durch die Zeitmaschine live zugehört und hat sich direkt korrigiert. Cool. Ja, das war auf jeden Fall der schöne Versprecher, ja. Der liberale Feind in meinem Bett. Aus meiner Sicht ein freudscher Versprecher. Könnte sein, dass sie das liberalen Feinde. Dass sie das echt selbst gemerkt hat und das zu absurd war oder so, aber ja. Nee, die steht da von einer ganzen Wand aus Journalisten und Leuten von ihr da, die sie da filmen und so. Und die werden wahrscheinlich versteinerte Gesichter gehabt haben. Und da hast du wahrscheinlich doch nochmal. Der wedelt ganz wild mit den Armen. Nein. Ja, da hast du wahrscheinlich doch nochmal in das Skript dann reingeguckt, ja. Und, Verhaspeln ist eine Sache, ne? Aber so eine Aussage so zu verdrehen, ist schon noch ein bisschen hart. Die liberalen Feinde, ja. Und das war doch auch das, wo sie dann beim Abtreten dann nochmal Scheiße gesagt hat. Ich weiß nicht, ob sie das. Dass sie auch noch auf dem Video mit drauf ist. In den letzten Jahren ist die Regierungspolitik in Deutschland wie auf Autopilot gefahren. Auf eine gewisse Weise war das immer die Linie der undogmatischen Konservativen. Ja, ist doch egal, ob wir jetzt sehen, aber es gab auch andere Momente der Rede, die scheiße waren. So. Jetzt hört es ja gar nicht mehr auf. Ja. Ist danach Schluss mit den Grünen? Danach ist Schluss mit den Grünen. Und hier nochmal die. 2 Stunden haben wir schon verschwätzt. Ich glaube, Vorsitzende, der. Ja, ist aber wichtig. Das ist eine Bestandsaufnahme des Wahnsinns in der Bundesrepublik. Ja. Bei mir ist Anna Brüders, die Vorsitzende der Grünen Jugend. Einen schönen guten Morgen. Der Bundesvorstand hat sich gestern an vielen Punkten durchgesetzt. Ich zähle mal so auf, beim Thema Spitzensteuersatz, beim Thema CO2-Besteuerung schon am ersten Tag, aber auch beim Thema Enteignung von Wohnimmobilien. Da haben die Grüne Jugend immer etwas anderes verlangt. Wie zufrieden sind Sie mit dem gestrigen Tag? Natürlich haben wir uns gestern mehr erhofft und haben auch noch mal als Grüne Jugend die Debatte rund um andere Instrumente in der sozialen Gerechtigkeit auf den Parteitag bringen können. Wir haben aber auch schon im Vorhinein super viele Punkte in dieses Parteiprogramm bringen können mit Kompromissen, mit Diskursen. Geben Sie mal ein Beispiel. Wir haben es geschafft, zum Beispiel die Ausnahme Mindestlohn zu stoppen. Das heißt, unter 18-Jährige und Langzeitarbeitslose werden hier jetzt auch den Mindestlohn von 12 Euro bekommen. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen, auch gerade für jemanden, der unter 18 ist, vielleicht in der Bäckerei jobbt und jetzt endlich auch ja, diesen Mindestlohn bekommen soll. Wir haben es aber auch geschafft. Ja, Moment mal. Aber wenn ihr doch vielleicht gar nicht die größte Fraktion werdet oder vielleicht in so einer Dreierkonstellation arbeiten müsst, dann ist es ziemlich vollmundig, jetzt zu behaupten, die Leute werden das kriegen, weil ihr wollt, dass die Leute das kriegen, aber vielleicht formulierst du das besser dann auch so realistisch und nicht Wolkenkuckuck sein. Des Staates in der Transformation der Automobilindustrie einzugehen und hier auch zu zeigen, die Automobilindustrie muss sich einerseits ändern, aber wir müssen eben auch es schaffen, diese Transformation für die Menschen zu erleichtern, durch Weiterbildungsfonds, durch Umsetzungsfonds, dass Weiter- und Umbildung eben auch möglich ist. Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, da war die grüne Jugend durchaus radikaler. Ich höre jetzt schon raus, dass man sehr zufrieden ist mit dem Ergebnis, weil ja vor allem der Bundesvorstand sich durchgesetzt hat mit einem Parteiprogramm, was durchaus eine Verschiebung nach links bedeutet. So kann man das, glaube ich, schon sagen, soweit ja vielleicht auch Ihre Forderung abbildet. Aber Sie haben ja auch gleichzeitig schon gesagt, mit diesem Programm wollen Sie, wenn Sie in die Wahl gehen, können Sie sich eigentlich nicht vorstellen, beispielsweise sich einer Koalition mit der Union zu öffnen. Die Umfragen sehen gerade schlecht aus. Wo wollen denn die Grünen hin in diesem Wahlkampf und vor allen Dingen mit Blick auf nachher regieren können? Ja. Ich glaube, alles in allem hätten wir uns als grüne Jugend natürlich mehr erwartet. Und das ist ja auch klar, wenn wir mit Abstimmungen gestern reingegangen sind, hätten wir uns zum Beispiel auch erhofft, die Grundsicherung nochmal zu stärken und einen sofortigen Anstieg von 200 Euro in der Grundsicherung zu haben. Also natürlich sind wir nicht mit allem komplett zufrieden. Kostet 35 Milliarden. Ich glaube, dieses Parteiprogramm kostet 35 Milliarden, habe ich gelesen. Ist auch so, ne? Also das ist mal dieses Ding. Ja, wir fordern auch einfach, dass die Leute alle mehr Geld bekommen. Ja, cool. Und dann? Ja, dann läuft das so wie in Amerika. Da ist das auch passiert und da gibt es jetzt ein extremes Phänomen, dass es einfach nicht genug Leute gibt, die arbeiten gehen und dass deswegen bestimmte Sektoren nicht mehr arbeiten können. Obwohl die jetzt alle wieder aufmachen wollen wegen Corona. Weil die Leute einfach sagen, okay, wenn ich zu Hause bleibe, habe ich 100 US-Dollar äquivalent, also 100 US-Dollar mehr pro Woche. Wird ja da wöchentlich auch ausgezahlt. Grundeinkommen. Das ist ein sehr starkes Parteiprogramm, es ist ein linkes Parteiprogramm. Und wenn man die Punkte unseres Parteiprogramms ernst nimmt, dann kann man meiner Meinung nach nicht in eine Koalition mit der CDU-CSU gehen. Erstens haben die Parteien der Union überhaupt noch nicht vorgelegt, wofür sie in diesem Jahr kämpfen und stehen. Aber andererseits haben wir so viele sozial gerechte Punkte, aber eben auch Punkte, wie wir gegen die Klimakrise kämpfen können, die mit der Union meiner Meinung nach nicht vereinbar sind. Sprechen wir über diejenige, die dieses Wahlprogramm mit Ihnen jetzt sozusagen an den Start bringen muss, in die heiße Wahlkampfphase. Annalena Baerbock, die gestern hier ihre Rede gehalten hat. Das war eine solide Rede. Das war eine Rede, die ein Stück weit, so würde ich sagen, sich vor allen Dingen an die Partei gerichtet hat, an die Delegierten, die das Parteiprogramm nochmal umrissen hat. Aber war es der notwendige Befreiungsschlag? Und jetzt sagen Sie mir nicht, dass das eine super Rede war, sondern gibt es vielleicht auch was, wo Sie sagen, da hätten Sie sich mehr erwartet? Also erstmal, um auf die guten Punkte einzugehen. Ich finde es sehr stark, dass Annalena Baerbock auch gerade mit dem Profil Kinder zu stärken und Familien zu stärken, soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, hier einen neuen Kinder Angebot und Familien macht, stärken? Was? Ist mir auch ja, Übersetzung. Nee, ja, Alleinerziehende und Patchwork-Familie. Nee, das natürlich nicht. Annalena Baerbock, die Verfechterin der Männerrechte. Nee, das ist natürlich das Allerletzte, was die auf dem Schirm haben. Weil das sind ja nur erzeugendere, das sind noch nicht mal gebärende Personen. Also unwichtig eigentlich. Ja. Ja, noch vorhin dieses Ding von Ricarda Lang mit von wegen, ja, dann werden die Leute machen sich Sorgen, dass die Kinder nicht in die Schule kommen. Also ich würde mir heutzutage eher Sorgen machen, dass die Kinder in die Schule kommen und dann, was weiß ich nicht, was für ein Bullshit erzählt kriegen von den Leuten, dass sie alle rassistisch sind und das Land rassistisch ist und die da alle konfrontiert werden mit lauter Scheiße, die denen da im Hirn rumspukt nur. Und junge Menschen, die überhaupt noch nichts verbrochen haben in ihrem Leben, da schon irgendwie infiziert werden mit irgendwelchen Erbschulden oder was weiß ich nicht, was alles. Oder dass den Jungs dann nur erzählt wird, dass sie kaputte Mädchen sind und keine Ahnung wie was, die man wieder heile machen muss mit Feminismus oder so. Menschen und die Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen und das finde ich unheimlich wichtig. Aber natürlich werden wir in den nächsten Monaten kämpfen müssen. Wir brauchen Power, wir brauchen Motivation und die nehmen wir jetzt aus diesem Parteitag und die müssen wir versuchen auf die Straße zu bringen, an die Stände zu bringen. Wir werden es schaffen müssen, mit unserem Veränderungsdrang auch ja, die ganze Gesellschaft zu überzeugen und wirklich für unsere Punkte zu kämpfen. Und da ja, klingt für mich total prima. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich schon viel, viel sicherer. Wir müssen alles ändern. Das ist so einfach, müssen wir jetzt die Leute noch von überzeugen, mal eben schnell. Dass wir, weil so wie es jetzt ist, ist ja alles furchtbar. Ne? Alle Leute leiden, ja, merkt man ja. Ne? Ja, interessant, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hier ein Mann das schreibt, die grüne Politik 2025, ich dachte 2005 wäre das so gewesen. Ein Kind Politik und einzige Chance fürs Klima. Naja, okay, das ist natürlich eine Spekulation. Ich hätte mich verlesen. Ja, das könnte aber gut sein, dass wir darauf kommen. Ne? Also kann ich mir auch gut vorstellen. Da haben wir jetzt noch 3,5 Monate Zeit und das ist eine große Aufgabe, die auf uns zukommt. Und jetzt mal, was hat Ihnen gefehlt? Was mir natürlich gefehlt hat, ist teilweise nochmal die Stärkung der sozialen Sicherheit. Da haben wir natürlich als Grüne Jugend vor allem nochmal in den Punkten Jobgarantie mit Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen Punkte reingebracht, die wir... Klingt nett so, ne? Vergesellschaftung. Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Jobgarantie noch besser. Ja, sie war das mit der Jobgarantie, hatte ich vorhin der Ricarda falsch in den Mund gelegt. Sie war das mit der Jobgarantie, genau, ja. Vergesellschaftung, Jobgarantie, ja, top, läuft. Super Sache. Ich freue mich, Sie hier in Ost-Berlin Fortschritt. Lesen zu dürfen. Ja, das ist Fortschritt, aber Freundschaft. Soziale Gerechtigkeit, aber vollkommen bescheuert anzunehmen. Das ist alles irgendwie marxistisch oder so, mit der Verschwörungstheorie. Kulturmarxistisch? Zum Beispiel. Wir in der Debatte noch, die uns in der Debatte noch fehlen. Wir haben gestern die Abstimmung leider nicht gewonnen, aber als Grüne Jugend werden wir ja genau auch für diese Punkte weiter kämpfen und werden wir das auch in unserer unabhängigen Kampagne nochmal setzen. Letzte Frage zum Schluss. Heute geht es um international zusammenarbeiten, also die großen außenpolitischen Züge strittig, noch immer der Einsatz von Drohnen beispielsweise, auch für Sie ja ein heikles Thema und so, sagen wir, die Grundzüge der Außenpolitik, wo möchte man hin? Europa, klar, transatlantisches Bündnis, was erwarten Sie sich heute von der Debatte, die ja hier in wenigen Minuten mit der Rede von Winfried Kretschmann beginnen wird? Ja, wir werden eine große Auseinandersetzung zum Thema Drohnen haben. Da ist für uns als Grüne Jugend klar, Drohneneinsätze, bewaffnete Drohneneinsätze darf es nicht geben. Es gibt viel zu viele ZivilistInnen, die durch diese Drohneneinsätze sterben. Das müssen wir in diesem Parteiprogramm heute stoppen. Sag mal, da ist uns sag mal klar, Mädchen, bist du schwer von Begriff, wenn du die Drohnen verbietest, dann schickt der Obama bei dem Trump-Bush halt Flugzeuge mit Leuten drin. Ich meine, nein, dann sterben keine Zivilisten. Genau, weil die in den Flugzeugen besser aufpassen können. Wenn die da einen Menschen sehen, dann sagen die, nee, ich werf die Bombe nicht ab, weil es ist ein Mensch. Das kann ja die Drohne nicht. Alter Schwede. Nicht zulassen dürfen. Ansonsten sehen wir aber auch mit dem Parteiprogramm, mit dem Klimapass, den wir wieder reinverhandelt haben, mit nochmal einer Debatte rund um Frontex und wie Frontex sich auch verändern muss, haben wir auch als Grüne Jugend Punkte setzen können heute. Wie Frontex sich verändern muss. Mädchen, du sprichst nicht für die ganze EU oder nicht mal für die grünen Parteien der EU. Und du, dieses Müssen, das ist so arrogant und so deutsch, ekelhaft. Der Parteitag, der beginnt jetzt in wenigen Minuten. Die Vorsitzende der Grünen Jugend, ich sage herzlichen Dank für das Interview. Dank. Ja, vielen Dank. Ja, nichts Neues so von der Front. Absolut nichts Neues, nee. Ich möchte dazu noch kurz ein Zitat aus von einem anderen Mitglied der Grünen Jugend. Wo hatte ich es? Ich hatte es doch hier irgendwo. Ah, oh, verdammt. Ich hatte das da hier. Wo war es denn? Ah, das war hier genau. Nee, doch nicht. Ach so, genau hier. Der Georg Kurz, Sprecher der Grünen Jugend, hat gesagt, die Angst davor, dass etwas gesellschaftlich nicht mehrheitsfähig sein könnte, ist kein gutes Argument. Die Angst davor, dass etwas gesellschaftlich nicht mehrheitsfähig sein könnte, ist kein gutes Argument. Sollen Sie doch Kuchen essen. Wenn es keine Demokratie gibt. Stunk. Klar. Super Nummer. Grüne Jugend würde ich sofort wählen. Also, wenn ich irgendwie suizidal wäre. Ja, hier die Zeit hat ein Professor oder so für Politikwissenschaft, glaube ich, beauftragt, über die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu schreiben, die sich ja dieses Motiv hier ausgewählt hat, um gegen Annalena Baerbock und die grüne Politik zu werben. Nämlich ja so eine religiöse Verbrämung hier oder Darstellungsweise. Ja, es ist halt Moses, die 10 Gebote, und bei denen genau, sind es die 10 Verbote, was glaube ich auch schon mal ein Weltraumaffentitel war, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ja, aber auf jeden Fall, das ist natürlich dann sofort auch wieder antisemitisch, weil es ist halt Moses. Das finde ich aber krass, und wie er das erklärt auch, dass es nicht mehr antisemitisch sein soll. Das finde ich so irgendwie so hergeholt. Und das ist eine fucking Dog Whistle, sonst nix. Also das ist eine Unverschämtheit. Weil, ich meine, Moses mag ja halt als Jude, ist ja ein Jude gewesen, wenn es ihn gegeben hat, aber er ist halt auch Teil der christlichen Mythologie. Ja, und diese 10 Gebote, die kamen von Gott selber angeblich, und den gibt es ja, und, ja doch, gut, den Messias gab es nicht bei den Juden, oder was, ne? Ja, okay. Ja, eben. Gott kamen die. Ja. Ja gut, Gott ist ja eine Gleiche. Während die Leute im Tal um das goldene Kalb getanzt haben, hat sich Mose oben auf dem Berg Sinai vor dem brennenden Busch diese... Ja, die Bibel... Ja, was ist doch da gemeint? Ja, da wissen wir auch hier, die Bibel ist total antisemitisch so. Die behaupten da, dass die Juden irgendwie ums goldene Kalb tanzen. Das ist doch, voll antisemitisch. Ich glaube, das steht auch in der Tora. Also, ja, Mensch. Ja, vor allen Dingen, also es ist doch jedem klar, was damit gemeint ist. Und das ist wirklich auch, und dann sagen die so, ja, das ist jetzt Trumpisierung und das soll jetzt irgendwie dann... Das fand ich auch richtig geil, Trumpisierung. Ich muss halt an die ganzen Spiegeltitel denken, wo Trump mit blutigem Messer in der Hand, Trump hier, Trump da, diese ganzen Nummern. Und jetzt auf einmal, wenn jemand Flachwitz mit der Annalena macht, dann ist das Dingen, natürlich ganz extrem Dingen, gefährlich. Vor allen Dingen, dann sagen sie, es geht nicht um Inhalte, da stehen doch die verdammten Inhalte. Da steht doch Text auf diesen Tafeln. Dann blend doch meinetwegen das Scheißbild aus und sag was zu dem Text, der da steht auf den Tafeln. Nein, das ist antisemitisch. Das sind Videos, sieht man gerade eingeblendet. Die Macher nutzen bewusst oder unbewusst tiefsitzende antisemitische Stereotype. Also Leute, die das unbewusst machen, die kann man dann sagen. Und die sagen, dass das eine Form von Nutzung wäre oder so, ne? Sondern ein bisschen überinterpretiert auch, weil das gar nicht die Nutzung das nicht so angestrebt hat oder so. Also ich sehe auch einfach diesen Vorwurf, dass die Grünen das mit seiner religiösen Attitüde durchfalten wollten, ja, einfach erledigt. Da brauche ich nichts Antisemitisches reindeuten oder so. Oh, sorry, da habe ich die Kommentare noch aufgehabt, dass ich das gespeichert habe im Archiv. Die sind nicht so wichtig, die Kommentare. Ach so, die sind nicht so wichtig. Ja, die sind jetzt aber offen. Ich dachte, darum geht's. Sorry, ja. Okay. Nee, eigentlich ging es nur um den Laschet. Den haben sie hier von einem, ich glaube, es war Tagesspiegel, haben sie behauptet, er hätte auch... Lücken im Lebenslauf. Ja, die Lücke im Lebenslauf war, dass er den Job, den er da verdaddelt hat, nicht angegeben hat. Und zwar war das wohl aber auch ein ehrenamtliches Tätigkeit, wo er dann irgendwie Lehrtätigkeit gemacht hat. Und hatte ja dann Arbeiten auf dem blauen Dunst oder so bewertet oder die vergessen oder sonst was hatte. Ja, aber sowas ist natürlich, wenn er jetzt, also das war ja nur eine Nebentätigkeit, seine Haupttätigkeit da drin hat, ist also keine Lücke, beziehungsweise das Problem ist ja auch eigentlich nicht, eine Lücke zu haben. Sondern das Problem bei der Baerbock war ja eher, dass sie irgendwie ihre Sachen so aufgeblasen hat. Ja. Also das war so ein, kam mir vor wie so ein, Verteidigungsartikel hintenrum, in dem man den Laschet angreift. Aber es gibt da nichts anzugreifen, es gibt da keine Lücke oder so. Das ist total hergeholt und hat man eigentlich auch schnell wieder von den abgelassen. Genau, und ich habe mal wieder hier ein Buch gelesen, wo ich ein bisschen was sagen wollte. Das ist in diesem Fall allerdings keine Empfehlung. Muss ich wirklich sagen, das ist ja das Buch Die Selbstgerechten von Frau Wagenknecht. Wir hatten zwar hier auch schon Auszüge daraus, die ja halbwegs vernünftig waren, und es gibt auch absolut Stellen in dem Buch, die halbwegs vernünftig sind, aber ich fand es einfach viel zu lang für das, was da drin gesagt wird. Das ist das meines Erachtens nach auch immer wieder dasselbe Argument, und das ist halt auch wieder so dieses Ding, alles muss der Staat machen, weil wenn es der Staat nicht macht, dann wird es eh nichts. Und wir brauchen Zusammenhalt und Gemeinsinn, aber natürlich auch, weil wir ja wieder davon ausgehen, dass wir halt wissen, was das Beste für alle ist. Aber das wissen wir leider nicht. Das ist halt leider so. Wir können das nicht einfach so bestimmen, ne, und irgendwie dann meinen, wir sind hier die Superschlauen und wir müssen jetzt einfach nur alle an einem Strang ziehen, weil es ja alles eindeutig ist und so weiter und so fort. Nee, in einzelnen Punkten Sind da sicherlich richtige Sachen da auch drin, die sie sagt und so, aber trotzdem, ich würde dann, genauso wie ich mir dann wieder denke, ja halt diese ganzen Regime, die es bisher gab, wo der Staat irgendwelche Pläne gemacht hat und das irgendwie für alle Leute zu ihrem Wohl machen wollte, da gab es auch überall Korruption von Leuten, die das dann wieder ausgenutzt haben, ihre Rollen, die sie da hatten. Da gab es auch immer wieder Leute, die sich auf dem Rücken von anderen Leuten da irgendwie hochgezogen haben und weil das halt eben kein neuer Mensch nicht in Sicht, tut mir leid, das sind nicht alles die Leute, die da beim Staat dann sind und das dann da irgendwie bestimmen für die Leute, was irgendwie das Bessere ist. Das sind auch alles nur Menschen. Da gibt es genauso Scheiße, die dann da irgendwie passiert und dumme Ideen und ja, also und wenn sie dann da irgendwie meint, hier, das ist so blöd, was Google und Konsorten da irgendwie machen im Internet und so, ja, das kann man sicherlich alles in Frage stellen, aber wenn dann dann irgendwie da China als positives Beispiel dann kommt, dann zieht es mir echt die Schuhe aus. Ne? Also sie schreibt hier in ihrem Buch halt eben auch dieses, was Price ja schon ein paar Mal genannt hat, dieses Ding, dass sie in China da irgendwie diese Joint Ventures immer machen. Und das schreibt sie da sozusagen so als gutes Beispiel, wo dann irgendwie der Staat sich drum kümmert, dass die böse Wirtschaft dann da nicht die Leute verarscht und so. Da muss man dann immer ein Joint Venture machen und so weiter und so fort. Ja, also das finde ich schon halt unter dem Gesichtspunkt, dass dieses Ding von wegen, dass man einfach immer sagt, so ja, der Staat weiß es alles immer besser, das ist halt dann wirklich der Denkfehler da dran. Und bei allem, was da an positiven Sachen dann ist, weil sie natürlich halt dieses, was sie hier als Linksliberalismus immer bezeichnet, aber dann jedes Mal immer nochmal wieder erklärt, ist sie natürlich Linksliberalismus nicht im Sinne von dem klassischen Liberalismus, dem alten Liberalismus irgendwie meint, sondern halt eben diesen Woke-Bewegung, mit Gendersternen und so weiter, wie das ja hier in diesem Anriss ja auch schon irgendwie heißt. Ja, ne, diese ganze Kritik, die haben wir hier auch und so, aber aus meiner Sicht ist das Programm dann nicht irgendwie, dass die Weisen vom Staat sich dann da in alles reinmischen und sich dann darum kümmern, dass hier irgendwie ja die Sonne auf uns scheint. Das Weil das führt nur zu dem es auch in China führt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann hast du einfach einen Günstling, jemanden, der in der kommunistischen Partei ist oder politische Verbindungen hat und der wird dann bevorzugt und dann hast du Korruption. Ja, das ist aus meiner Sicht auch ziemlich selbstgerecht, Frau Wagenknecht. Also, ja. Ja, Korruption ist definitiv selbstgerecht. Das ist absolut richtig. Und da führt das ja leider hin. Ja, wenn man eine ist, das ist halt das Problem mit Extremen, ja, und sowas ist halt immer noch ein extremer Gedanke zu sagen, dass der Staat muss dem Unternehmen auf die Finger schauen, weil es sonst nicht ordentlich arbeiten kann. Ja, aber das also, kann dich auch nicht besonders... Und durch Strafen, sondern halt wirklich sich in die Geschäftstätigkeit direkt einmischen. Das muss halt nicht unbedingt sein. Chris, das kann dich ja eigentlich nicht besonders überrascht haben, dass von der Frau Wagenknecht linke Links kommen. Also die hätte ich jetzt erwartet, muss ich sagen. Ja, und trotzdem steht Wagenknecht dafür jetzt bei ihrer eigenen Partei auf der Abschlussliste. Ja, aber wohl nur von einer kleinen Gruppe von... Leute oder so. Ja, fand ich doch aber auch lustig, weil sie ja auch Spitzenkandidatin in NRW ist, ne? Also vor ein paar Wochen hat man sie zur Spitzenkandidatin gekürt und jetzt möchten irgendwelche Leute sie aus der Partei schmeißen. Mhm. Ja. Aber was hier steht, wer anders tickt, wird realiter oder qua Diskurs exkommuniziert, also wörtlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er gilt den Medien als umstritten, als Polarisierer. Das sind die 0815-Etiketten, hinter denen sich eine intellektuell und in Sachen Bildung ausgedünnte Polit- und Medienkaste versteckt. Ich denke, dass er Antisemit ist. Das ist es hier wahrscheinlich. Polit- und Medienkaste, das ist doch ganz klar. Dann heißt es immer wieder, Josef, ja, hier der Palmer oder so, er ist zwar jetzt angeblich umstritten, aber er ist ja nicht von der Bildfläche weg oder so. Im Gegenteil, er ist ja anderen in irgendwelchen Talkshows gewesen. Genau. Ja, aber das ist ja sein Problem oder so. Don Alfonso aber, hat einen Internetanschluss, ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der Palmer hat sich ja auch einen Internetanschluss. Ja. Und der Herr Maaßen auch. Der Herr Saarzit auch. Der Herr Maaßen auch. Und die Frau Wagenknecht auch. Ja, schnell. Nicht auf dem Dorf. Keine Ahnung. Ja, mir ging es nicht um die Wagenknechte, mit den anderen habe ich mich so nicht so beschäftigt. All aboard the Turf Train! Ah. Emma und der Turf Train. Was ist ein Turf? Turf ist ein Trans-Exclusionary Radical Feminist. Ah, so. Ein transrechte bestreitender RadikalfeministInnen. Sind die denn noch legal? Ja, die diskriminieren nicht nur gegen Männer, sondern auch gegen Frauen, die behaupten, sie wären Männer. Und andersrum. Und Männer, die andersrum. Behaupten, sie wären Frauen. Ja. Vor allem, also ich glaube, dass dieses Turf-Ding ist halt nur wirklich, oder was hier jemand Turf nennt, ist halt wirklich der Widerstand von biologischen Frauen gegen Transfrauen in ihren Frauenräumen. Da unten die immer wieder zitierten Umkleiden, die immer wieder zitierten Sportvereine und Sportveranstaltungen und solche Dinge. Um Rechte von Transpersonen zu beschneiden, versuchen radikale Feministinnen Gesetze zu kippen. Alice Schwarzer verleiht ihnen eine schrille Stimme. Und dieser Artikel fängt wieder so an, wie ich Artikel ja wirklich liebe am Anfang. Also diese, es geht eigentlich um mich, den Autor, nicht so sehr um den Rest. Es war ein trübselig verregneter Tag, als ich die aktuelle Emma am Kiosk für 9,90 Euro erwarb. Diese einstmals wunderbare Frauenzeitschrift, die keine Diäten und Modediktate anpreist. Da könnte ich schon zu lesen aufhören. Ja, weil genau, ja auch diese ganzen anderen Zeitschriften, die muss man ja auch kaufen, ne? Da gehst du zum Kassierer, dann sagt er, ach, Sie sind eine Frau, hier haben Sie das neue Diäten- und Modediktat und bitte abschreiben in vierfacher Ausführung und an Ihren zuständigen Patriarchatsbevollmächtigten überweisen. Und auf gar keinen Fall wird das gekauft von den Leuten selber, weil dieser Lifestyle-Krempel und dieses ganze Zeug sie interessiert. Ohne Wimpernzucken beruft sich Emma auf eine perfide, längst widerlegte Desinformationskampagne des britischen Revolverblatts Daily Mirror zur angeblichen Bedrohung von Frauen durch transidente Sexualtäter. Wahrheitswidrig wird daher fabuliert, eine standesamtliche Änderung des Geschlechtseintrags sei gleichbedeutend mit einem Anspruch von Transjugendlichen, sich auf Kosten der Krankenkasse die Brüste entfernen zu lassen. Ganz so, als gäbe es keinen medizinischen Dienst, der entsprechende Anträge zu begutachten hat. Lachen möchte man über den geballten Unsinn, der die eingeübten Pseudo-Argumente sogenannter radikaler Feministinnen wiederkäut. TERF heißt die Bewegung, die ihre größten Erfolge unter der Trump-Regierung feierte. Unterstützt von der britischen Boulevardpresse und angefeuert von der Autorin J.K. Rowling gelang es TERF-Aktivistinnen, die Tory-Regierung unter Druck zu setzen, eine geplante Gesetzesreform zur rechtlichen Stärkung von Transpersonen zu kippen. Ja, das ist ja sehr lustig, weil wenn man uns die letzten Jahre verfolgt hat, hat man die ganzen Stories mitverfolgt. Wir haben ja die ganze Zeit darüber berichtet, der ganze Blödsinn. Alles gelogen. Das waren ja alles nicht die gelogen. Ich schäme mich. Das waren ja meistens nicht die einzige Anschuldigung. Das war ja meist ein ganzer Blumenstrauß von Anschuldigungen, ne, wegen irgendwelchen anderen Sachen. Und ist ja auch klar, die Alice Schwarzer, ne, die ist ja auch erst unter Trump bekannt geworden. Ne? Vorher kannte die niemand. Ne? Und ja, klasse Artikel bis jetzt. Die rechtsextreme AfD will den Kampf gegen Gender-Ideologie zum Wahlkampfschlager machen. Selbst im linksliberal geprägten Milieu versuchen TERF-Aktivistinnen, Eltern von Trans-Jugendlichen zu verunsichern. So ruft Grünen-Kandidatin Eva Engelken dazu auf, Elterninitiativen, Mütterblocks, Jugendorganisationen und Gewerkschaften mit dem Musterbrief »Den Trans-Train stoppen« zu bestücken. Was die TERF-Kampagne anrichtet, berichtet die Hamburger Psychologin Cornelia Kost. Therapeuten und Mediziner seien dem zunehmenden Druck ausgesetzt, wenn sie einfach nur ihren Job machen, Trans-Jugendlichen dabei zu helfen, ihr Leben zu leben, ja im Wortsinne zu überleben. Also, so viel Pathos und so viel Unsinn in einer Kolumne, schon böse irgendwie. Nee, es gibt halt Leute, die möchten nicht, dass Minderjährige und ich sage das jetzt ohne jemanden beleidigen zu wollen, aus einer Laune heraus, weil es sind Minderjährige. Minderjährige wollen heute Astronaut sein, morgen Feuerwehrmann, übermorgen transidente Person. Und dadurch, dass das transidenter Mann, nee, Feuerwehrperson. Das Ding ist, dass auf der einen Seite wird so getan, als gäbe es überhaupt keine Propaganda dafür und es gäbe keine Ermutigung und kein, guck mal, du bist was Besonderes, wenn du das bist und so. Aber wenn jemand sich dagegen, dann ist natürlich Martini am letzten Polen offen und so weiter und so fort. Super. Super. Jetzt werden wir auch wieder aufgeklärt an neuen Aufklärungen. Und zwar berichtet uns die Rechercheplattform zu der identitären Bewegung. Seit Gamergate wird Based von der Alt-Right als Zeichen der Zustimmung verwendet. Wie so viele Dinge wurde dieses von den deutschen neuen Rechten und identitären Kreisen aufgegriffen und ebenfalls verwendet. Nun ist es bereits in der AfD-Jugend angekommen. Also Based, was man für Based Mom genommen hat, für eine feministische Forscherin. Das ist rechts. Ja. Ja, das hört sich doch basiert an. Das weißt du so, wenn nicht einer irgendwas sagt, was ich gut finde, dann sage ich Gamergate. Ich glaube, so funktioniert das nicht. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Ja, also. Schläge. Das ist aber lustig, jetzt, dass hier unten auch der alte Robert Wagner hier auch zugestimmt hat, den wir aus diversen Diskussionen kennen. 5 Retweets, 5 Likes ist natürlich auch schon nicht schlecht. Ja, riesenreich. Wie viel hat er aktuell? Recherche ist das, ne? Weil Gamergate hat ja so viel zu tun mit der Alt-Right, wie wir ja wissen, aus diversen Artikeln, die alle zurückgehen auf Matt Lees und seine Behauptungen. Oh ne, inzwischen hat er 6 Likes. Und eine Antwort, die ich nicht lesen kann. Oh. Ich möchte erzählen, wie sich das gegenseitig in die AfD-Watch Bochum und. Das ist hier nur so ein Nebenbei-Ding. Wir erinnern uns alle noch an die Kontroverse um Kingdom Come Deliverance, um einen der Chefs des Studios, Daniel Wawra, der sich damals wohlwollend zu Gamergate geäußert hat und danach wegen eines T-Shirts der Band Burzum, das er getragen hat, auf dem Altar des Kampfes gegen den Rechtsextremismus geschlachtet werden sollte. Aber er hat sich nicht so wie das Schlachtlamm dahin führen lassen. Das fanden die dann auch wieder nicht gut. Dann hat man das Spiel attackiert, weil es ja in diesem Spiel, das in Böhmen des 14. Jahrhunderts spielt, keine People of Color gibt und hat sich in alle Richtungen verrenkt, um einen Beweis zu führen, dass die da eigentlich sein müssten. Ja, jetzt kommt das Spiel auf der Switch raus und Kotaku sagt, for some reason, also aus irgendeinem Grund kriegt Kingdom Come Deliverance eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch. Ich bin nicht sicher, wer das haben will, aber macht mal. Und dann wird gesagt, ja, wer hat denn danach gefragt? Das Spiel ist doch gar nicht so gut gewesen und das war ja also auch nicht so, es wird, man muss da so viel durch so eine mittelalterliche Welt laufen. Ach, das ist doch alles nicht toll. Warum soll jemand ein drei Jahre altes Spiel auf der Switch spielen wollen und so? Wir erinnern uns irgendwie vielleicht auch noch dran, dass vor kurzer Zeit irgendwie The Witcher rausgekommen ist, The Witcher 3 auf der Switch, das inzwischen 6 Jahre alt ist und das haben ziemlich viele Leute gekauft. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Kingdom Come Deliverance sich auf der Switch ganz gut verkauft, weil das einfach eine Klientel auch vielleicht ist, die bisher mit solchen vielen Spielen nicht so in Berührung gekommen ist, wenn die nur Switch spielen und das vielleicht ganz interessant finden, auch mal was anderes zu spielen als QC-Plattformer oder irgend sowas. Aber gut, Luke Plunkett, er erwähnt hier aus irgendeinem Grund nicht die ganzen Diskussionen darüber, ob da schwarze Leute in Böhmen sein sollten oder so. Aber ich wette, in seinem Hinterkopf waren die auf jeden Fall. Und er hat sich gedacht, wisst ihr was, ich schreibe den Artikel einfach darüber, dass das keiner haben will. Und ich lass meine eigentlichen Beweggründe mal im Dunkeln, weil ich hasse die Leute immer noch, dass die es gewagt haben, die Schwarzen in Böhmen zu verleugnen. Emilia Clarke, bekannt aus The Game of Thrones, Terminator hast du nicht gesehen und dem größten Flop des Star Wars-Universums, hat ihr eigenes Comicbuch rausgebracht. Es geht um eine alleinerziehende Mutter, deren Geheimwaffe ihre Periode ist. Ich lasse das einsinken. Deren Geheimwaffe ihre Periode ist. Wie schießt du denn damit? Ich kann das leider hier auch nicht wirklich. Also, when Maya is scared, she goes invisible. When ja, she's angry. Ist das der Comic, wo die ihre die Haare unter ihren Achseln benutzt? Warte. Ja, sorry. Ich wollte nur fragen. When she's scared, so she goes invisible. When she's angry, she has superhuman strength. She can swing like Spider-Man from her armpit hair. Clark says. Also sie schwingt sich wie der Spinnenmann, aber nicht an Spinnenseilen, sondern mit ihren Achselhaaren. Der Spider-Man braucht aber auch seine Muskeln noch, oder? Das braucht man ja nicht, wenn die Haare alles machen. Ja, da war ja das Schlimme daran ja auch, dass sie da diese ganze Scheiße aus dem Schrank da holt mit von wegen, ja, es ist alles männerdominiert, obwohl 50% ja. der Leute, die das lesen, ja eigentlich Frauen sind, was nicht stimmt. Nach keiner Metrik stimmt das in irgendeiner Art und Weise. Und ja, es gibt zu wenig Creator und bla und blub. Und da habe ich mir gedacht, ich sorge jetzt dafür, dass jetzt hier endlich mal Gerechtigkeit einkehrt. Und das ist auch wortwörtlich das Einzige, warum sowas produziert wird. Na, also ich glaube, verkaufen wird sich das überhaupt nicht. Nee, das wird produziert, weil man Emilia Clark draufkleben kann. Ja. Macht das für Switch von uns oder so. Aber ich glaube, ja, das ist wirklich was kein Mensch braucht, was niemanden interessiert, was ein Machwerk ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Am Anfang schämt sie sich für ihre Superkräfte. Es ist mental, also verrückt. Selbst heute, wenn dir dein Tampon aus der Handtasche fällt, ist dir das peinlich. Warum? Fragt Clark. Ich weiß nicht, also warum sollte es peinlich sein, wenn jemandem ein Tampon aus der Handtasche fällt? Aber wenn das eine Frau ist, würde ich sagen, ja, würde ich mich schnell bücken, um sie aufzuheben vielleicht oder so, um meiner toxischen Männlichkeit Genüge zu tun. Aber warum sollte sich dafür jemand schämen? Ich weiß nicht, ob das in Hollywood mit dem Leben, ob das das Gleiche ist, das wir hier unten führen. Ja. Am 21. Juli könnt ihr es kaufen. M.O.M. Mother of Madness. Von Emilia, geschrieben von Emilia Clark, gemalt von jemand anderem. Nee, ich verzichte. Und wisst ihr, was noch rassistisch ist? Apfelkuchen. Apfelkuchen ist fucking rassistisch. Das habe ich auch gelesen heute. Auf Deutsch sogar. Hat schon alle weiter wieder gekäut. Auf echt? Deutsch. Ja, offensichtlich. Ist mir wohl das denn, ist egal. Also, Raj Patel schreibt hier halt darüber, dass Apfelkuchen natürlich, dieser amerikanische Apfelkuchen ist ja so ein Symbol. Ja. Nicht, dass Äpfel besonders amerikanisch wären. Äpfel wurden erstmals in Zentralasien domestiziert und machten vor 4000 Jahren die Reise entlang der Seidenstraße zum Mittelmeer. Äpfel reisten im 16. Jahrhundert mit spanischen Kolonisten in die westliche Hemisphäre, was früher die Columbian Exchange genannt wurde, aber heute besser als ein riesiger und anhaltender Völkermord an indigenen Völkern verstanden wird. Mit Apfelkuchen. Die haben den Indigenen gesagt, Mund auf und A sagen und dann haben sie den Apfelkuchen reingeschoben. Oder wie? Das kommt noch. Und außerdem haben die Engländer auch schon Kuchen gebacken und deswegen ist das gar nicht so amerikanisch und so weiter und so fort. Natürlich, der Zucker auf der Kruste ist natürlich ganz schlimm kolonialistisch, weil Zuckerrohrfelder, Sklaventreiber etc., und außerdem konnte man sich den Apfelkuchen auch nur leisten, weil man mit der Baumwolle so viel Geld gemacht hat. Sklaverei und so weiter. Kuchen und muss so erwachsen werden. Kuchen muss erwachsen werden. Kuchen muss kratzten erwachsen. Sie an der Oberfläche einer Tafel Schokolade, eines Thunfisch-Sandwiches oder sogar eines Chicken Nuggets und Sie finden die Schrecken des internationalen Handels. Gewalt, Ausbeutung, Armut und Profit. Die kapitalistische Logik ist überall gleich, aber die Länder sind auf ihre Weise kapitalistisch. Der Apfelkuchen ist so amerikanisch wie gestohlenes Land, Reichtum und Arbeitskraft. Wir lesen seine Folgen heute. So deep. Ja, genau. Im Kommunismus, da gibt es auf jeden Fall keine Probleme mit rassistischem Essen. Ne? Weil da gibt's und keinen Apfelkuchen. Ja. Ja, so geht ein weiteres Stück Filmgeschichte verloren. Generationen von Kindern werden sich nie fragen können, was sich wie warmer Apfelkuchen anfühlt. Eine Schande. Der Piefucker. Aren't you the Piefucker? Ja. Und das müssen wir alles besser machen, ändern. Keine Ahnung. Keinen Apfelkuchen mehr essen. Irgendwas. Das Mindeste. Ja, es ist mal wieder Zeit für das jährliche Tagung der Tolkien-Gesellschaft. Und die Tolkien-Gesellschaft hat diesmal einen extra super Teil für Diversity. Tolkien and Diversity. Ich werde mir einfach mal die Freude machen, euch jetzt vorzulesen, welche Vorträge da so zu erwarten sind. Also zum Beispiel Gondor im Wandel. Eine kurze Einführung in die Transgender-Realitäten in Der Herr der Ringe. Oder das Problem des Schmerzes. Darstellung einer körperlichen Behinderung in der Fantasie von J.R.R. Tolkien. Oder die verbrannte Hand lehrt am meisten über Feuer. Anwendung von traumatischem Stress und ökologischen Rahmenbedingungen auf kulturübergreifende Erzählungen von Vertreibung und Umsiedlung in Tolkiens Mittelerde. Oder Begnadigung für Saruman, das Queere in Tolkiens Herr der Ringe. Projektion indischer Mythen, Kultur und Geschichte auf Tolkiens Welten. Die problematischen Grenzen von Elrond Halbelf und Ronald Englisch-Katholisch. Die unsichtbare Andere, Tolkiens Zwergenfrauen und der weibliche Mangel. Queere Atheisten, Agnostiker und Animisten, oh mein Gott. Der Herr der Ringe und seine zahlreichen chinesischen Übersetzungen, das, guck mal, ein vernünftiger Vortrag. Ja. Eine Analyse von Fanfiction und Repräsentation innerhalb der Tolkien-Fangemeinde. Something Mighty Queer, destabilisierende Cis-Hetero-Amato-Normativität in den Werken von Tolkien. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, Tolkien-Gesellschaft? Ist seit Christopher Tolkien tot ist, macht ihr jeden Dreck mit, oder? Euer eigenes Erbe bekoten. Grauenhaft, echt. Destabilisierende Cis-Hetero-Amato-Normativität in den Werken von Tolkien. Fahrt zur Hölle, echt. Aber das ist keine Elitendebatte, ne? Nee. Da denkt jeder drüber nach, der nur mal ein Stück von dem Film gesehen hat. Ich gehe auch immer an die Bushaltestelle und wenn ich da angesprochen werde von meinen Mitmenschen, dann führe ich Debatten über das. Dingsbums, Hetero. Ich hab's schon zugemacht. Heteronormative Amatonormativität. Genau. Ich denke mal, da geht's um Liebesbeziehungen. Amato. Ja. Oh, okay. Wobei ich aber sagen muss, dass ich das über Behinderung hörte sich auch nicht so bescheuert an. Also, ich weiß natürlich nicht, was sie da jetzt irgendwie reininterpretieren, aber. Also, ich würde ihm 2 geben, sagen wir es mal so. 2 von 10. Queering Tolkien. Nee, möchten wir nicht. Geht ja, weg. Aber dafür wird es jetzt richtig bescheuert. Oh ja, das habe ich also, auch gesehen. Das ist so ziemlich, also in der ganzen Zeit, in der wir uns das jetzt angucken, ist das so ziemlich eine der verrücktesten Sachen, die wir bisher gesehen haben. Das ist ja die National Library of Medicine, PubMed.gov, also von der amerikanischen Regierung. Ich glaube, so ein Journal. Und hier gibt es jetzt also diesen Eintrag hier, On Having Whiteness. Also das ist für Mediziner. Klingt nach einer Krankheit, ja. Und das nennt sich hier über das Weisheit haben, aber nicht Weisheit im Sinne von, also weiß sein haben, hier die Hautfarbe weiß. Und dann steht hier, Weißsein ist ein Zustand, den man als erstes erlangt, indem man ein, ja, was heißt Meligent? irgendwie bösartig. Achso. Ja, sowas in der Art. Ne? Parasitär. Malignant Tumor. Parasitenhafte Zustand, der in Anführungsstrichen weiße Leute haben eine besondere Susceptibility, also die sind da besonders für anfällig. Der Zustand ist foundational, also grundlegend. Ja, mach doch eine deutsche Übersetzung. Einfach mit Das ist ein Archive. Achso, geht das da nicht? Weiß ich nicht, ob das so schnell geht. Und das erzeugt dann charakteristische Arten, wie der Körper und der Geist und die Welt. Also, kannst du auf Deutsch übersetzen? Ich habe es ausprobiert. Ja, dann liest doch mal vor. Der Zustand ist grundlegend und erzeugt charakteristische Weisen des Seins im eigenen Körper, im eigenen Geist und in der eigenen Welt. Parasitäres Weißsein macht den Appetit seiner Wirte unersättlich und pervers. Diese verformten Appetite zielen insbesondere auf nicht weiße Völker ab. Einmal etabliert, ist es fast unmöglich, diesen Appetit zu beseitigen. Eine wirksame Behandlung steht aus einer Kombination von psychischen und sozialhistorischen Interventionen. Solche Interventionen können vernünftigerweise nur darauf abzielen, die Begierden, welche die Weisheit infiltriert haben, umzugestalten, ihre Intensität zu reduzieren, ihre Ziele neu zu verteilen und diese Ziele gelegentlich in Richtung Wiedergutmachung zu lenken. Wenn man sich erinnert und repräsentiert, die Verwüstungen, die dieser chronische Zustand anrichtet, können entweder als Warnung, nie wieder, oder als Versuchung, make great again, fungieren. Die Erinnerung allein ist daher keine Garantie gegen Regression. Eine dauerhafte Heilung gibt es noch nicht. Ja, also es gibt quasi wieder die schöne, gute, alte Teilung in, es gibt Gute und Böse. Und da kann man nichts dran ändern. Und die Bösen, die können auch gar nichts dafür, die sind einfach böse und die sind. Die sind krank und eine dauerhafte Heilung gibt es nicht. Ja, und sie haben einen perversen. Parasitär. Parasitär und pervers. Also das sind Sachen, wo sich mal ein Nazi-Vergleich anbietet. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist aber wissenschaftlich, ja. Parasitär. Ja, nee, aber das ist genauso wissenschaftlich wie die Bücher, die Rassegesetze irgendwie unterstützt haben. Ja, das ist ein Medizinjournal von der Regierung. Ist lustig, ich habe gerade mal geguckt, ob ich diesen Donald Moss finde, aber ich habe einen anderen Donald Moss gefunden, der sehr froh ist, dass man endlich irgendwie ihn nicht mehr mit diesem Artikel assoziiert, weil die ihn wohl fälschlicherweise damit irgendwie in Verbindung gebracht haben und dass er ganz sicher so einen Blödsinn nicht schreiben würde. Oh Gott. Warum wird sowas überhaupt veröffentlicht, sowas Krankes? Also ich meine. Das ist eine gute Frage, ja. Also, Mein Kampf, das steht auf einer Stufe mit Mein Kampf. So fair, ja. Hier gibt es jetzt auch. Apropos, noch. Auf einer Stufe. Naja, so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Nein, es ist dumm vor allen Dingen. Es ist vor allen Cringe. Dumm. Dieses Meme? Oder dieses? Oder dieses? Ich könnte immer. Ja, und für die Leute, die uns nur zuhören, das ist ja eine Dame, die uns gerade verschiedene Memes gezeigt hat. Und was jetzt das Problem an diesen Memes ist, wird sie uns jetzt erzählen. Nur so weitermachen, weil es mittlerweile so viele davon gibt. Dass Memes mit schwarzen Menschen so beliebt sind, hat aber auch einen negativen Aspekt. MedienforscherInnen sehen durch den übermäßigen Gebrauch dieser Memes eine Art von Rassismus. Das nennt man auch Digital Blackfacing. Die Gefahr ist mehr. Digital Blackfacing. Digital Blackfacing. Sie ist auch black, ja? Keine Ahnung, wenn ich mir Face so angucke, dann ja. Weiß ich nicht. Digital, ich meine, aber Digital Blackfacing, aber blond gefärbte Haare haben, das habe ich auch gern. Du hast Digital Gold Herring praktisch, also so geht's nicht. Und diese Stereotyp rotgeschwingten breiten Lippen, das finde ich auch total rassistisch. Dabei geht es darum, dass schwarze Körper und Sprache angeeignet werden, um Emotionen auszudrücken. Alter, schwarze Körper angeeignet. Gehe ich jetzt raus und greife mir irgendwen von der Straße und sage, du musst jetzt meine Emotionen ausdrücken. Du bist der Dämon, der in anderen wohnt oder so. Kommt dahin, den Arm nach vorne ausstrecken. Ja, und vor allen Dingen, oh mein Gott, die Leute sind so rassistisch. Sie nehmen Menschen, die nicht so aussehen wie sie, um ihre Emotionen auszudrücken. Mit anderen Worten, einen Menschen, einen anderen Menschen, der was Ähnliches in einer ähnlichen Situation ist oder so, man könnte es fast empathisch, man könnte es fast Menschheit, Einigkeit, Gleichheit nennen, aber nein, es ist natürlich Aneignung von schwarzen Körpern. So was Widerwärtiges. Es geht darum, dass schwarze Körper und Sprache angeeignet werden, um Emotionen auszudrücken. Ausdrücke von schwarzen Menschen werden mit einer übertriebenen Reaktion verknüpft. Digital Blackfacing hat mehrere problematische Aspekte. Es werden Stereotype reproduziert und Reaktionen angeeignet, obwohl schwarze Menschen im Alltag und strukturell benachteiligt sind. Genau. Was für Stereotype denn? Diese Memes, die sie gezeigt hat, das sind alles Memes, die nicht irgendwie gezielt. Ja, aber guck doch mal, einmal war das dieser Typ, der sich da so eine Frage stellt und so ein bisschen verwirrt ist. Wir alle wissen, das ist, ne, also nur schwarze Menschen sind eigentlich verwirrt. Dann hatten wir da noch Oprah Winfrey, okay. Das ist so eine reiche amerikanische Talkshow-Tante. Und also prinzipiell sind eigentlich, also schwarze Menschen sind halt dafür bekannt, dass sie alle reich und eine Talkshow haben, ne? Also ich meine, ist doch klar. Also es sind einfach Stereotype, die hier wiedergegeben werden, ne? Damit wir unsere Stereotypen-Emotionen hier irgendwie wiedergeben können. Dafür brauchen wir diese schwarzen Leute und ihre Körper. Und wir sind die Körperfresser, die dann fressen, um dann unsere Emotionen, die wir nicht wirklich haben, weil wir weiß sein haben und das ist parasitär. Und deswegen läuft das so. Ich meine, ist doch klar, es ist doch logisch, oder? Also ich bin überzeugt, ich für meinen Teil. Facing im realen Leben versuchen Menschen im digitalen Raum, sich schwarze Identitäten anzueignen und dafür einen Lacher zu ernten. Deswegen ist es wichtig, Phänomene wie Digital Blackfacing zu erkennen und anzusprechen. Ist euch dieses Phänomen auch Moment mal, aber ein Lacher ernten? Wirklich? Das sind Reaction-GIFs. Also das mit der Gruppe Schwarze, die sich totlacht und auch das mit dem, was? Was hast du gerade gesagt? Das sind Reaction-GIFs. Die postet man nicht, um einen Lacher zu kriegen. Aber vielleicht verstehst du auch einfach nicht, was Memes so sind. Kann auch sein. Vielleicht lacht die sie ja auch aus. Keine Ahnung, aber ja. Ja, und dann gab es hier noch dieses hier, aber das ist nämlich hier schon mal ein ZDF angelangt. Dieser Twitter-Nutzer hier weist uns hin auf Hand aufs Herz, liebes ZDF. Gab es denn wirklich kein relevanteres Thema, was man zu Rassismus hätte aufgreifen können? Was wir sehen, ist Emojis sensibel verwenden. Und die Lösung ist einfach der absolute Kracher. Aber das habe ich jetzt noch weggescrollt, zeige ich euch dann gleich. Und jetzt haben wir hier Emojis in deiner Hautfarbe verwenden. Mit anderen Worten, das ist das Erste, was ihnen einfällt. So Emojis in deiner Hautfarbe verwenden. Also bleib bei deinem Kram so, ne? Nur Emojis verwenden, die deine Hautfarbe, deine, die gehört dir, ne? Und das sind die einzigen Emojis, die du verwenden darfst. Ich dachte, es geht gar nicht um Hautfarben, sondern um soziale Konstrukte, Chris. Ja, ich bin verwirrt. Ja, aber pass auf, das ist doch, dieses weiße Emoji ist doch ganz anders sozial konstruiert als die anderen, keine Ahnung. Also ich, gelb ist gut, ne? Ich benutze. Was ist denn der Stereotyp? Stereotypenbasierte Emojis können verletzen. Rechts, das ist ein Inder mit Turban, zick. Was ist das linke? Ein italienischer Autorennfahrer? Ich weiß, wen soll das verletzen, das linke? Ja. Kann mir das jemand sagen? Und dann die gelben Emojis, wie wir lernen, untermauern helle Haut als vermeintlichen Standard. Ist so, ne? Kennen wir ja alle. Aber können Menschen mit nicht weißer Hausfarbe vor Diskriminierung schützen? Mit anderen Worten, die sind dann doch wieder gut, ne? Weil die Leute werden diskriminiert durch diese Emojis auf jeden Fall. Und jetzt Trommelwirbel, was glaubt ihr, oder ich kann ja erst nochmal fragen, was glaubt ihr, was ist die ultimative Lösung, die sich für uns haben? Ich weiß es schon. Dann mal jemand, der es noch nicht weiß. Uff. Wie Sachen ohne Haut oder so. Ja, gar nicht mal so falsch. Weil, jetzt pass auf, progressiv, ne? Denk einfach Fortschritt, Progressivität. Es geht weiter, es wird besser. Alles ist die neue Welt. Sie raten uns, die Emojis von vor 30 Jahren zu verwenden. Also irgendwelche Schriftdinger. Ein Doppelpunkt und ein D, ein großes. Ey, da fällt mir nur eine Antwort drauf ein. XD. DDD. Ist echt wahr. LOL. Und das ist nämlich die Alternative, dann Emojis ohne Hautfarbe. Ja, wo haben die denn keine Hautfarbe? Für mich sind die ziemlich schwarz. Genau, ich Schrift wollte auch gerade sagen, diese Schriftfarbe sieht sehr schwarz aus. Ja. Auf das jeden ist Fall Digital dunkel. Blackfacing, liebes ZDF. Habt ihr ja, euch darüber mal hier, Gedanken gemacht? Typografie will uns allen nur einreden, dass hier die Schrift als natürlichen Zustand schwarz hat. Ja. Das ist. Ich finde auch, dass ihr das Thema ein bisschen auf eine leichte Schulter nehmen hier. Oh, unten drunter, die Antwort ist ja auch schon wieder so geil. Die ist ja auch schon wieder so geil. Gibt es da auch noch eine Anleitung für Jungen, die da mit einem blauen Display und zwei jungen Männern dargestellt wird, Rassismus mit sexistischen Stereotypen anzusprechen? Finde ich ein kleines bisschen suboptimal. Ich möchte mit Manager sprechen. Ich glaube, das soll aber ironisch sein, oder? Mit dem Design nicht. Misanthrophil. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass sie das ernst meinen. Emojis und dann. Das ist ja so, dass bei ganz verrückten Ideen und ganz extremistischen Positionen in der Politik, dass man das nicht mehr unbedingt unterscheiden kann. Also strenges, harte Satire und durchgeknallte Leute. Sag bloß. Sogenanntes Post-Law ist das, ja. Nach Edgar Allan Poe. Was ihr so alle wisst. Ich glaube nicht. Nimmer mehr. Es ist wichtiger, das Prinzip zu verinnerlichen als den Namen, ja? Florida verbannt die kritische Rassentheorie aus seinen Schulen. Ja, basiertes Florida, kann man dann nur sagen. Mhm. Bestimmt, weil in Florida so viele alte weiße Männer wohnen. Und Alligatoren. Genau. Das, das stimmt. Ja, natürlich. Gouverneur Ron DeSantis sprach vor einem Treffen und sagte, die kritische Rassentheorie würde Kindern beibringen, dass das Land verrottet ist und dass unsere Institutionen illegitim sind. Korrekt. Das ist keine Steuergelder wert, sagte er. Hört euch das bitte an, deutsche Politiker. Dieser Unsinn ist keine Steuergelder wert. Der Änderungsantrag besagt, dass die Themen sachlich und objektiv sein müssen und verbietet insbesondere die Lehre der Critical Race Theory, was die Theorie bedeutet, dass Rassismus nicht nur das Produkt von Vorurteilen ist, sondern dass Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft und ihren Rechtssystem in der Reihe nach eingebettet ist, um die Vormachtstellung der Weißen aufrechtzuerhalten. Die Änderung verbietet auch Material aus dem 1619-Projekt, einer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Initiative der New York Times, die amerikanische Geschichte um den August 1619 herum neu gestaltete, als das erste Sklavenschiff an Amerikas Küsten ankam. DeSantis hat außerdem gesagt, er schützt seine Schüler davor, indoktriniert zu werden, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Die kritische Rassentheorie lehrt Kinder, unser Land zu hassen und sich gegenseitig zu hassen. Es ist staatlich sanktionierter Rassismus und hat keinen Platz in Floridas Schulen. Korrekt. Ja. Ja, da muss ja dringend der Präsident eingreifen, würde ich sagen. Das ist nach Tennessee jetzt schon der zweite Staat. Oh mein Weiter Gott. Geht's. Die Abtrünnigen. Weg mit dem Kram. Wirklich, es ist Zeit. Ja, zu seiner Zeit eine Bastion der freien Rede ist die American Civil Liberties Union in einer Identitätskrise. Über die ACLU haben wir ja auch öfters mal gesprochen. Allerdings ist jetzt mittlerweile nach einigen Jahren der New York Times auch aufgefallen, was da passiert ist. Und hier hat der Autor in der New York Times einmal zusammengestellt, was in der ACLU vorgefallen ist. Nicht ganz in chronologischer Ordnung hat er aufgezählt, wie es halt abgelaufen ist. Unter Trump hat die ACLU, wie sehr viele andere, also die ACLU hat sich sehr vielen Nachrichtenoutlets beispielsweise angeschlossen, die gesagt haben, okay, Trump ist so schlimm, wir können uns jetzt nicht mehr an objektiven Fakten orientieren, wir müssen jetzt einfach so ein bisschen politisch handeln. Und dann gab es zwar noch so einige Ausnahmen, wie bei Charlottesville, da ist es ja so gewesen, dass eine Demonstration angemeldet wurde und die ist nicht zugelassen worden. Dann ist sie zugelassen worden, weil die ACLU für diese Rechtspopulisten in Amerika quasi Partei ergriffen haben und das gerichtlich durchgedrückt haben. Und dann ist ja die eine Sache passiert, wo der, wo einer mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist und mehrere Personen wurden dabei verletzt und eine Person ist auch gestorben danach. Und diese Charlottesville-Sache, die ja auch immer zitiert wird, als das ist ja so ganz schlimm gewesen. Und gerade weil die ACLU dort noch so eine Rolle gespielt hatte, dass diese Rallye überhaupt stattfinden konnte, da hat es dann quasi intern nochmal, ich will jetzt nicht sagen eine Säuberung gegeben, aber die Leute haben sich quasi selber zurückgehalten, wen sie vertreten haben und haben halt darauf geachtet, wie sieht's aus mit The Greater Good und solche Sachen, ne? Dann gibt es ja bestimmte Untergruppierungen, die zum Beispiel die Women's und Gay Rights Sachen, die haben halt immer mehr Bedeutung bekommen. Und es gab dann halt auch zwar keine internen Reinigungen, aber teilweise Bestrebungen, wenn neue Leute eingestellt wurden, dass Leute halt befragt wurden. Hier zum Beispiel, I never do a job interview without raising Skokie Charlottesville and asking if they are comfortable with that history. Also die Leute werden erst befragt, okay, wie ist denn überhaupt deine Einstellung zu solchen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind? Und es wird sich nicht mehr rein am Fachwissen orientiert und an der Einstellung für Freiheitsrechte, Bürgerrechte schützen, was eigentlich die Stärke der ACLU war. Und die ACLU ist halt parteiisch geworden, da haben wir ja auch drüber berichtet. Mischt sich manchmal auf der falschen Seite der Debatte ein und nicht auf der Seite der Freiheit leider. Das ist sehr schade. Aber sie zählt halt immer noch als Bastion. Aber selbst die New York Times berichtet jetzt darüber. Bisher war das halt eher in anderen Nachrichtenoutlets die Diskussion. So, wir haben einen Artikel von Glenn Greenwald, lang wie immer. Und hier geht es im Endeffekt um die ganze Debatte, die Herkunft des Coronavirus. Ist es überhaupt möglich, dass da halt solche Forschungsanstrengungen vom Staat unterstützt stattfinden, dass sowas überhaupt passieren kann, sei es per Unfall oder was auch immer. Und es geht halt nicht um den Fall selber, sondern hier wird die Parallele gezogen zu der zum Antragsskandal im Jahr 2001, der in Amerika für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und 20 Jahre nachdem der Fall stattgefunden hat, ist das Ganze halt recht aufgearbeitet worden. Und der Glenn Greenwald gibt einfach nur das als Beispiel an alle Leute, die sagen, okay, sowas jetzt, es sei dahingestellt, ob es jetzt so ist oder nicht. Aber in der Realität kann sowas passieren. Ja, jeder sagt, das ist absurd, sowas würde nie passieren. Dem wird halt dieser Fall entgegengestellt und du musst nochmal halt sagen, was das sowas ist, was nicht passieren kann, weil die Leute können es zwar lesen, aber es hören uns ja manche auch nur zu. Du meinst, was es jetzt konkret ist mit dem Antragsskandal? Ja, was da, ja, genau, und was da jetzt nur passieren kann und so, weil, ja. Ja, es ging im Endeffekt darum, dass es gab verschiedene Leute, die Pakete und Briefe bekommen haben und da war Anthrax drin und die sind erkrankt und sind gestorben und es war nicht klar, wo kam das überhaupt her, weil das eine ganz aggressive Art war und es kam halt hinterher raus, dass es aus einem Waffenlabor es war nicht in Fort Detrick, was ein Biowaffenlabor der amerikanischen Armee, glaube ich, ist, sondern einem Forschungslabor, wo Wissenschaftler gearbeitet haben, die auch bei der Armee im Fort Detrick gearbeitet haben. So, und Fort Detrick ist halt auch so eine Sache, Amerika sagt, okay, Fort Detrick, ja, das gibt es, aber wir machen da nicht wirklich was. So, das ist halt auch so sowas wie die NSA vor 20 Jahren. So, es gibt es nicht wirklich offiziell. Ja, aber in diesem Antragsskandal ist das halt rausgekommen, dass es halt in der Tat der Fall sein kann. Es war halt eine Forschung, wir haben dieses Antrags und wie können wir das, also ist der deutsche Milzbrand, glaube ich, ist der deutsche Name, oder? Milzbrand. Ja, Milzbranderreger. Wir haben das und können wir das mit anderen Eigenschaften versehen, mit dieser sogenannten Gain-of-Function-Forschung, Eigenschaften von anderen Krankheitserregern mit dem kombinieren, um ihn potenter zu machen oder irgendwie in seiner Funktionsweise zu verändern. Und so ein Antragsding ist da halt dann im Endeffekt verwendet worden. Im Jahr 2001 und ja, die Parallelen zu der ganzen Corona-Diskussion, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die Kommission stellt die ultimative Machtfrage. Ja, die Europäische Kommission hat im Endeffekt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil das Gericht in Karlsruhe über das Pandemie-Schutzprogramm ein Urteil gefällt hat, dass die Regularien, die damals bei diesem Notfallmechanismus, um den Finanzmarkt zu stabilisieren, genutzt wurde, dass das nicht rechtens war und dass es dann nochmal eine Untersuchung geben muss, um das aufzuarbeiten. Diese Untersuchung hat auch stattgefunden und die ganze Sache ist erledigt. Das war schon Mitte letzten Jahres, wo das Ganze stattgefunden hat. Allerdings, dass das Gericht in Karlsruhe gesagt hat, Moment mal, dass wir widersprechen dem jetzt auf nationaler Ebene, obwohl die Europäische Union und der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das ist alles wunderbar und ist nicht zu beanstanden, sehen wir doch, wir haben quasi das Recht als Deutschland zu sagen, nein, wir widersprechen dem trotzdem, weil wir ein souveräner Staat sind in diesem Europäischen Bund. So, und das findet die Europäische Union gar nicht gut und sie sieht halt im Endeffekt die Einheit gefährdet. Also einerseits ist es so, der Lucke und der Gauweiler, das sind die beiden Politiker, die quasi die Klage vorangebracht haben und auch gewonnen haben. Und die sehen in dem Artikel, hier wird das beschrieben, die sehen in dem Verhalten der Europäischen Union halt, sie will durchsetzen, dass auch der schutzwürdigste Identitätskern der nationalen Verfassung von EU-Recht überlagert wird. Damit provoziert die Kommission enorme Erfolge in der EU. Damit provoziert die Kommission enorme Konflikte in der EU, weil sie ihren souveränen Mitgliedstaaten wie nachgeordneten Gliedstaaten behandelt. Das vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Ultra-Virus-Prinzip, das den Kompetenzen von EU-Institutionen und speziell dem Europäischen Gerichtshof Grenzen setzt, sei geltendes Verfassungsrecht, das nicht Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens sein könne. So, alle EU-Vertragsstaaten wissen, dass Deutschland ohne Beachtung dieses Prinzips dem Lissabon-Vertrag niemals zugestimmt hätte. So, das einfach mal, das ist die Argumentation der Leute, die die Klage gegen dieses Pandemieschutzprogramm durchgefochten haben. Und die Seite der Europäischen Kommission ist hier. Oh, ich dachte, ich hätte das schon mit dem Zitat verlinkt, wo das ist. Dann lese ich es auch nochmal kurz vor. Verzeihung. Vorrang des EU-Rechts. Kommission richtet Aufforderungsschreiben an Deutschland wegen Verstoßes gegen die Grundprinzipien des EU-Rechts. Die Europäische Kommission hat heute beschlossen, ein Aufforderungsschreiben an Deutschland zu richten, weil das Land gegen die Grundprinzipien des EU-Rechts, insbesondere die Grundsätze der Autonomie, des Vorrangs, der Wirksamkeit und der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts sowie den Grundsatz der Achtung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, jada, verstoßen hat. Das ist auch lustig. Ne? Deutschland hat gegen die Grundsätze der Autonomie verstoßen, weil es autonom ein Urteil gefällt hat, was dem Europäischen Gerichtshof nicht widersprochen hat. Ja, jetzt geht es um den konkreten Fall, den ich gerade nochmal beschrieben habe. Damit sprach das Bundesverfassungsgericht einen einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union seine Rechtswirkung in Deutschland ab und verstieß somit gegen den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts. Also, es gibt quasi dieses Ultra-Vires-Prinzip, auf das sich der deutsche Staat und Karlsruhe, das deutsche Verfassungsgericht, quasi berufen, dass wir halt im Endeffekt sagen können, okay, wir stimmen diesem EU-Recht nicht zu und das hat in Deutschland dann im Zweifelsfall keine Gültigkeit oder da muss nachgebessert werden. Das ist in diesem Fall ja auch passiert. Das sagt die Europäische Kommission ja auch. Mit Beschluss vom 29. April 2021 verwarf das Bundesverfassungsgericht zwei Vollstreckungsanträge zu seinem Urteil vom 5. Mai 2020. Mit diesem Beschluss vom 29. April wird jedoch der Verstoß gegen den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts nicht aufgehoben. Also quasi der Fall ist an sich erledigt, aber das hätte Karlsruhe nicht machen dürfen und das ist halt ein Verstoß gegen den Grundsatz des Vorrangs des EU-Rechts gewesen. Deutschland hat nun 2 Monate Zeit, um zu den Beanstandungen der Kommission Stellung zu nehmen. Und ja, das ist halt, das Ganze ist eine kontroverse Situation, weil Deutschland hat dieses Recht. Aber Deutschland kann ja jetzt nicht sagen, okay, wir haben uns dieses Recht erstritten. Andere EU-Staaten können sich da ja dann im Endeffekt auch irgendwie drauf berufen. Ja, weil es halt so ein Gleichbehandlungsgrundsatz doch irgendwie gibt. Und ja, da gibt es halt Polen und Ungarn, die das dann halt auch gerne mal machen. Ich würde sagen, es klingt ein bisschen wie bei den Ungarn. Also, ja, deswegen gibt es jetzt halt einen sehr enormen Druck auf Deutschland, mal bitte zumindest ein Statement abzugeben, dass man davon in Zukunft nicht mehr Gebrauch machen werden wollen wird, um ein Zeichen zu setzen, dass beispielsweise Polen oder Ungarn oder andere europäische Staaten sich nicht bemüßigt sehen, vom europäischen Einheitsrecht abzuweichen. Es ist schon eine Posse der Demokratie, die man hier erlebt. Ja, ich weiß wirklich nicht so ganz, was ich da sagen soll. Ja, also es hat jetzt alles nicht so tiefgehende Konsequenzen, ja, aber wenn man mal einfach drüber nachdenkt, um was es hier überhaupt geht, ja, das ist schon wirklich frustrierend. Ja, wie da mit Staatssouveränität umgegangen wird, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ja. Ja, kommen wir lustig ist es nicht, aber es ist halt der Running Gag, ne? Der Berliner Flughafen ist ja letztes Jahr tatsächlich eröffnet, nach 14 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dieser 14 Jahre Verspätung waren, mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Lustig, er hat damit genauso lange gebraucht wie Duke Nukem Forever. Oh, okay, und Duke Nukem Forever ist mir ehrlich gesagt lieber als der Berliner Flughafen. Spiel einfach das alte nochmal, wenn du Duke Nukem spielen willst, dann lass das lieber weg. Ach ja, das waren noch Zeiten mit dem Level-Editor, ich sag nur. Aber gut, Hauptstadtflughafen in Berlin in Finanznöten. Wer hätte es gedacht, eine Insolvenz wäre der sauberste Weg. Ja, das Problem mit dem Berliner Flughafen ist nicht nur die sehr lange Verzögerung, wo ja schon sehr viel staatliche Subventionsgelder geflossen sind, sondern es ist, und natürlich der Running Gag muss bedient werden. Flughafen wird jetzt wieder geschlossen. Nein, der Flughafen wird nicht geschlossen. Nur die Betreibergesellschaft, die kann halt nicht wirklich wirtschaften. Ja, aber es soll ja eine private, in Anführungszeichen, Betreibergesellschaft sein, ne, weil, ne, ist ja politisch so gewollt. Und deswegen muss die halt auch Wirtschaftstestate bekommen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist halt zu einigen interessanten Punkten gekommen. Ne? Erstens, die Gesellschafter, der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg müssen sich verbindlich und unwiderruflich verpflichten, in den kommenden 2 Jahren die Flughafengesellschaft mit allen möglichen, mit allen nötigen finanziellen Mitteln auszustatten, ohne jegliches Limit. Und zweitens, die Europäische Kommission muss diesen staatlichen Blankoscheck absegnen. So, diese beiden Sachen müssen im Endeffekt jetzt gewährleistet werden. Das ist einerseits halt eine unternehmerische Entscheidung und andererseits eine politische Entscheidung und auch eine juristische Entscheidung. Das ist im Endeffekt Insolvenzverschleppung, ja. Und dann sagen wir es, wie es ist, ja. Und Ernst & Young, die Unternehmensberatung, die halt hier die Wirtschaftsprüfung übernommen hat, die haftet ja im Endeffekt für dieses Testat. Ja. Und wenn die Firma jetzt insolvent gehen würde, dann hätten die quasi zur Insolvenzverschleppung beigetragen und die sichern sich damit ab, indem die so eine Klausel reinschreiben. Und das ist schon wirklich ein Knaller. Ja. Das ist schon wirklich ein Knaller. Ja, also das ist einfach wirklich nur noch eine rein politische Sache und da wird jetzt nur noch Geld verbrannt. Man muss die Sache insolvent gehen lassen und im Rahmen der Insolvenzrestrukturierung läuft der Flughafen ja weiter. Ja, da wird kein Flugzeug nicht abgefertigt werden und da läuft alles ganz normal weiter. Nur aus irgendwelchen politischen Gründen wird diese Gesellschaft zombie-mäßig am Leben erhalten und wahrscheinlich einfach nur, um diese Nachricht und die Häme, die damit verbunden ist, zu vermeiden. Aha, jetzt ist der Flughafen pleite, nicht mal ein Jahr, nachdem er wieder eröffnet hat. Tja, Berlin hat das Geld ja, ne? Oder warum? Oder wie ist das? Ich erinnere mich an so eine Meldung vom letzten Jahr. Die reichen Berliner, das ist ja legendär, ne? Ja. Dass die so viel Geld haben. Meine Güte. Ja, jetzt hier zum Bill Gates. Wie ihr alle wisst, will er uns mit verstrahlten Mikrochips impfen und die uns implantieren, um uns zu Corona-Zombies zu... Ah, nee. Falsches Manuskript. Ist für die Demo morgen. Nee, das war die Melinda. Das war die Melinda. Das ist ein super interessanter Artikel von US Right to Know. Bill Gates hat radikale Pläne, unsere Ernährung zu verändern. Was steht auf der Speisekarte? Ich wusste nicht, dass der, persönlich wusste ich nicht, dass der so tief im Agrarbusiness drin steckt. Der ist ja der größte Agrargrundbesitzer in Amerika jetzt mittlerweile, aber erst seit einem Jahr. Ja, und nicht nur das halt, er ist ja auch, also er ist an diversen Startups beteiligt, hält über diese Startups diverse Patente und möchte gerne noch mehr davon. Denn wenn es nach ihm geht, wird sich das, was wir essen, radikal ändern und auch die Art, wie es erzeugt wird. Die Kernzutaten des revolutionären Plans, Gentechnik und Patentierung von allem, von Saatgut und Nutztieren über Mikroben im Boden bis hin zu den Prozessen, die wir zur Herstellung von Lebensmitteln verwenden. Also das, was wir bei vielen, wo wir bei vielen Sachen schon Probleme haben, nämlich dass Organismen patentiert werden und so ein Unsinn, möchte der Herr Gates das auf die Spitze treiben. Lokale Esskulturen und traditionelle Ernährungsweisen könnten verblassen, wenn die Lebensmittelproduktion in Labore verlagert wird, in denen Fake Meat und hochverarbeitete Lebensmittel erzeugt werden. Gates hat wohl auch in einem Artikel schon gesagt, also wir reichen Länder, wir hätten sowieso die Pflicht, komplett auf synthetisches Rindfleisch umzusteigen. Wir haben nicht mehr das Recht, echtes Rindfleisch zu essen. Er hat da auch schon gleich ein Produkt, den sogenannten Impossible Burger an der Hand, aus gentechnisch verändertem Soja mit künstlicher Hefe. Der Hersteller hat, der von Gates finanziert wird, hat 2 Dutzend Patente und mehr als 100 angemeldete Patente, um Käse, Rindfleisch und Hühnchen künstlich zu replizieren und diese Produkte mit hergestellten Aromen, Düften und Texturen zu durchdringen. Das hört sich alles ziemlich ekelhaft an, muss ich sagen, wenn ich das so lese. Und jetzt nicht nur, weil ich Bill Gates sowieso für einen Hallodri halte, aber jetzt mal das Hühnchen wahrscheinlich. Ich möchte gerne in die andere Richtung, also in die genau entgegengesetzte Richtung, was mein Essen angeht, aber gut. Ginkgo Bioworks, ein von Gates unterstütztes Startup, das maßgeschneiderte Organismen herstellt, ging diesen Monat mit einem 17,5 Milliarden Dollar Deal an die Börse. Das Unternehmen nutzt Cell Programming Technologie, um Aromen und Düfte gentechnisch in kommerzielle Stämme von gentechnisch veränderten Hefen und Bakterien zu entwickeln. Um natürliche Zutaten wie Vitamine, Aminosäuren, Enzyme und Aromen für die hochverarbeiteten Lebensmittel herzustellen. Das liest sich wie das Prequel zu Soylent Green, Jahr 2022, die überleben wollen. Wenn ihr den Film noch nie gesehen habt, dann tut das heute Abend. Streamt sicher irgendwo. Laut seiner Investorenpräsentation plant Ginkgo die Entwicklung von bis zu 20.000 entwickelten Zellprogrammen. Momentan gibt es 5 für Lebensmittel und viele andere Anwendungen. Das Unternehmen plant, Kunden für die Nutzung seiner biologischen Plattform wie Amazon-Gebühren für sein Rechenzentrum zu berechnen und Lizenzen wie Apps im Apple Store zu verkaufen. Die Kunden von Ginkgos oder Investoren-Pitch sind keine Verbraucher oder Landwirte, sondern die weltweit größten Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaunternehmen. Und da fährt der Zug überall hin. Also Bill Gates möchte gerne, dass die großen Firmen das übernehmen, weil die können das einfach besser. Und die machen das ordentlicher. Hat haben wir immer wieder gesehen, egal bei welchem Lebensmittelskandal, die machen das besser. Er hat ja in Afrika da schon so eine Geschichte unterstützt. Das nennt sich die Afrikanische Grüne Revolution. Wie heißt das? Irgend sowas. Afrikanische Allianz für die Grüne Revolution oder so. Und da hat man halt die Bauern mit dem entsprechenden geschützten Saatgut, den chemischen Pflanzenschutzmitteln und allem ausgestattet und ihnen erklärt, wenn sie das jetzt alles nur richtig nutzen, werden sie in ein paar Jahren mindestens das Doppelte aus ihrem Land rausholen. Momentan sehen die Daten eher so aus, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass das halt die gewachsenen Strukturen in Afrika zerstört hat und im Endeffekt nur den Großkonzernen wieder geholfen hat, die dann da halt massiv Land aufkaufen. Und das mit den Pflanzenschutzmitteln und den genmanipulierten Organismen verseuchen. Wunderbar. Es geht dann weiter über eine neue Form von Genmanipulation. Und also, es ist richtig eklig. Ich empfehle auf jeden Fall, den Artikel mal ganz zu lesen. Der ist relativ lang. Und am Ende erzählen sie dann noch, dass es halt inzwischen eine 50-Millionen-Dollar-Fabrik in Nebraska gibt. Die stellt eine Substanz her, die wie Stevia schmeckt. Da wird gentechnisch veränderte Hefe mit Zuckermolekülen gepaart und damit wird dann halt der Geschmack von Stevia nachgestellt. Auf der einen Seite zerstört das halt die Geschäftsgrundlage der Bauern in Paraguay zum Beispiel, wo Stevia angebaut wird. Und auf der anderen Seite ist es so, der Rohstoff für technisch hergestellte Lebensmittel, die in Cargills neuem Werk hergestellt werden, muss irgendwo herkommen. Cargill würde uns nicht sagen, was sie als Rohstoff verwenden. Aber der Standort der Fabrik in Nebraska bietet einen Hinweis. Es ist von riesigen Monokulturen aus genverändertem Mais und Soja umgeben. Tja, und wo wird er angebaut? Eventuell auf dem Land, das Bill Gates wieder gekauft hat. Ja. Natürlich. Das ist der Circle of Life. Benevolence. Der Circle of Jerk. Ja, Bill Gates. Er sagt, biologische Organismen zu programmieren ist wie Computer zu programmieren. Vielen Dank. Ja. Ja. Oh, dann gibt es beim Essen auch ein Gamergate bestimmt. Ich krieg dann einen Bluescreen, wenn ich das Ganze fressen muss. Foodiegate. Das ist ja sowieso auch so eine Sache, dass diese ganzen Lebensmittelkonnoisseure, dass sie alle so voll drauf sind, so die an sich alle voll Wert auf gute Lebensmittel legen, dass sie sagen so, ja Mann, das finden wir voll gut. Ja. Naja. Petrischalenfleisch, super. Und das FBI nimmt auch die Kohle an. FBI holt einen Teil der Lösegeldzahlungen von Colonial Pipelines zurück. Sind die Bitcoin-Zahlungen doch nicht so sicher? Vom Westfernsehen einen Artikel. Die amerikanischen Behörden brüsten sich damit, Geld aus dem Bitcoin-Wallet der Kriminalgruppe Darkside abgezogen zu haben. Die Rekonstruktion der Ereignisse zeigt, dass nicht die Brillanz der Ermittler, sondern die stümperhafte Vorbereitung der Hacker den Coup ermöglichte. Ja, das ist im Endeffekt die deutsche Version einer Analyse von einem Journalisten, die auch als nächster Ding dahinter ist. Und im Endeffekt geht es darum, dass bei der ganzen Colonial-Pipeline-Sache, das war die Pipeline, die Ransomware sich eingefangen hatte, schon vor einer längeren Zeit, aber sie wurde aktiviert und dann wurde die Pipeline vorsorglich abgeschaltet. Das hat ja für diesen Versorgungsengpass an der amerikanischen Ostküste geführt. Und es wurden halt 61, 62, 63 ungefähr Bitcoin als Lösegeld aber direkt gezahlt von dem Unternehmen. So, und das FBI hat im Endeffekt ermittelt und hat groß posaunt, ja, keiner kann sich von uns verstecken und wir werden euch finden. Und im Endeffekt ist es so gewesen, dass die Leute oder dass die Adresse, wo das Lösegeld hingezahlt wurde oder hingeroutet würde, ich weiß nicht, ob es direkt von den Colonial Pipeline Leuten dahin überwiesen wurde oder ob es nochmal weitergeleitet wurde, aber wo die Bitcoin gelandet sind, war im Endeffekt eine öffentliche in Amerika ansässige Firma, die halt Wallets angeboten hat und die Sachen dort gelagert hat, und da hat das FBI das einfach beschlagnahmt, weil es eine amerikanische Firma ist, und ja, Ende der Geschichte. So, mehr Zauberei war da nicht. Diese Gesetze gibt es halt schon länger, und das ist ganz normal, dass sowas passiert, und das sagt jetzt nichts darüber aus, ob Bitcoin jetzt weniger oder mehr sicher ist oder die irgendwelche technischen Möglichkeiten hätten, weil es gab da irgendwelche Gerüchte, dass da die irgendeine Kryptografie, dass sie eine Möglichkeit hätten, eine Kryptografie, auf der Bitcoin basiert, zu umgehen, weil sonst hätten die das nicht nachvollziehen können. Und dieses FBI hat diese Sachen am Anfang auch nicht quasi dementiert, weil sie halt darauf gesetzt haben, ja, wir sind stark und ne, wir sind ominös und ja, vielleicht können wir das, ne? Wer weiß, ne? Seid lieber vorsichtig. Und ja, das ist allerdings nicht der Fall, sondern es ist einfach so, wie ich es gerade erzählt habe. Interessanter finde ich, wie diese Gruppe, die das macht, organisiert. Das ist quasi auch so ein Subunternehmen/Franchise-Modell von Leuten, die quasi Softwarepakete anbieten und Module vermieten und dann verschiedene Teams. Das ist an sich ganz interessanter, und dass die halt sehr viele Unternehmen infiziert haben mit dieser Ransomware, aber die lassen, also diese Art, die halt da in verschiedenen Modifikationen verkauft wird und angeboten wird, die liegt in vielen Unternehmen drin und wartet halt nur darauf, aktiviert zu werden, oder dass die Unternehmen halt dann mal anfangen, danach zu suchen und die wegmachen. Ja, so. Das ist ja auch keine Zauberei. Das ist ja nichts, was irgendwie die Steuerungssoftware oder die Maschinen lahmlegt. Das sind ja Sachen, die, ich sag jetzt mal, die Bürocomputer lahmlegt, dass die Administration oder die Buchhaltung nicht mehr funktioniert. Das ist ja eher solche Ransomware, nicht irgendwas, was Kraftwerke kaputt macht oder so. Ja, der Weltraumschrott, der Weltraummüll, das Kessler-Syndrom, da rede ich ja immer wieder drüber, weil das einfach ein Trend ist und eine beunruhigende Entwicklung ist, die zu wenig über die zu wenig gesprochen wird. Ja, also ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht die absolute Katastrophe. Ja, es gibt ja Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Und bevor es allzu schlimm wird, werden wir dem schon gegensteuern können, weil wir ja darauf aufmerksam geworden sind. Aber die Europäische Space Agency ist die einzige, die wirklich aktiv sich darum kümmert, dass andere Raumfahrtorganisationen vielleicht auch so ein bisschen sich an Regeln halten. Und die hat jetzt mal wieder einen Bericht rausgebracht, der Space Environment Bericht, ja, das ist jetzt hier die Übersicht mit einigen interessanten Grafiken. Also wir sehen hier im Endeffekt nur irgendwelche Exponentialfunktionen, weil es halt darum geht, okay, wie viele Raketenstarts gibt es, wie viele Satelliten sind im Erdumlaufbahn, welche Satelliten sind in welcher Umlaufbahn, wie viele Schrottteile gibt es und so weiter und so fort. Und es gibt auch noch einen Link zu der Studie, wo nochmal 80 Seiten nur Grafiken. Also wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall ein mannigfaltiger Lesestoff. Und immer der Hinweis, Leute, wir müssen wirklich aufpassen, weil wir haben einfach zu viel Schrott rumfliegen, und das gefährdet nicht nur die Operation von den Dingen, die jetzt schon stattfinden, sondern es ist ein Problem, was eine Kaskade auslösen kann, die halt zu so etwas führen kann wie 15 Jahre keine Möglichkeit, irgendwas in die Umlaufbahn zu schießen oder sogar mehr. Ja, und deswegen sollten Dinge unterlassen werden, wie mit Raketen Satelliten abschießen, nur um sie quasi außer Betrieb zu setzen, wie die Chinesen und die Russen das ja gemacht haben in der Vergangenheit. Und die Sachen müssen halt so geplant werden, dass alles, was hochgeht, sich selber irgendwie wieder entweder von der Erde fortbewegen kann oder zur Erde hinbewegen kann, dass es entweder kontrolliert zum Absturz gebracht wird oder verglühen kann. Und dabei nicht mit anderen Sachen kollidiert. Und die Situation, die ESA sagt halt im Endeffekt, ja, wenn wir rein theoretisch nichts tun würden, und das ist ja unrealistisch, weil es wird ja was getan, es gibt ja einige Bemühungen, die jetzt ganz langsam anlaufen, aber wenn nichts getan werden würde, könnten wir halt in 15 Jahren nichts mehr hochschießen. Jetzt schon, in der Situation, wie wir jetzt sind. Wenn wir jetzt so weitermachen würden, wie wir jetzt, und keine Gegenmaßnahmen steuern, haben wir in 15 Jahren einfach so viel Schrott rumfliegen, dass ja, es nur noch Kollisionen gibt und mehr Kollisionen und mehr Kollisionen und mehr Kollisionen und keine Korridore mehr sind, um beispielsweise zum Mond zu fliegen oder irgendwas hochzuschießen, wie jetzt die Venus-Missionen. Ja, das sagt nämlich die ESA. Es ist nämlich jetzt schon so, dass die ESA jetzt schon Missionen plant, wo die jetzt schon einplanen müssen, die Flugbahnen, ja, und die müssen jetzt schon kompensieren und quasi hochrechnen, wie wird denn die Partikeldichte und die Schrottdichte in dem Quadranten sein, wo halt unsere Sonde durchfliegen muss, wenn sie die Erdumlaufbahn verlässt auf dem Weg zur Venus. So, und da haben die halt mittlerweile schon Probleme mit. Ja, und ja, es ist halt ja, das Kessler-Syndrom. Ist ja das wäre ja der GAU, dass wir wirklich eine Wolke hätten, die jegliche Weltraumambitionen für die nächsten 100 Jahre vielleicht lahmlegen würde. Oh. Das wäre eine ziemliche zivilisatorische Katastrophe. Ja, nicht nur was die Forschung angeht, sondern wir brauchen ja auch Satelliten, allein um unsere heutige Telekommunikation sicherzustellen. Weltraumputze. Genau. Also wir machen das. Wir halten unseren Vorgarten hier von unserer Raumstation immer sauber. Allerdings. Wir tun unseren Teil. Ich habe vorhin erst gefegt. Da wird auch die Kacke eine Tüte getan. Ja, wir lassen nichts vom Kulturmarxismus in die Umlaufbahn entweichen. Die Tüten schicken wir dann in den Hambacher Forst oder in den Dannenröder Wald, wo sie gerade hingebraucht werden. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das Problem lösen. Und zwar mit Sicherheit und Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit in der Erdumlaufbahn und Wahrheit auch. Wahrheit, genau. Und einer neuen Aufklärung. Ich wollte gerade sagen, die neue Aufklärung darf nicht fehlen. Dafür sollten wir gleich mal ein paar Aufklärungssatelliten hochschießen. Ich hätte gerne mal einen Weltraumaufzug. Ich mache da noch einen Aufkleber. Fördert lieber, was der Freiheit dient. Genau, ja, und geht oder, in den oder. Wald. Man kann auch zerschmettern, was der Freiheit schadet. Das ist möglich. Der schmettert, was der Freiheit schadet, ganz genau. Am besten geht in den Wald, bleibt die liberalen Feinde, die wir so lieben. Von beiden Enden her, genau. Heute nochmal TV-Tipp, 22.15 Uhr, South Park Special Folge Corona. Wer es noch gesehen hat, kann jetzt mal auf Deutsch genießen. Ich finde es gut. Oder ihr hört das neue Album von Marina, das diese Woche rausgekommen ist. Wer ist denn Marina? Achso, nee. Die singt doch nicht. Die singt doch nicht, glaube ich. Ja, lasst euch nicht gendern und ab in den Wald. Ja, genau. Am Tag des Hundes und am Tag der Gartenarbeit. Oh. Und am Tag des Axtweitwurfs. Oh, Tag des Das mache ich jetzt noch. Den habe ich schon wieder vergessen. Jedes Jahr. Kann man im Wald machen. Ich kämpfe mit dem Bumerang. Aber nur wenn ihr alleine seid, bitte. Bäume treffen mit der Axt. Das ja, du triffst den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Genau, der Unterschied zwischen Wald und Bäumen erkläre ich euch nächstes Mal. Wie man den Knoten daraus macht.